Sonntagabend, angeblich 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. Sonntagsabends machen alle möglichen Leute immer mehr Zeug, ne? Ist schon mal aufgefallen? Ja, im Fernsehen läuft Tatort seit neuestem Sonntag. Ist total ätzend. Da gehen unsere Zuschauer hin. Nee, glaube ich nicht. Nee, so schlechten Das Geschmack kann ich haben mir die nicht nicht. Dabei vorstellen. ist noch nicht mal mehr Football Season. Naja, ist ja schönes Wetter und Wald ist ja auch noch so eine Sache. Boah. Das stimmt, die Konkurrenz ist groß. Ich war heute am Fluss, nicht am Wald. Am Fluss, nicht im Fluss. Nee, der fließt ja hier direkt hinter meinem Haus. Und da kann man die Sonne schön genießen am Jo. Fluss. Ja, herzlich willkommen am Welttag des Whiskys. Was? Ja, heute hat man einen guten Grund, etwas Feineres des Lebens zu genießen. Mit Whisky, mit Y oder mit EY? Tatsächlich ist es egal. Whisky kommt ja ursprünglich So. aus dem Gälischen, das Wasser des Lebens, Whissebas, ne? Und Okay. Whisky, da kommt es Aha. her. Ob man es jetzt Wow. mit Y oder E schreibt, ne? Die Iren und die Engländer streiten sich drüber. Beides Aber lecker. was wäre denn jetzt kulturelle Aneignung? Alles, alles, auch das Trinken eines solchen. Fragst du den Whisky etwa, wo er herkommt? Also mein letztes vorläufig, sage ich mal, aber auch geplant, letztes Mal, dass ich wirklich berauscht war von Alkohol, war in Tokio mit Suntory Whisky. If you take whisky, make it Suntory. Ja, japanischer Whisky ist was ganz Feines. Ich habe ihn mit Cola getrunken. Ja, Mit aber seitdem habe ich japanischer dem, Cola. weiß ich Frevel. nicht, seitdem habe ich dem Alkohol abgeschworen. Hat mich einen ganzen Tag Urlaub in Japan gekostet, denn die Nacht. Aber sie war es wert, wenn man dann morgens über die zur Arbeit gehenden Japaner stolpert, wenn man aus der Bar kommt. Aber es geht hier nicht um die schönen Seiten des Lebens bei den Weltraumern. Es geht um Klima. Ja, genau. Und am Freitag war ja wieder Klimastreik. Aber jetzt geht es ja wieder los. Die Saison hat begonnen, das Klima muss wieder gerettet werden, Corona ist Ist vorbei, es Klima warm fängt wieder genug an. draußen oder was? Genau, ja. Die jährliche Erderwärmung schlägt wieder zu. Ja, und es gab auch so eine kleine Kontroverse, habe ich jetzt gar keinen eigenen Artikel dazu, um Fridays for Future in Hannover, wo ja eine Musikerin ausgeladen wurde, weil sie Dreadlocks trägt. Und das war bei den Leuten dann wieder der Auslöser zu sagen, nee, das geht aber nicht. Und dann so Struggle-Session-mäßig, hier komm, Kindchen, wir erklären dir nochmal, was das Problem liegt. Und diverse Leute haben dann da gemeint, ja, jetzt radikalisieren die sich oder so. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, da hat sich doch nichts geändert bei denen. Also, ich war ja 2019 schon in Hannover bei so einer Klimastreikgeschichte im August. Und da war ich auch schon, also ich meine, das erwartet man ja, ne? Das sind irgendwelche linken Demonstrationen, da ist natürlich die komplette Folklore dabei. Und Ja, genau. Was ist naheliegender, als eine Veranstaltung draus zu machen, ne? aber Ein was da jetzt Happening. halt noch mit dazu kommt, ist dieses Kinderding halt, ne? Und das fand ich schon sehr übel, weil die da natürlich ja nicht selber darauf gekommen sind, irgendwie auf diese ganzen Sachen. Und auch diese Parolen, die da teilweise gerufen wurden. Also ich weiß nicht mehr genau, wie das war, aber ich habe da auf jeden Fall so ein paar, ja, vielleicht irgendwie 14-, 12-Jährige oder so gesehen, die da irgendwas von Bonzen, haben die da irgendwie geredet irgendwie. Also das war irgendwie so die Parole, die da rausgegeben wurde von der älteren Person, die dabei war, die dann da wiederholt wurde von den kleinen fiepsigen Stimmchen. Und das fand ich schon ganz schön übel, also. Und ich meine, wir haben auch diese ganze Geschichte da gehabt mit diesem, wie ist der Radke, der da irgendwie Ja, so eine Art ich muss gerade Whistleblower denken, da dass irgendwie war, bevor er dann wieder von der Bildfläche verschwunden ist. früher hatten solche Leute Kutten an, ne? Wo dann irgendwas gegen den Staat drauf stand oder so. Schwarze Lederkutten. Keine Ahnung, was daraus geworden ist, aus diesem Radke-Typen. Ahnung. Nie wieder was von gehört, aber ja. Nee, das war wahrscheinlich auch nur so ein PR-Stunt oder so. Naja, Oder der war ja dann jedenfalls im irgendwann mit den Nachhinein war es nur ein Identitären PR-Stunt, plötzlich ne? unterwegs, ne? Also, das war das Letzte, was ich irgendwie gesehen habe. Der war in irgendwelchen Videos mit den Identitären irgendwie. Dieser Typ. Und der war irgendwie von der Linkspartei Ja, das war nicht ganz echt, ne? Ja. Haben sie doch dann, haben sie ihn nicht rausgeschmissen sogar, weggeschickt oder so am Ende? eigentlich. Keine Ahnung. Ich weiß jetzt halt nicht, was aus dem geworden ist, aber ja, das war irgendwie so ein paar Wochen lang war der irgendwie in aller Munde und dann war Ruhe. Und der hat ja auch den irgendwie vorgeworfen, dass da irgendwelche Pädophilen wären bei dieser Fridays for Future Aktion. Also. Ja. Jo. Ja, und auf jeden Fall haben sie jetzt hier geschrieben, Freitag ist Klimastreik und hier sagt Fridays for Future Frankfurt, wir demonstrieren nicht mit euch, sondern gegen euch, nur so zur Info, also gegen die Grünen. Und ja, ich meine, Der es Grund reicht halt ist immer nicht, nur jetzt. die reine Lehre, wir brauchen halt die reine Lehre. Und weil die ja jetzt noch nicht die reine Lehre hier verbreiten, sondern eventuell doch nochmal sich ein paar Sachzwängen hingeben müssen. Vor allem, wenn man jetzt an der Regierung ist, dann hat man natürlich Probleme. Affengeiles Statement auf jeden Fall. So schnell werden Allianzen gebrochen, ne? Ja, aber war doch klar, dass das nicht reichen wird, was die Grünen unter dem Druck von einer Ampelkoalition Ja, hinkriegen. ja. War völlig klar. Also Ja. da habe ich mir keine Gedanken Ja. gemacht, dass sich diese Ehe auseinanderleben wird. Aber Das der Druck wäre ist jetzt mein auch erst, Druck. glaube ich, aufgekommen. Also, beziehungsweise ja, von den FFF, der Bruch ist jetzt eingetreten, wegen dieser Geschichten mit dem Öl aus Katar und so weiter oder was, ne? Von Und dem Katar angeblich gar nichts weiß. den Überlegungen der Atomkraft weiterlaufen zu lassen oder gar Kohlekraft oder so. Das glaube ich doch, war doch das Problem jetzt auch nicht aktuell. Das hier finde ich ganz interessant. Der Herr Sven Hillenkamp ist laut Aussage dieser Unterüberschrift unter dem Artikel Die Panik vor den Rettern selber Teil der Klimabewegung und warnt sie vor dem Scheitern. Und das finde ich ein erstaunlich, man würde fast sagen, Woken-Artikel, weil er sieht die Probleme, die seine Bewegung hat und er sieht diese und er spricht sie auch aus. Und ich glaube nicht, dass er sich viele Freunde mit diesem Artikel machen wird. Natürlich ist er weiterhin den Zielen von Fridays for Future, denen redet er natürlich das Wort als Mitglied der Bewegung. Das ist ja völlig auch legitim. Es ist ein Gastbeitrag, da darf man ruhig auch Partei ergreifen. Aber wo haben wir es denn? Ja, genau. Genau das ist eingetreten, nämlich praktisch eine Vereinnahmung der Fridays for Future-Bewegung durch die Linke. Beginnen wir mit den Slogans, die bei fast jeder Klimaaktion zu hören und zu lesen sind. Uproot the System und System Change, not Climate Change. Was ist mit Systemwechsel gemeint? Es wird zu oft nicht gesagt. Was wird ausgetauscht? Die parlamentarische Demokratie, der Rechtsstaat? Soll die Marktwirtschaft durch Planwirtschaft ersetzt werden? Man weiß es nicht. Wie so oft sagt die radikale Phrase eher zu wenig als zu viel. Man drückt sich um gedankliche Arbeit. Menschen aus dem radikalen Spektrum hören es gern, wenn von Systemwechsel die Rede ist. Sie verlangen fälschlicherweise selten nä eine nähere Erläuterung. Die meisten Menschen aber fürchten das möglicherweise Gemeinte. Man stelle sich einfach vor, SPD oder Grüne hätten vor der Bundestagswahl die Parole Systemwechsel jetzt plakatiert. Natürlich wären die Stimmenverluste erheblich gewesen. Auch wenn gefordert wird, der Kapitalismus müsse weg, wird eher zu wenig gesagt als zu viel. Niemand kann ignorieren, dass bisher ausschließlich Diktaturen die unternehmerische und die Konsumentenfreiheit ersetzt haben. Ist das gemeint? Nein. Was dann? Das ist gemeint. Ja, man kann sowas nur Ja, fordern, aber ich finde das. wenn man es nicht glaubt, dass es wahr wird, ne? Da kann man es fordern, ja. Ja, die formulieren das natürlich nur deswegen nicht aus, weil wenn sie es ausformulieren würden, wäre halt die Hälfte von den Leuten halt weg mindestens, ne? Wenn nicht zwei Drittel oder drei Viertel. Ne? Also, dass das nicht mehrheitsfähig und nicht konsensfähig wäre, das lebt ja davon, dass man dann immer sagen kann, ja, mit Systemwandel meinen wir ja nur die strukturellen Probleme beheben und dies, das, jenes. Ne? Und auf der anderen Seite stellen sie sich dann wieder hin, und das hatten wir ja schon so oft hier. Diese ganzen grünen Reden und so, die gehen ja immer so in diese Richtung von wegen, ja, wir müssen ja jetzt einfach nochmal entscheiden. Ne? So nach dem Motto, wir wissen ja schon alles, ne? Und wir müssen jetzt einfach nur entscheiden, dass hier die Gewalt aufhört und dies sich ändert und der Planet besser ist und das und die toxische Männlichkeit und so. Wir müssen das einfach entscheiden. Das ist eine reine politische Frage. Und das einzige Problem, was da ist, ist, dass die Leute das sich einfach nicht trauen. Die haben zu viel Angst oder ihre Privilegien und so weiter und so fort. Und denen müssen wir einfach nur das vorschreiben, dass es jetzt in unsere Richtung geht. Und das müssen wir halt einfach jetzt mal entscheiden. Und das ist dann einfach alles so, ne? Also, das ist ständig, diese Reden von denen kann man halt runterbrechen auf diese Sache halt. Man formuliert irgendwelche Probleme, die es vielleicht sogar tatsächlich gibt, aber die Lösungen, die man hat, die sind ja, das ist ja noch gar nicht gesagt, dass die dann überhaupt geeignet sind. Das wird einfach nur davon geredet, was da irgendwie passiert. Und das haben wir auch diese Woche wieder im Bundestag gesehen, ist bei diesen ganzen Ampelkoalitions hier, da gab es jetzt diese Haushaltswoche und die ganzen Debatten dazu zum Haushalt. Und ja, ne, das ist halt alles immer so dieses Ding von wegen dies, das und jenes. Und wenn das einer kritisiert, irgendwie, was die Leute dann davor haben oder so, dann kann man sich immer schön zurückziehen auf dieses, ja, aber mein Problem, erkennst du etwa das Problem nicht an oder willst du es nicht lösen oder du hast nur zu viel Angst und du willst nur deinen Besitzstand wahren und dies, das, jenes. Ne? Also das ist ja immer diese Scheiße, die sie dann abziehen, halt diesen Sophismus-Dreck, um diese Sachen dann halt zu verteidigen. Und wenn sie das vernünftig alles ausformulieren würden und sich wirklich mal Gedanken machen würden, was überhaupt praktikabel ist, und dann hätte das halt auch nicht so einen Pull, deren ganze Sachen, weil die halt eben nicht mehrheitsfähig sind. Ne? Das merken wir immer wieder mit der Genderei und dem ganzen Zeug, dass es halt nicht mehrheitsfähig ist. Und solange wie man es immer schön vage halt eben alles hält, ne, da ist das dann auch prima so. Dann kannst du auch die Leute halt dabei halten. Und das ist ja nicht nur auch auf dem nicht nur bei den Linken so, ne? Bei den Rechten wird das ja auch gemacht hier mit dieser vierten politischen Theorie und diesen ganzen Geschichten. Das lebt auch davon, dass man es schön vage hält. So, ja, es ist halt Traditionen bewahren und so, ne? Und hinterher, aber was man dann damit meint, dann im Endeffekt, das ist dann wieder eine andere Frage. Das lässt man halt offen, das definiert man halt nicht genau. Und dass es dann hinterher auch irgendwelche autoritären Geschichten dann sind, wo man den Leuten dann alles Mögliche vorschreiben will und so, um da irgendwie in die Utopie zu kommen. Ja, gut möglich. Ich finde nur, dass bei den Jungs hier, dass das eher so mit Gefühlen begründet und ja, auf der anderen Seite eben nicht so unbedingt, sondern mit Fakten oder so. Das heißt noch nicht, dass da die Theorie oder das, was angestrebt wird, unbedingt besser sein muss. Das stimmt natürlich. Ne? Aber hier diese Gefühlsbegründerei, die finde ich dann schon ein bisschen mehr als fragwürdig halt. Das machen sie ja nun mal immer eben. Klimakinder und so. Die Bevölkerung spaltet sich in die einen, die einen besseren Lebensstil anstreben, und die anderen, die am schlechten Lebensstil festhalten. Beide Lebensstile in Anführungszeichen. Gewollt oder ungewollt treten die einen als die besseren Menschen auf, als nicht fliegende Veganer, die nur Secondhand kaufen. Der geteilte Lebensstil ermöglicht den Aktivisten ein Gefühl der Gemeinsamkeit und Verbundenheit, entfernt sie aber zugleich von der Mehrheit der Bevölkerung. Wer sieht schon Proteste mit Wohlwollen oder schließt sich ihnen an, wenn er glaubt, die Teilnehmer verachteten seine Lebensweise? Wenn fast alle Demonstranten ein deutlich alternatives Outfit haben, in der Pause alle vegetarisch oder vegan essen, muss niemand mehr etwas sagen, was andere Menschen ausschließt. Die Homogenität der Gruppe reicht aus, um etwa fleischessende oder anzugtragende Menschen schiefe Blicke spüren zu lassen. Diese Blicke aber werden als maßregelnd wahrgenommen. So entsteht vielleicht auch ungewollt der Eindruck einer erzieherischen Linken, die wir auch aus anderen Kontexten und Entgegensetzungen kennen. Die Linke als Anwältin des Volkes sorgte sich um die Nöte der Arbeiter- und Mittelklasse. Die Linke als Erzieherin des Volkes will aber anderen beibringen, wie sie zu denken und sich zu benehmen haben, gegenüber benachteiligten Gruppen in ökologischer Hinsicht während einer Pandemie. Diese Erzieherin des Volkes geht häufig mit illiberalen Mitteln und auf arrogante, kränkende Weise vor. Und der Rollenwechsel selbst wird als Verrat empfunden, als Ersetzen von Fürsorge durch Kritik und Kontrolle. Ausgerechnet jetzt, da die Fürsorge auszubleiben scheint, viele Menschen um ihren Platz in der Mitte der Gesellschaft fürchten müssen, wird ebenfalls mehr gefordert, mehr kritisiert. Nicht lieben, aber klagen und kontrollieren. Das stiefmütterliche Modell ist in der Politik selten ein Rezept für Erfolg. So werden Forderungen oder Vorschläge, die je für sich möglicherweise gut und legitim sind, zu einem Zumutungskatalog, den keiner mehr hören will. Bitte heißt Millionen von Einwanderern willkommen und teilt mit ihnen den schrumpfenden Teil eures Wohlstands. Seid nicht rassistisch, nicht sexistisch, nicht homo- und transphob. Esst weniger Fleisch, verkauft das Auto, hört auf zu fliegen, seid nicht menschenverachtend, egoistisch, unaufgeklärt. Lasst euch impfen. Pünktlich zum globalen Klimastreik wurde noch einmal deutlich, welche verheerenden Folgen identitätspolitische Denkweisen haben können. Dann kommt die Geschichte mit der Dame da in Hannover. Wie in vielen ursprünglichen Single-Issue-Bewegungen kommt es in der Klimabewegung also zu einem Sog der Addition. Wahrer Klimaschutz ist gleich Klimaschutz plus identitätspolitischer Feminismus plus Queer- und Transaktivismus plus Veganismus plus Antikapitalismus plus identitätspolitischer Antirassismus, plus offene Grenzen, plus Personalpronomen, plus Gendern, plus Intersektionalität, plus radikaler Tierschutz, plus Black Lives Matter, plus Solidarität mit den Palästinensern. Und dann fragt er sich halt als jemand, der schon sehr lange wohl dabei ist, was halt aus seiner Bewegung geworden ist und ob das wirklich das ist, mit der man halt diese Klimageschichten irgendwie in die Öffentlichkeit bringen kann, wenn man gleichzeitig den ganzen anderen Kram gleichberechtigt daneben stellt und ob sowas noch als eine positive Bewegung wahrgenommen wird durch den Großteil der Menschen, weil das ist einer der wenigen, die ich bisher gelesen habe, die verstanden haben, dass es nicht darum geht, irgendwie dem Chor zu predigen, sondern sich Gedanken darüber zu machen, wie bringe ich unsere Forderungen an denjenigen, der im Endeffekt das Stimmpotenzial im Land stellt. Und wir haben gesehen, wenn man sich vor Autos festklebt, hat das eher negative Folgen. Und was hier geredet wird über Systemwechsel und so, ist ja durchaus noch radikaler, als sich auf Straßen zu kleben. Radikale Probleme erfordern radikale Lösungen. Das ist eine wenig taugliche Faustregel für Politik. Nach dieser Faustregel kommen die Floskeln vom Systemwechsel, der Zerschlagung des Kapitalismus, der Revolution zustande. Eine Faustregel, die tatsächlich zum Erfolg führt. Radikale Probleme erfordern Vertrauen. Die Menschen dürfen die Retter nicht mehr fürchten als die Katastrophe. Danke, Sven Hillenkamp, dass du uns diesen Einblick in deine Sichtweise gewährt hast. Ja, Sven, wenn du so denkst, dann weiß ich wirklich gar nicht, was du bei uns willst. Hättest du dich mal mit beschäftigen müssen, Sven. Ja. Kannst du das mal intern erstmal besprechen? Educate yourself. Dann wüsstest du nämlich, dass das gar nicht so ist, dass das nur eine neurechte Verschwörungstheorie über Fridays for Future ist. Ah, ja, genau. Genau. Wahrscheinlich ist der insgeheim der Anführer von Gamergate gewesen. Den suchen wir ja schon seit Jahren. Ja, also, ich meine... Sehr ehrlich, und ich hoffe, du kriegst nicht so viel Flack ab. So. Aber da muss ich halt auch mal dran denken, bei diesen ganzen Geschichten, ne, wo es ja bei Gamergate diesen Sachen ja immer hieß, es sei ja eine Tatsache, dass das halt einfach nur so eine Pipeline wäre, ne, in extreme Positionen und so. Aber ja, diese Geschichten, dass man den Kindern da halt eben erzählt, ja, der Planet stirbt und ihr seid jetzt die Einzigen, die das wissen und machen und können und so, jetzt kämpft, ne, alle sterben sie hier, ihr habt keine Zukunft, es sei denn, ihr macht und jetzt diese Sachen kommen ja dann noch die ganzen anderen Themen rein, die untergebuttert werden, Stichwort Kommunismus, ne, weil wer ist schon gegen Umweltschutz, aber das ist, ne? Radikalisierung, das ist eine Pipeline, um die Leute queer zu radikalisieren. Weil du bist ja kein hundertprozentiger, wenn du nicht alle Partikularinteressen unterstützt. Ja, und das ist ja eine eindeutige politische Strategie. Ich meine, ziemlich transparent. Ach ja. What if legal personhood included plants, rivers and the planet? Ja, hier haben wir eine lustige intersektionale Forderung, die im Endeffekt Menschenrechte beziehungsweise nicht Menschenrechte, sondern Pflanzenrechte und Naturrechte fordert. Ich meine, Tiere haben Rechte, Pflanzen stehen teilweise unter Naturschutz, aber das reicht nicht. Die müssen quasi den Menschen gleichgestellt werden. Ja, und das ganze System ist natürlich nur homozentristisch und wir sind ja nur 0,0001% der Biomasse des Planeten. Und was erlauben wir uns als arrogante Menschen, uns über den Rest jetzt nicht der Schöpfung so zu stellen. So wenig, dann sollen wir so viel CO2-Problem haben. Ja, natürlich nicht. Und die ganze, es ist, ja, es ist, sind ein paar NGOs, die jetzt auf dieses Thema ein bisschen draufspringen. So manifestiert ist es noch nicht im allgemeinen Interesse, aber vielleicht kommt zu diesen Friday for Future-Forderungen ja bald auch noch dazu. Okay, wir können das Problem nur dann lösen, wenn wir den Menschen der Natur gleichstellen. Und ja, wie immer ist es natürlich so, dass hier argumentiert wird, man sieht, dass man auf der richtigen, in die richtige Richtung denkt, ja, weil aus den üblich verdächtigen Kreisen das Pushback kommt. The proof is in the pushback. Ja, when it comes to protecting the environment, most existing laws are human-centered. They focus on the rights of people to a healthy environment. Das ist nicht ausreichend. Also es wird quasi vom Menschen her argumentiert, dass der Mensch ein gesundes Leben haben kann, wenn die Natur gesund ist. Und so zu denken ist, ja, also wirklich, ne, wie egoistisch kann man sein? Und natürlich denken so nur alte Cis-Leute und wir müssen dieses Paradigma durchbrechen. Genau wie, hier wird auch der Vergleich gezogen, wie früher Frauenrechte vorkamen wie ein schlechter Witz, wird es in Zukunft auch so sein, dass die Menschen der Zukunft sich fragen werden, wie unzivilisiert waren denn diese Menschen, dass sie die Natur sich nicht gleichsetzen. Und natürlich wird hier auch noch auf ein paar Naturreligionen hingewiesen, aber natürlich nicht unter dem religiösen Aspekt, sondern einfach nur the wisdom of the old Indians und the Mayas und ja, die ganzen Prä-Bronze-Kulturen, ne? Ja, die hatten damals die richtige Idee und einfach nur durch die Arroganz, die durch westliche Philosophie weltweit Einmarsch gehalten hat in die Köpfe der Leute, sind wir überhaupt auf die Idee gekommen, dass der Mensch irgendwie wichtiger sein könnte als irgendeine Pflanze oder so. Bryce, ich verstehe das nicht. Wenn die so toll waren, warum sind sie dann ausgestorben, verdammt nochmal? Ja, da ist nur der weiße Mann dran schuld, ist klar. Ach so. Ja, und natürlich, also es geht halt um Sachen wie nicht nur Habitate für Tiere, sondern dass Menschen sich halt aus Räumen zurückziehen müssen, wo, also nicht Naturschutzgebiete, sondern quasi das ganze Prinzip auf den Kopf stellen, dass es quasi Reservations gibt für Humans, ne? Also man, ne? Also nicht wie Gated. Die Indian Reservations. Gated Reservations. Das entfallen. Oh Mann. Die, ja, auch die in den Sie ja klar, überschreiten. Dass man quasi, der Mensch muss sich zurückziehen und zwar halt quasi in die Gebiete, wo zwar Natur besteht, aber halt, ja, also quasi auf irgendwelchen Felsen und so, wo man halt keine Natur platt macht, da sollten die siedeln, ne? Auf den Cliffküsten und ja. In den hohen Bergen und in der Arktis. Ernähren sollen die sich von Sand ja, wahrscheinlich. Ne? Ja. Ich kann mir ja. Die Schilder schon vorstellen, sie verlassen den menschlichen Sektor. Genau, sie verlassen den menschlichen Sektor. Und natürlich, Anbau von Pflanzen und Züchten von Pflanzen, dass der Mensch halt mehr Produktion rausbekommt, beziehungsweise dass die Pflanzen halt auf Protein getrimmt werden und züchten, das ist quasi, ja, ich will das böse Wort nicht sagen, aber das ist die, ne? Mensch, das ist, kann man gleichsetzen, wie wenn Völker ausradiert werden. Ja, oder versklavt. Versklavt. Manchmal haben die sogar mit Schiffen, haben die Pflanzen, da wie bei der Bounty, haben die Schiffe mit Pflanzen entführt. Ja. Tierprivileg jetzt, oder wie? No, human privilege. Mhm. Böse, böse. Ihr seid alle böse. Ah, Larry Fink. Ja, der Chef ist eines der größten Vermögensverwaltungsunternehmens weltweit, hat in seinem quartalsmäßigen Investorenschreiben auf die aktuelle Weltlage hingewiesen, dass wir im Endeffekt vor einem Paradigmenwechsel stehen, beziehungsweise dass wir uns in einem Paradigmenwechsel befinden, der ausgelöst durch die russische Isolation von den Weltmärkten den internationalen Handel total durcheinander bringen wird. Einerseits, weil die Supply Chains sich von der ganzen Angelegenheit wegentwickeln werden, wie wir sie jetzt haben, also weltweiter Handel, nicht nur ineffizient, sondern halt auch mit politischen Risiken versehen. Ne? Also wenn man langfristige Lieferverträge mit dem Land hat, kann man ja nicht garantieren, dass sie sich in 5 bis 10 Jahren noch an die Menschenrechte halten. Moment mal, Preis. Aber war nicht jede Kritik an Globalismus eine Chiffre für antisemitische Umtriebe oder so? Und jetzt sagen die auf einmal, ist doch nicht so eine gute Idee? Ja, also man will ja nur die armen Leute ausbeuten. Das ist, glaube ich, auch. Aber das sagt der hier natürlich nicht. Der verklausuliert das alles. Der redet halt auch im Endeffekt von einer kompletten Neugestaltung des internationalen Finanzmarkts, wie wir ihn in den 70er Jahren im Endeffekt hatten. Das ist ja ein Trend, der gerade immer wieder. Oh ja, weg mit dem Investmentbanking. Das sage ich ja auch schon länger. Das ganze Investmentbanking mit Stumpf und Stiel. Ja, also quasi ähnlich analog wie die Ölkrisen in den 70er Jahren dazu geführt haben, dass man sich auf alternative Energie und alternative Energiequellen orientiert hat, was damals ja die Atomkraft war, zwinker, zwinker. So ist es jetzt heute, dass jetzt, was damals die Atomkraft war, halt greener sources of energy sind. Ja, also die ist ja nicht böse. Ja, to ensure the continuity of affordable energy prices during this transition, fossil fuels like natural gas will still be important as a transition fuel. Also im Endeffekt nicht wirklich was Neues. Wir können noch nicht ganz auf die ganzen fossilen Stoffe verzichten. Aber wenigstens gibt es einen schönen Silberblick am Rande. Und zwar hat halt die ganze Krise mit den eingefrorenen internationalen Devisenkonten, die den Handel jetzt ja auch ein bisschen behindert, gezeigt, dass wir unbedingt ein globales digitales Payment-System brauchen, um internationale Transaktionen halt im Hintergrund ordentlich abwickeln zu können. Und zwar losgelöst von Befindlichkeiten einzelner Länder, sondern das soll bitte die internationale Community im Konsens alles entscheiden. Ja, und das Ganze ist halt, wie gesagt, nicht, das müssen wir machen, sondern das ist jetzt gerade im Gange und wird passieren. Und sieht man ja in den ganzen letzten Wochen, was passiert ist. Ne? Russland sagt jetzt, bitte zahlt mal einen Rubel. Gut, ich meine, das steht in den Lieferverträgen so drin. Wenn es nicht in US-Dollar oder Euro gezahlt werden kann, fällt es auf den Rubel zurück. Hätten Sie mal das Kleingedruckte gelesen. Jetzt schreien sie alle von Vertragsbruch. Aber der Biden hat sowas Ähnliches gesagt, Herr Montemi. Ja. So nach 3 bis 4 Generationen wäre das immer, das wird das System am Ende und wir wären halt langsam wieder so weit, so in der Art. Gut, es gibt ja die Economic Cycle Theory und ich will jetzt nicht sagen, auf die bezieht sich der Larry Fink hier, aber wie gesagt, ne, 73, jetzt haben wir 22, 50 Jahre fast. Ja, the Circle of Life. Genau. The Circle of International Finance. 80 Jahre nach dem letzten Krieg oder was? 85 Jahre? Ja. Ah, noch ein 50-Jahre-Zyklus, hä? Eine 50 Jahre alte psychologische Theorie erklärt Putins Krieg. Ja, ist mir scheißegal, ob die Putins Krieg erklärt. Wir gucken, vielleicht scrollst du ein bisschen. Das sind so einzelne Überschriften. Wir schauen einfach mal, wie das auf was anderes anzuwenden ist, diese Theorie von dem Herrn, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen, Irving Janis, genau, Irving Janis. Und der sagt halt, so eine komische Verschwörung, die existiert, wenn halt im inneren Zirkel erstens eine Illusion der Unverletzlichkeit herrscht. Hier schreiben sie halt, dass Putin ganz völlig falsche Annahmen hinsichtlich der Schwierigkeiten des Angriffs und so. Aber wenn wir mal die Woken nehmen, natürlich, die haben eine Illusion der Unverletzlichkeit. Die glauben nämlich, sie hätten die Wissenschaft auf ihrer Seite. Wie wir eben schon gesagt haben, educate yourself und wenn du dich damit beschäftigt hättest und so weiter und so fort. Also, erster Haken dahinter. Glaube an die eigene moralische Rechtfertigung. Da brauchen wir eigentlich gar nicht drüber sprechen. Machen wir bei den Woken einfach einen Haken hinter. Kollektive Rationalisierung, Haken dahinter. Stereotypen über Outgroups, alle, die uns nicht mögen, sind Nazis, Haken dahinter. Oder alte, weiße Cis-Männer. Ja, das ist doch dasselbe. Menschen, die sind keine Pflanzen. Oh. Fünftens, Selbstzensur, ach was, nein. Dass die innerhalb ihrer Gruppe den Leuten und dass sie ganz klar eine Linie laufen, was gerade was das Sprachliche angeht. Nein, nein, überhaupt. Wie die Dame in Hannover mit den Dreadlocks. Ja? Genau. Mhm. Sechstens, eine Illusion von Übereinstimmung. Dass unter solchen Bedingungen keine abweichenden Meinungen und Einschätzungen mehr zu Gehör gebracht werden, versteht sich fast von selbst. Wie gefährlich Widerspruch sein kann, dürfte im inneren Kreis der Woken längst allen klar sein. Tja. Siebtens, direkter Druck auf Personen mit abweichenden Meinungen oder Cancel Culture, Haken dran. Achtens, selbsternannte Mind Guards. Oh, guck mal, von Judith Butler über Ibrahim X. Kendi und Anita Sarkeesian und wie sie alle heißen. Ja, jetzt erfüllen die Woken alle acht von dieser psychologischen Theorie, die uns jetzt erklären kann, warum Putin Krieg führt. Also ich dachte, bei solchen Sachen denke ich jetzt aber eher an irgendwelche Quadro-Dingsbums und so. Auch, natürlich. Sich dann immer noch mal wieder melden und sagen, ja, aber es ist doch aber dies, das Fahrer, Ferda Ackermann, Alice Hasters, egal. Aber interessant, ne? Also, dass hier alle acht Dinger hundertprozentig treffen und trotzdem merkt es keiner. Ja, es geht immer weiter mit dem Wahnsinn. Reden wir jetzt über das internationale Peace Corps. Die entsenden ja mittlerweile auch Truppen in die Ukraine. Was heißt Truppen? Halt Leute, die dort freiwillige Arbeit leisten und halt Entwicklungsarbeit helfen sollen. Und gut, was sie da genau machen, sei jetzt mal dahingestellt. Darum geht es auch nicht. Aber es geht um das Training, was die Freiwilligen dort erhalten, unter dem ganzen Stichwort Diversity and Inclusion. Natürlich ist es halt eben so, dass man im Hinterkopf haben muss, dass in Ländern wie hier konkret in der Ukraine die ganzen Diversity- und Inclusion-Themen noch nicht so weit verbreitet sind, wie sie in anderen westlichen Ländern verbreitet sind. Und da werden die Leute halt geschult, dass sie nicht einen totalen Schock bekommen, dass sie da auch die örtlichen Befindlichkeiten nicht unbedingt so stören, weil das ja der freiwilligen Arbeit ein bisschen im Weg stehen würde. Jetzt mal ganz einfach ausgedrückt. Die erste Direktive praktisch. Ja, und gehen wir mal ganz kurz durch. Zum Beispiel die Gender Roles. Ne? Es ist klar, dass die Gender Awareness in Ukraine nicht die gleiche ist wie im Westen. Gender roles in Ukraine can be difficult to understand and accept. Although men and women may receive equal pay for equal work, women are underrepresented in positions of power and often are not promoted as readily as men. Oh Gott, ich dachte, das wäre hier auch der Fall. Aber gut. Das ist in Amerika alles schon, da ist schon alles hundertprozentig, glaube ich. Steht zumindest an der Scheune, dass die alles richtig machen. Gut, aber hier geht es jetzt erstmal nur um Männlein und Weiblein. Das kommt später auch nochmal vor, aber die Gay-Sache kommt gleich auch noch. Das nächste, possible considerations for volunteers of color. Mm-hmm. Because of limited exposure, some Ukrainians will expect all Americans to be white and are unaware of diversity in the US. Finde ich ehrlich gesagt ein bisschen patronizing, als ob Ukrainer nicht wissen, dass es schwarze Amerikaner gibt. Die haben noch nie Lethal Weapon gesehen, Price. Ja, und okay, da muss man halt wirklich sehr stark sein. Sometimes volunteer may practice a particular coping strategy or self-care strategy, damit die Gefühle nicht verletzt werden. Sometimes they may explore if they can turn the situation into teachable moments for themselves and the host country national. Das freuen die sich bestimmt. Und ja, einige Dinge, die einem passieren können, okay, dass halt die Ukrainer denken, dass sie keine Amerikaner sind, sondern Afrikaner. Und dann halt nicht so ganz auf Augenhöhe behandelt werden, alleine deswegen. Dann gibt es in letzter Zeit ziemlich viele Meldungen über Hate Crimes directed at ethnic and foreign minorities, worunter halt Volunteer of Colors auch fallen würden. It's not uncommon for Ukrainians to refer to African Americans as N-word. Volunteers of color may be called a monkey or may see children's games with blackface. Ja, da muss man wirklich ganz stark sein. Und da muss man einfach auf die. Das sind wirklich die größten Probleme im Moment in der Ukraine, glaube ich. Man könnte auch sagen, wenn du so ein labiler Mensch bist, dass dir das Probleme bereitet, würde ich mich nicht in ein Kriegsgebiet begeben. Aber das ist nur meine Meinung. Andererseits kann man den ja auch was beibringen. Ne? Die laufen da durch die Gegend, werden irgendwie beleidigt von irgendwem und malen sich direkt so ein Z auf die Stirn. Oh Mann. Ja, possible considerations for lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, ally, asexual, LGBTQA volunteers. While sex acts are not criminalized, the Ukrainian LGBT community faces discrimination and civil rights abuses related to sexual orientation. Ukrainian society generally views being gay, lesbian or bisexual as abnormal. Also, muss man halt ganz stark sein und vielleicht einfach mal drüber hinwegsehen, wenn man beleidigt wird und trotzdem weiterhelfen. Ne? Und possible considerations for volunteers with disabilities. Das finde ich zum Beispiel ganz übel. Ja. In Ukraine, as in other parts of the world, some people hold prejudicial attitudes about individuals with disabilities and may discriminate against them. Mhm. Und Achtung, also there's very little of the infrastructure to accommodate individuals with disabilities. Also vielleicht, wenn man im Rollstuhl sitzt, nicht unbedingt für das Freiheitskorps volontieren oder einfach eiskalt in die Ukraine reinrollen. Possible considerations for volunteer couples. While the youth in Ukraine is becoming more progressive, most of the country still believes that you must be married in order to sleep together in a room. Okay, das ist jetzt vielleicht eins der geringeren Probleme, aber ich meine, wenn man schon explizit darauf hinweisen muss, ist das schon ein bisschen seltsam. Die kommen wir da aber doch auch nicht in Urlaub hin. Also, das hört sich für mich so ein bisschen wie ein Touristenguide an, mehr. Also, es ist. Also, wie gesagt, der Peace Corps, die schulen die Leute explizit. Das ist erstmal nur eine erste Information für die Leute, die sie sich durchlesen müssen, ob sie sich auch wirklich bewerben wollen, weil sie halt drauf. Wenn sie gar nicht damit klarkommen, dann brauchen sie sich gar nicht bewerben, so nach dem Motto. Aber natürlich werden Techniken beigebracht, wie man damit umgehen kann. Und es gibt natürlich auch Ansprechpartner vor Ort, bei denen man sich beschweren kann, die einem weiterhelfen. Oh ja, possible considerations for volunteers with varying faith and belief systems. Einfach mal ein paar Zitate. Muslims might face extra hardship because the diet in Ukraine is very heavy in pork and alcohol. Okay. Der nächste. I hear a lot of Jewish jokes. Sometimes I tell people I am vegetarian because it is too hard to explain kosher eating requirements. Okay. Ja, okay. Und dann noch eine Sache. Possible considerations for volunteers over 50 years old. In Ukraine, communities are often much more segregated by age. So, also wenn irgendwie junge Leute nicht mit dir reden wollen, die sind nicht unfreundlich, das sind einfach nur cultural differences. Ja, also, ja, jetzt wisst ihr, wenn ihr euch fürs Peace Corps bewerben wollt, ihr braucht starke Nerven, aber das Peace Corps ist natürlich immer an eurer Seite und bietet euch alle Schulungen, die ihr benötigt, um den Ukrainern gut helfen zu können. Das ist jetzt nicht unbedingt, also der Text hier ist explizit auf die Ukraine bezogen, aber nun gut, das ist ja auch vielleicht in anderen Ländern ein Problem. Ja. Fand ich interessant, dass das halt alles so explizit ausgeschrieben wurde und einige von den Zitaten habe ich habe nicht mal alle Zitate hier genommen, einige waren halt noch ein bisschen härter. Aber gut, ich meine, dass man einfach mal drüber hinwegsehen muss, wenn man als N-Word oder als Monkey bezeichnet wird. Ja, Toleranz sage ich dazu. Toleranz number one. Ja, Toleranz braucht man immer. Braucht doch die Rowling hier, der Putin hat die Rowling sozusagen vereinnahmt, indem er darüber berichtet hat, was alles so schlimm im Westen ist. Unter anderem eben die Cancel Culture und da hat er sie dann erwähnt. Ja, also so, im Endeffekt hat er ja behauptet, dass das Russische überall jetzt verboten wird und dass da jetzt quasi so eine Art heiliger Krieg gegen russische Kultur geführt wird. Und ja, wie gesagt, sie wollte sich aber da eh nicht so vereinnahmen lassen und hat sich da ein bisschen ja so gegen gewehrt, aber ja, trotzdem die Zustände in der Beziehung beklagt, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, der Westen versucht, sein Volk zu canceln. Das hat der Putin abgelassen. Er hatte so eine komische Rede eher abgelassen. Die habe ich auch nicht ganz verfolgt, aber die muss schon ein bisschen wild gewesen sein. Irgendwas war hier drin, was ich ziemlich witzig fand. Ja, es hat irgendwie Hollywood vorgeworfen, dass sie nicht zeigen würden, dass die Russen gegen die Nazis gekämpft haben. Wieso? Ach so. Ja, sowas, ne? Tschaikowski, Heute versuchen sie, ein ganzes tausendjähriges Land, unser Volk zu canceln, sagte Putin. Am Tag, ach ja, genau, Tag der Kultur, Tag des Kulturschaffenden. Das Rachmaninow. war dieses Ding, weil das ist ja so eine Vokabel, Kulturschaffende, die in den letzten Jahren hier in Deutschland auch wieder zunehmend benutzt wird und wo ja auch viele Leute da DDR-Parallelen ziehen mit diesem Kulturschaffenden. Und das scheint mir da bei Putin ja auch so zu sein, dass er sich jetzt hier halt irgendwelche Künstler geholt hat, die dann quasi Staatspropaganda machen sollen. Und das findet man natürlich dann ganz böse, weil der Putin das macht. Und im Endeffekt, ja, er freut sich, dass er hierzulande auch großer Beliebtheit, irgendwelche Leute, dass sie da nur das erzählen, was jetzt gerade irgendwie die Politik sowieso, also was halt in der Scheune steht, ne? Und alles andere ist dann irgendwie schwurbeln oder weiß ich nicht was. Was steht hier? Sprach die Rowling sprach sich gegen die gesellschaftlich-rechtliche Gleichstellung von Transfrauen mit Frauen aus ihren. Ach so, ja, okay. Angeblich, ja. Was ja auch nicht Ja, so richtig angeblich. ist. Weil im Endeffekt ging es eher größtenteils darum, den Begriff Frauen, dass der halt eine gewisse Definition hat. Und das ist ja deren Leseart davon, dass man sich damit ja dann ausspricht Das war schon ganz schön viel verlangt. gegen irgendwas. Na, also. Ja. Ja. Ja, wie eine Frau ist, kann man nicht definieren. Ne? Manche Leute wissen, wie sich eine Frau fühlt. Und dann wissen sie, dass sie Ja, im was die falschen Rowling hier Körper geschrieben sind. hat, finde ich aber auf jeden Fall richtig. Ne? Also, dass die Kritiker von westlicher Cancel Culture, dass man da als Kritik So genau. nicht solche Leute da ranziehen sollte, die halt irgendwelche Zivilisten ermorden und Leute ins Gefängnis packen, die die kritisieren. Das ist ja auch richtig. Also, ich Oder meine, vergiften. diese ganzen genau politischen Morde und dieses ganze Zeug, da habe ich halt auch kein Verständnis für. Da gibt es ja auch viele Leute, die das irgendwie dann meinen, dass das ja irgendwie, oder was ich auch schon gehört habe, dass ja der Putin irgendwie, wir sind hier so autoritär und der Putin bei dem da ist alles frei und so mit Corona und diese ganzen Geschichten, wo ich mir auch so denke, ey, wie naiv seid ihr eigentlich? Also, man kann diesen Heinis hier in Deutschland ja so einiges vorwerfen, größtenteils, dass sie halt nicht wissen, was diese ganze Laberei über alles ist irgendwie Unterdrückung und die bösen Unterdrücker sind irgendwelche bestimmten Gruppen und so weiter und so fort. Während man sich über Stereotype beschwert und darüber, dass irgendwelche Gruppen angefeindet werden, fordert man das die ganze Zeit. Und dass sie halt das nicht sehen, diesen Widerspruch davon und wie sich das verselbstständigen kann, solche Geschichten, das würde ich denen halt vorwerfen. Aber dass man wirklich geplant irgendwie da zum Machterhalt, zum Ewigen und solche Sachen da, das ist halt Putin-Ding. Ne? Das ist, bei dem ist das ganz sicher kein Unfall, der gelernte Geheimdienstmensch. Also, bei dem würde ich damit rechnen, dass alles, was der irgendwie von sich gibt und so und da irgendwie tut, kalkuliert ist in irgendeiner Art und Weise zum Machterhalt. Ja, gut möglich. Ja, und die Sibylle Schick, die hatte. Oh Mann, ja. Die hat sich halt rausgehauen, Die hätte diese dazu auch was zu sagen, Sibylle. ja. Sorry, musst du mal kurz. Oh Ja, krieg ich direkt hier die Husterei. Also, wie gesagt, Putin ist einer der größten und bekanntesten lebendigen Faschisten der Welt. Putin kriminalisiert, verfolgt und tötet queere Menschen. Kann ich noch nicht mal groß was gegen sagen. Also, den Krempel, den da wahrscheinlich in stimme ich Russland dir auch. machen mit den Schwulen, ist auf jeden Fall nicht in Ordnung. Und jetzt driftet sie aber ab und Putin verteidigt J.K. Rowling öffentlich. Die Gleichung ist nicht so schwer, liebe Leute. J.K. Rowling ist die kleine Putin. Jeder Turf ist. Ja, ich glaube, Also das war genau die sagte. Vereinnahmung, die Rowling nicht wollte, aber ja, Ja, also das ist jetzt natürlich, ne, schon nicht ist es mehr, das ist anbietet, jetzt ne? schon nicht mehr hier irgendwie. Na, wie heißt das denn? Guilt by Association? Ne? Das ist schon drei Level weiter. Das ist Guilt by irgendwer hat gesagt, dass du vielleicht nicht ganz so schlimm bist. Oder dass man an dir irgendwie... Das ist, gilt bei Putin, ich bitte dich. Dass du schlimmer geht's gar nicht. Ungerecht behandelt wirst oder so. Und wenn das natürlich die falschen Menschen da sind, die sowas schon alleine sagen, dann bedeutet das natürlich, du bist quasi Putin, ja. Das also. Ist intersektionale Mathematik, oder? Ich glaube auch, ja. Ne? J.K. Rowling plus Putin gleich böse. Gleich jede Mal Turf ist. Nee, jede Mal R-Turf. Das muss da irgendwie jetzt, das muss man auf Null kriegen. Ja, R ist der Radius, in dem du Abstand hast. Ja, aber auch J.K. Rowling ist die kleinere Putin. Sie ist die kleinere Putin. Ich meine, wie kriegt man das in einem Kopf zusammen, Sibyl? Wie kann man jemanden, der tausende Menschen in sinnlosen Tod schickt, mit jemandem vergleichen, der was gesagt hat, wo du anderer Meinung bist? Ja, aber J.K. Rowling hat doch auch tausende Trans-Leute in den Freitod geschickt. Durch ihre Aussagen. Das ist der totale Schrei nach Aufmerksamkeit von Sibyl, ne? Also. Ja, aber inzwischen müssten doch wenigstens mal denkende Menschen hingehen und sagen, ich meine, das tun die ja, aber die sind dann alle rechts und so, aber es müssten mal andere, keine Ahnung, auch mal vielleicht Leute aus ihrem Lager hingehen und sagen, Sibyl, ist ja alles gut und schön, aber bitte atme jetzt mal, mach mal das Fenster auf, mach den Laptop aus, weil das hier ist einfach völliger Unsinn, eine Autorin für eine Meinung mit Putin gleichzustellen und dann auch noch zu sagen, jeder, der irgendwie diese Transwelle kritisiert, ist auch Putin. Everything, everybody I don't like is Putin oder was? Kommt jetzt auch als Buch oder was? Wahrscheinlich. Ich glaube, der Putin, der ärgert sich, dass es bei ihm nicht so einfach ist wie in Katar. Da gibt es einfach keine gayen Menschen. Ne? Zwinker, zwinker. In Russland, das mit den Gays, glaube ich, doch gar nicht so schlimm ist. Eher mit den Transleuten oder so, dass sie das nicht akzeptieren wollen oder so. Nein, das also, ist speziell das mit den Gays schlimm. Also. Ja. Ich hatte vor vielen Jahren mal in einem Club nachts, nach Schluss eigentlich, eine Auseinandersetzung mit einem Kroaten, der wirklich Leute verprügeln wollte, die noch in dem Club waren, und weil er gesagt hat, es gibt keine schwulen Kroaten. Und dann haben Leute gesagt, doch, ich kenne einen. Und dann ist er da, wollte er anfangen, die Leute zu verprügeln im besoffenen Kopf. Es gibt keine schwulen Kroaten. Das ist bei uns ein geflügeltes Wort gewesen. Dann. Ja, aber auch gerne mal. Ja. Die letzte Mal, als ich mir von irgendjemandem anhören durfte, dass es keine Homosexuellen gibt, dass das nur irgendwelche verdrehten Männer wären oder so, die keine Frauen abkriegen oder irgendwas, da hat es mir ein Türke erzählt. Also, ja. Aber hören wir doch mal eine Stimme zum Ukraine-Krieg, finde ich, die sich endlich auch mal mit dem Problem in der Ukraine befasst und mal was Wichtiges zur Lösung beiträgt. Und Kinder bitte jetzt nicht mithören lassen. Nein, werde zu SolidaritäterInnen und Ukrainer und Roma und alle Menschen, die hier marginalisiert und mehrfach diskriminiert sind, vor allen Dingen. Menschen mit Behinderungen, Transmenschen, Menschen mit Migrationsvor- oder Hintergrund, Sinti und Roma, schwarze Menschen, BPOC und alle anderen, die in unserer Gesellschaft vulnerabler sind als die Heteronormative, die müssen wir emporheben, Deutschland. Nur so kriegen wir das hin. Wir kriegen das nicht hin. Wenn wir anfangen, den heteronormativen weißen Tisch in den Arsch zu flicken, erst dann haben wir es geschafft, die Macht in die Lage umzudrehen. Und ihr seid der beste Beweis dafür, dass ihr auf dem besten Weg dorthin ist. Nie wieder leise. Geht ja auch mit dem Peace Corps in die Ukraine und stellt die Forderung dar. Den heteronormen weißen Tisch Cis in den Arsch zu ficken, ist ja, das ist das Hauptproblem. Eine Formulierung gewesen. Ja, aber um was jetzt zu erreichen, habe ich gar nicht so richtig verstanden. Frieden in der Ukraine, Frieden so, auf der Welt. Hey, dann natürlich gerne. Klar. Man könnte natürlich sagen, man hat hier irgendwie die Geschichte gekidnappt oder so. Vielleicht war das auch die queere Demo zum Ukraine. Ich habe keine Ahnung, aber zu glauben, wenn man heterosexuelle Menschen gegen ihren Willen zwanghaft penetriert, dass davon die Welt besser wird. Das sollte doch einigen mal langsam auffallen, wohin die Reise geht hier. Ich finde das ziemlich komisch, weil der bestärkt damit ja eigentlich die asozialsten, wirklich dümmsten Argumentationen, die ja gegen schwule Menschen vorgebracht werden, dass die quasi straighte Menschen dazu zwingen wollen würden, schwul zu werden oder versuchen, die irgendwie zu entrappen oder sowas. Also ja, aber hört sich gut an, ne? Die Leute jubeln. Ja, das finde ich auch krass. Da stehen junge Leute und jubeln zu so einer Scheiße. Ne, und wie gesagt, das ist ja halt, das ist ein Argument gegen schwule Leute, was der damit quasi bestärkt. Der ist also wirklich schlimm ist das. Aber wir wissen ja, die Radikalisierung findet auf Spieleplattformen statt und unter gewissen Hashtags und so, ne? Da ist eine direkte Pipeline, wie der Chris so schön gesagt hat, zu neuen Rechten. Aber das hier ist völlig harmlos. Lass doch mal Kinder da hingehen. Ich erinnere mich jetzt gerade dran, ich war ja 2015, war ich ja mal im Bundestag bei den Grünen zu Gast. Und da ging es ja um Antifeminismus. Und da hatten sie diesen Dokumentarfilmemacher, der für Arte so einen Film gedreht hat über Russland und wie da halt teilweise die Leute da halt verprügelt werden von irgendwelchen da so Milizen oder so. Und das haben die dann quasi in eine Reihe gestellt mit, ja, hier bei uns in Deutschland gibt es irgendwelche Leute, die unsere Bildungspläne ablehnen. Und das fand ich damals schon unglaublich geschmacklos. So nach dem Motto, ja, die Leute, die das eine kauften, kauften auch das andere oder so. Aber das ist ja das, was wir immer wieder sehen. Jetzt auch wieder mit dieser Florida-Geschichte hier, Don't Say Gay Bill und das ganze Zeug, drehen das ja immer so hin, dass Leute, die jetzt losrennen und Leute wirklich denen körperliche Gewalt antun, weil sie irgendwie schwul sind, als ob dahinter dieselbe Ideologie steht, wie Leute, die das nicht möchten, dass man irgendwie die Kinder im Kindergarten oder die jungen Kinder da irgendwie mit konfrontiert mit irgendwelchen Sexualitätskram, den die da irgendwie sich da irgendwie überlegt haben, dass das irgendwie, also diese ganzen Vorstellungen von männlich und weiblich und diesen ganzen Bullshit, den sie da irgendwie haben, ne? Und ja, also das fand ich damals schon unglaublich, dass sie das einfach so nebeneinander stellen, aber das ist ja Usus bei denen, ne? Das ist ja immer dieselbe Scheiße und da ziehen sie sich dann auch wieder drauf zurück, so nach dem Motto, so ja, hier, es gibt ja Länder, wo die Leute da angefeindet werden und das stimmt ja auch, aber das hat halt überhaupt gar keinen Bezug zu ihrem komischen Kulturkampf, den sie hier kämpfen. Aber die tun immer so, als wäre das irgendwie dasselbe. Das finde ich wahnsinnig, also das muss man wirklich öfter mal den Leuten klar machen, dass das nichts miteinander zu tun hat. Ne? Sie sind halt ganz viele Janas im Endeffekt. Ja. Janas aus Kassel, die glauben, sie wären in Kiew, sind aber in Berlin. Aber sie erleben das Bombengewitter jeden Tag, wie die Anti-Queer-Bomben über Kreuzberg abgeworfen werden. Ja, jeder ist halt in seinem Bereich, in seinem Lokal sozusagen und macht da die Sachen, die er machen kann. Aber ob das dann hier in so einer Form noch nötig ist. Letzte Woche haben wir noch gelernt, dass die Leute in Berlin alle so toll progressiv sind und dass man da alles werden und machen kann. Und jetzt ist es auf einmal heteronormativ und man kann nicht einfach die weißen Cis. Ist schon wieder Bundestag gewesen. Ja, wie gesagt, diese Woche war natürlich wieder das komplette Programm wegen der Haushaltswoche. Also quer durch alle Ressorts hat man natürlich nochmal so eine ganzen Pläne da offengelegt. Und hier war die Rede von Frau Baerbock zu ihrem auswärtigen Amt. Hat für einige Verwunderungen gesorgt und einigen Applaus von den üblichen Leuten und deswegen wollte ich die nochmal hier vorspielen. Ja, diese Woche war echt schlimm. Ja, wie man es nimmt, ne? Also mehr langweilig als schlimm, aber. Ja, und also die Baerbock wird sich gleich auf Herrn Merz beziehen. Der hat nämlich in der Aussprache zur Finanzdebatte, also quasi das allgemeine Ding mit Lindner. Da hat er sich nochmal auf die feministische Außenpolitik bezogen und halt gemeint, dass sie nicht jeden Quatsch mitmachen und dass halt dieses Geld auch wirklich für Wehraufgaben jetzt Ausrüstung ausgegeben werden soll. Sonst sitzt sie nicht dabei und die CDU wird ja gebraucht wegen dem Bundesrat auch und auch im Bundestag, weil man ja für eine Grundgesetzänderung eine Zweidrittelmehrheit benötigt und die Zweidrittelmehrheit hat halt eben die Ampel alleine nicht. Und Ja, deswegen. Und darauf wird sich jetzt gleich Frau Baerbock nochmal beziehen, nur dass ihr Bescheid wisst. Bereich des Auswärtigen Amtes. Wenn es Wechsel gibt, dann bitte zügig. Die ist aber schon streng, die Özugut. Schneller. Und wir starten. Das ist ein Rieseninteresse. Das Wort hat für die Bundesregierung die Bundesministerin Annalena Baerbock. Warum? Warum tue ich mir das an? Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich zitiere: Natürlich kann Putin einen Menschen töten. Natürlich kann er ein Land überfallen. Aber wenn die ganze Welt zusammenarbeitet, dann ist er verloren. Dann gewinnen wir. Zitat Ende. So hat es die ukrainische Schriftstellerin Tanja Maljatschuk vor kurzem ausgedrückt und hinzugefügt: Die einzige Möglichkeit zu widerstehen ist, keine Angst zu haben. Und das muss und das ist der Maßstab unseres außen- und sicherpolitischen Handelns. Das ist unser Alter. Auftrag. Die aber mal ihre Pressearbeit überdenken, würde ich sagen. Alter. Ich meine, Frau Baerbock, seien Sie doch mal realistisch. Wann erwarten Sie denn, dass sich China, Indien und Teile der arabischen Welt auf die Seite derer stellen, die Russland irgendwie Ja, außerdem sanktionieren ist das oder das Gegenteil von boykottieren? dem, was wir tun. Wir haben pausenlos Angst. Das ist ja auch der Grund, warum wir da jetzt keine Verbotszone machen und so weiter und so fort. Weil wir Angst Haben Sie haben nicht nur, wir schüren sie auch. Das vom ist das, was Dritten ich mit der Pressearbeit Weltkrieg. meine. Habt Und Angst. die einzige Möglichkeit, dagegen zu kämpfen, ist zu kämpfen. Ne? Es sind hier, da hat ja der Bill Maher diese Woche in seiner Sendung auch sein Abschlusssegment da quasi gemacht mit von wegen so, ja, hier, die Männer sind wieder da, war irgendwie so der Tenor des Ganzen. Also hier so ein Zelensky und diese ganzen Leute, die da jetzt alle da kämpfen gehen, ne? Und hat dann diese ganzen Beispiele gehabt von Leuten, die das jetzt total toll und attraktiv finden und so. Und das ist halt das Gegenteil von diesem ganzen, ja, sprich mal über deine Gefühle und was weiß ich nicht, was Zeug. Und ja, also das sind im Endeffekt die Leute, die da jetzt halt ihre Heimat verteidigen. Und solche Sachen, die auch dieses ganze neue Ding von wegen, ja, spielt auch alles keine Rolle und wir sind alles eine Welt und was der Teufel nicht wie was, ne, ist halt das Gegenteil davon. Und auch diese feministische Außenpolitik, das haben wir in den letzten Wochen ja eigentlich schon gut rausgearbeitet. Was ist das Hauptkriterium für feministische Außenpolitik laut dieser Tante, die dieses Buch darüber geschrieben hat? Abrüstung. So. Was ist das, was wir jetzt, das Ja. Gegenteil von dem, was wir jetzt tun? Abrüstung. So. Also insofern ist es doch jetzt wirklich schon, der Kaiser hat keine Kleider und wir wissen es. Und es wird auch ständig gesagt, dass er keine Kleider hat, aber die Frau Baerbock will uns immer noch des Kaisers neuen Kleider verkaufen. Also es ist wirklich irre. Bei Und die wird halt jenem auch 88. gefeiert jetzt die ganze Zeit immer als, ja, das ist ja so eine Überraschung und wie toll die Annalena Baerbock das macht und so. Ja, sorry, weiß ich nicht. Also sie verhaspelt sich jetzt weniger als früher. Das ist so das Beste, was ich darüber sagen kann. Und ich weiß auch nicht, ob es andere Leute besser machen würden, weiß ich auch nicht. Aber dass das jetzt wirklich ein guter Job ist, was die macht, nee, also sorry. Ist vielleicht kein Totalausfall, aber so, dass alle jetzt so riesen Fans von ihr geworden sind, kann ich nicht nachvollziehen. Zusammenzustehen, zu handeln, mit Mut und mit einer klaren Haltung. Darauf kommt es jetzt an in der Außen- und Sicherheitspolitik, im Lichte des völkerrechtswidrigen Angriffskrieges von Russlands, aber auch darüber hinaus. Und dafür brauchen wir einen doppelten strategischen Ansatz. Zum einen müssen wir in der Lage sein, kurzfristig und pragmatisch jetzt zu handeln. Und zweitens müssen wir zugleich unsere langfristigen Ziele entschlossen verfolgen Und dafür dient unsere nationale Sicherheitsstrategie, worauf ich mich sehr freue, die gemeinsam mit Ihnen zu erarbeiten. Und auf diesem doppelten strategischen Ansatz, und ja, das ist eine Herausforderung, auf diesem fußt auch unser gemeinsamer Haushalt. Na, habt ihr das verstanden, was wir jetzt machen? Weil ich habe es nicht verstanden. Wir machen irgendwas jetzt und dann irgendwie auch später. Doppelt. Und das möchte sie noch mit den Leuten besprechen. Ein doppelter strategischer Ansatz, also quasi 50 Milliarden für die Bundeswehr und nochmal 100 Milliarden als Sonderhaushalt. Oder was für eine Doppelstrategie? Ich weiß nicht. Akut müssen wir jetzt alles dafür tun, dieses furchtbare Leid der Ukrainerinnen und Ukrainer irgendwie abzumildern. Der Brutalität dieses Krieges setzen wir Menschlichkeit entgegen. Mit humanitärer Hilfe, mit medizinischer Versorgung, mit Schlafsäcken, mit Lebensmitteln, mit allem, was jetzt so dringend und nötig gebraucht wird. Und es ist sehr gut und wichtig, dass wir für die Ukraine einen Sondermittelposten von 1 Milliarde Euro in diesem Haushalt geschaffen haben. Ein Drittel davon geht jetzt direkt in die humanitäre Hilfe. Und es ist auch klar, und es kann leider niemand vorhersehen, wie viel wir noch brauchen werden, dass wir weitere Mittel mobilisieren werden, falls wir mehr als diese 1 Milliarde Euro brauchen. Und schon wieder bekomme ich irgendwie den Eindruck, dass Sie wollen, dass sich der Krieg so lange wie möglich in die Länge zieht. Ich kann mich diesem Eindruck nicht erwehren. Kommt es euch vielleicht auch so vor? Ja, also das ich hätte gerne schnell wie möglich. Sag mal, was dich dazu veranlasst, diesen Eindruck zu gewinnen. Also. Ich weiß es nicht. Langfristige Haushaltsplanung? Naja, ich meine, wenn der Krieg jetzt schnell vorbeigeht, das Problem wird ja bleiben. Ne? Also, insofern. Wenn die Begründung wegfällt, dann können die Gelder fällt nicht, er nicht weg. Also solange wie Putin da ist, fällt die, glaube ich, nicht weg, die Begründung. Ja gut, ich meine... Jetzt mit der Flüchtlingshilfe, ja, ich auch nicht... Gut, ich meine, es ist einerseits, ja, also wenn die Sachen genehmigt sind, dann können sie ja auch vielleicht für was anderes verwendet werden, ne, wenn was anderes herkommt. Ne? Ich meine, wir haben ja auch noch, glaube ich, 40 Milliarden in dem Corona... Das ist doch schon der Fall, das ist doch schon zum Teil irgendwie eigentlich für Corona gewesen, die Kohle. Das, was da über ist, das nehmen sie, da haben sie doch darüber gezogen sozusagen. Ja, aber haben die die rübergezogen oder haben die separat gemacht? Ich habe das jetzt noch nicht nachvollzogen, wie das ist. Partnerinnen und Partnern in Mittel- und Osteuropa an der Seite stehen. Deswegen arbeiten wir mit Hochdruck, ich habe das jetzt humanitäre Hubs genannt, an Drehscheiben, von wo aus wir aus den unterschiedlichen Ländern Menschen in Sicherheit bringen können. Und zwar solidarisch. Ich hatte das vor einer Woche hier schon mal gesagt. Ich habe es am Montag im Rat der Außenminister gesagt. Sie hatten gefragt, was machen wir eigentlich bei G7? Ich tue alles dafür, dass wir in unseren G7-Treffen dafür sorgen, dass Menschen nicht nur in Europa, sondern auch über den Atlantik verteilt werden. Weil diese Menschen können sich nicht freiwillig verteilen. Sie haben das Recht und jeder, der Verwandte, Freunde hat irgendwo in Europa, kann da hingehen. Das ist ja das Gute, dass sie visumsfrei jetzt bei uns einreisen können. Aber Stand heute können sie nicht visumsfrei in die USA oder nach Kanada oder nach Großbritannien. Das ist jetzt aber unsere gemeinsame Aufgabe. Diese Millionen Kinder brauchen Schulplätze, Kita-Plätze. Das ist von mir auch so gut und Kanada fehlerfrei reden zu, können. Leute, ne, nach Kanada weiterzuschleusen, ist unsere Aufgabe, oder wie? Aber wie wäre das dann offensichtlich eine feste Vorstellung von und kann dann irgendwie auch fehlerfrei reden, als wenn sie nur ablesen ist und gar nicht weiß, um was es geht. Ne? Das merkt man dann auch ein bisschen daran, finde ich. Und es werden weitere kommen. Die Vereinten Nationen schätzen 8 Millionen und das ist nur die Schätzung für die nächsten Wochen. Das bedeutet, wenn wir, und das ist unsere humanitäre Verantwortung, dafür Sorge nicht nur wollen, sondern müssen, dass Familien nicht auf der Straße schlafen, dann müssen wir jetzt europaweit und über den Atlantik gemeinsam verteilen. Und klar geht es auch immer darum, wer macht was. Aber auf andere zu zeigen mit dem Finger ist in solchen Situationen immer das Einfachste. Ich glaube, das Wichtigste ist, sich selber zu fragen, was tun wir pragmatisch, zügig und zwar ohne lange Koordinierungsrunden, sondern ganz anpackend in diesen Tagen. Und deswegen startet jetzt am Freitag oder Samstag der erste Flug auch von Moldau direkt Rheinland-Pfalz hat erst als erstes Bundesland zugesagt, um Geflüchtete aus Moldau herauszubringen. Und ich freue mich, dass sich viele, viele andere Länder dieser Initiative angeschlossen haben. Verantwortung zeigen wollen wir aber auch als größte europäische Volkswirtschaft in der EU, in der NATO und in der G7. Und wir hatten hier ja auch die Debatte über die Waffenlieferungen. Und ich sage da immer ganz ehrlich, danke. Danke, dass Sie auch nachbohren und sagen, was ist bei den Lieferungen gewesen? Warum hat es gehapert? Mir geht das auch bis an die Nieren, wenn ich den Anruf bekomme und sage, von meinem ukrainischen Außenministerkollegen, wo sind die Waffen? Natürlich telefonieren wir hinterher, schauen, wo hat es gehakt. Aber ich kann klar und deutlich sagen, die weiteren Strela-Lieferungen sind auf dem Weg. Und ich möchte an dieser Stelle auch einmal sagen, und es ist nichts, worauf ich stolz bin, weil ich glaube, wir alle hätten uns gewünscht, dass es keinen Krieg gibt und keine Waffenlieferung. Aber ich sage es hier laut und deutlich, weil es offensichtlich ja immer untergeht. Wir sind einer der größten Waffenlieferer in dieser Situation. Das ist nichts, was uns stolz macht, sondern das ist das, was wir jetzt tun müssen, um der Ukraine zu helfen. Und wir tun alles, das, weil wir eben nicht viele Waffen haben, die wir selber liefern können. Wir mit den Unternehmen im Kontakt sind, um darauf zu drängen, dass weitere Lieferungen möglich sind. Und warum ändert sich das so komisch? Lieferer? Lieferant? Ich glaube, sie verhaspelt sich halt ab und zu immer. Vor allem an der Stelle auch wieder bleibt die Frage, wenn ihr jetzt schon 10 Jahre in der Macht wärt, wäre das jetzt besser oder schlechter? Na? Das frage ich mich halt bei diesen Sachen immer wieder. Du meinst so abrüstungsmäßig, wäre schon weiter fortgeschritten und so. Ja, ja. Ja, absehbar. Wir bringen ein Sondervermögen auf den Weg. Und ich hoffe wirklich sehr, dass wir darüber keinen parteipolitischen Streit entfachen. Wir haben eine Zeitenwende gemacht. Jetzt kann man, ich weiß, Regierungs- und Oppositionsrollen, ich gewöhne mich manchmal auch noch an meine neue Rolle. Aber in diesem Moment geht es doch nicht darum, dass man sagt, wer hat was zuerst oder zuletzt oder zu zweit oder zu dritt vorgeschlagen. Sondern in diesem Moment geht es darum, dass das, was offensichtlich in der Vergangenheit nicht gut gelaufen ist. Und ja, wir Grünen haben gesagt, vor ein paar Jahren hätten wir vielleicht kein Sondervermögen auf den Weg gebracht. Aber ist das eine Schwäche? Ich finde, das ist eine absolute Stärke zu sagen, jetzt müssen wir unsere Politik ändern und lassen Sie sie uns gemeinsam ändern. Auf der Höhe der Zeit. Genau. Wir sind schon immer vor den Sachzwängen eingebrochen, die Grünen. Also ist das echt nichts Neues. Vor allem haben sie das krasse Gegenteil von dem gefordert und tun das ja auch immer noch. Wie gesagt, feministische Außenpolitik, was ist das? Ja, Abrüstung in erster Linie, ja. Schön. Ja, vor ein paar Jahren hätten wir das auch noch anders gesehen, tralala, ja. Und es hat ja auch sichtbare Risse bei den Grünen gegeben jetzt zu dem Thema Aufrüstung. Also es ist ja nicht so, dass das in der Partei oben, die müssen sich natürlich nach Regierungsräson richten, aber ich glaube, die Partei findet das mehrheitlich nicht so gut. Die Olivgrünen meinst du jetzt, oder? Auf der Höhe der Verantwortung. Und unsere Verantwortung ist doch, dass wir nicht die Debatten von vor 20 Jahren führen. Das war auch meine Botschaft auf dem westlichen Balkan. Wir können Ewigkeiten darüber reden, was in der Vergangenheit war. Wir müssen die Geschichte kennen, Fehler anerkennen, um es in Zukunft besser zu machen. Aber die Höhe der Zeit sagt doch, Sicherheit, Verteidigung und Bündnisfähigkeit bedeutet, gerade in der NATO zusammenzustehen. Und deswegen haben wir in der NATO die Gespräche darüber geführt, wie können wir unsere Fähigkeiten einbringen. Und zwar nicht nur auf dem Papier. Wissen alle Ökonomen auch hier, wenn das BIP runtergeht, was sind denn das für Fähigkeiten? Wenn das BIP runtergeht, dann machen wir weniger in Sicherheit und wenn es hochgeht, machen wir mehr. Es geht um die Fähigkeiten und deswegen wollen wir gemeinsam mit Ihnen dafür sorgen, dass wir die Ausgaben raufschrauben, und Bündnisfähigkeit stärken. Und ich sage im Hintergrund, tanzen Timon und Pumba und rufen Deutschland raus aus der NATO, Deutschland raus aus der NATO. Läuft für euch, Grüne. Schön, ihr zerreißt euch hoffentlich schon in der ersten Hälfte der Ampelregierung. Aber wenn jemand Grünes etwas macht, dann bedeutet doch, dass es grün ist, oder nicht? Aber wenn Timon und Pumba sagen, es ist nicht grün, da fragen wir bei FFF nochmal nach. Ne? Dann haben sie aber wohl Unrecht, weil dann tritt auch nicht mal das alle Waffen, die wir liefern, die müssen recycelbar sein. Ne? Das ist das Wichtigste. Umweltschutz. Kompostierbar, Kompostierbare Waffen, genau. Ich habe mir lange überlegt, ob ich darauf reagiere. Aber weil es dann zweimal kam, gestern bei Herrn Dobrindt und dann heute bei Ihnen, Herrn Merz. Die Bundeswehr hier hinzustellen und dann im gleichen Satz zu sagen, okay, Bundeswehr und nicht mehr diese feministische Außenpolitik. Mir bricht es das Herz. Ja, und wissen Sie warum? Wissen Sie warum? Weil ich bei den Müttern von Srebrenica war, vor einer Woche, und die mir beschrieben haben, wie die Spuren dieses Krieges in ihnen drin sind. Und diese Mütter gesagt haben, Frau Baerbock, damals wurde nicht gehandelt, Anfang der 90er Jahre, als Sie, als Ihre Töchter, als Ihre Freundinnen vergewaltigt worden sind, Vergewaltigung als Kriegswaffe nicht anerkannt war, nicht vom Internationalen Strafgerichtshof verfolgt wurde und deswegen gehört zu einer Sicherheitspolitik des 21. Jahrhunderts auch eine feministische Sichtweise. Das ist kein Gedöns. Das ist kein Gedöns. Das ist ja die echte Regierung von Feministen. Das ist ja jetzt mittlerweile wohl auf der verbotenen Liste und das haben ja nicht die eingeführt, das haben ja die Männer eingeführt, die da sind. Was meinst du? Ja, dass das schon verboten ist, dass es auf dieser Liste der verbotenen Kriegsdaten ist zu. Oder so. Da kommen wir gleich zu. Aber ja, du hast recht. Aber da kommen wir gleich zu. Ja, das habe ich vorgegriffen, auf jeden Fall. Ja, ja, ich habe es noch nicht ganz verstanden, was du meintest, deswegen habe ich nochmal nachgefragt. Aber ja, alles okay. Ja, und hier ärgere ich mich schon wieder, dass die ganze FDP-Heinis, dass sie da alle rumklatschen. Also was gibt's da zu klatschen? Da gibt's überhaupt nichts zu klatschen. Das ist doch einfach nur Quatsch. Aber das ist wieder das übliche Ding so, ne? Sie verstehen das nicht. Wir müssen endlich auch mal auf die Frauen gucken. Ne? Nicht nur auf die Männer. Ja, aber im Endeffekt, ne? Man hat's eigentlich kommen sehen, dass es Quatsch ist, weil es ist meistens Quatsch, diese Sprüche von wegen, ja, keiner guckt mehr, keiner kümmert sich wieder um die Frauen. Sie sind vollkommen schutzlos und wir müssen endlich mal beginnen damit. Ja, wenn euch jemand sowas erzählt, ist es meistens Quatsch. Und ja, und um nur einen kurzen historischen Fakt reinzustreuen, in Srebrenica war es ja so, dass die niederländischen UN-Truppen ja vor Ort waren, um die Leute zu beschützen, aber die sind einfach überwältigt worden. Und das hat ja die ganze Situation dann ausgelöst, dass die internationale, ja, dann viel. Ja, und vor allen Dingen war es so, dass sie da ja die Jungs und die Männer erschossen haben da. Also, das war ja ein Mord größtenteils an den Männern da. Das kommt auch noch dazu. Aber deswegen brauchen wir feministische Außenpolitik. Will, sondern es hat damit zu tun, dass ich meinen Blick weite für alle Opfer in Kriegen. Ja, das Gegenteil ist der Fall. Feminismus bedeutet nicht, dass man seinen Blick weitet. Feminismus bedeutet, dass man sich nur noch mit Frauen beschäftigt und nichts anderem mehr. So als ob das einzige Problem wäre, was es überhaupt gibt. Das bedeutet irgendwo feministisch davor kloppen. Und zwar in jedem Zusammenhang. Ist immer wieder dasselbe. Das erleben wir seit Jahren hier. Und das war auch, glaube ich, nie anders. Also allem, was ich da so gelernt habe über die Geschichte von dem Ganzen, ist es halt schon immer so gewesen. Man behauptet einfach irgendwelche Dinge, man schaut nur auf die Frauen und wenn dann hin und wieder mal sowas passiert wie Rechte für Homosexuelle, dass die irgendwie besser werden oder so, dann behauptet man einfach kackfrech, dass irgendwelche männerfeindlichen Lesben mit ihren Traktaten da irgendwie für verantwortlich wäre, dass die Stellung von Homosexuellen irgendwie besser geworden wäre oder so. Und ja, also es ist totale Geschichtsverfälschung, was diese Leute da betreiben. Und Blick weiten ist das Gegenteil von dem, was sie da machen. Genauso wie halt eben diese Abrüstung das Gegenteil von dem ist, was ihr jetzt macht. Aufgrund von den Sachzwängen. Ja, feministische Außenpolitik, Rohrkrepierer, Quatsch, ideologischer Blödsinn. Aber natürlich hat das wieder außer Herrn Merz und Herrn Dobrindt, die es noch diplomatisch gemacht haben, natürlich wieder die AfD drauf umgeritten bis zum Abwinken, da kommen wir auch gleich noch zu. Und ja, in dem Sinne, bei unseren Journalisten und so im Land kannst du auch damit rechnen, dass dann niemand das groß hinterfragen wird irgendwie. Also, Anna Schneider hat sich ja schon einlullen lassen von den Heinis von der FDP, ja, dieser Gilly Jensen und dem Graf Lambsdorff, die irgendwie erzählt haben, nee, das ist keine feministische Außenpolitik, das ist ganz was anderes, das ist Feminist Foreign Policy. Oh, irre. Ja, und jetzt ist es aber lustigerweise doch immer feministische Außenpolitik, keine Ahnung, wie das funktioniert, wo das doch ganz was anderes ist. Ja, wie wird der Merz doch wohl nur gesagt, dass sie von den 100 Milliarden davon nichts abgeben wollen, dafür ja, sozusagen. Eben, ja. Und nicht von dem laufenden Etat. Da können sie die zwei Dinger stellen, die sie da eingerichtet haben, könnten sie wohl behalten, so ungefähr. Und daher ist auch unsere nationale Sicherheitsstrategie darauf angelegt, dass wir neben den dringenden militärischen Ausgaben eben unser Verständnis von einem erweiterten Sicherheitsbegriff, von einem Human Security Ansatz weiter fortschreiben. Weil wir wissen ganz genau, dort, wo sich Krisen weiter verschärfen, liegt das auch daran, und das sehen wir ja, dass Russland schon einen Kornkrieg vorbereitet, weil eben auch die Frage, was von Lebensmittelsicherheit mit Sicherheit zu tun hat, weil die große Gefahr ist, dass sich jetzt die Situation in der Sahelzone weiter verschärft. Und deswegen ist es so gut und wichtig, da wir jetzt im Haushalt sprechen, dass wir eben auch die Frage von humanitärer Hilfe, von Lebensmittelsicherheit, von Unterstützung auch von Kleinbauern in diesem Haushalt gemeinsam mit verankert haben. Ja, und da wohnen jetzt ein paar mehr Frauen, oder wie? Ich verziele hier konkret die Sahelzone zu nennen. Weil in der Sahelzone gibt es tatsächlich Nahrungsmittelknappheiten seit sehr langer Zeit. Ja. Aber tatsächlich ist das eine der wenigen Zonen, wo die Nahrungsmittelknappheit nicht durch diese russisch- bzw. ukrainischen Weizenlieferungen verschärft wird, weil die meistens aus anderen Quellen bekommen haben. Aber reden wir doch mal über Ägypten, Pakistan, Kamerun. Gibt es gerade Probleme. Mhm. Ja. Und da wohnen wahrscheinlich keine Frauen. Da müssen wir unseren Blick nicht weiten. Keine Ahnung. Kleinbauern und Frauen. Ich auch an dieser Stelle, dass wir die Kulturmilliarde, auch da kann man sagen, Kulturmilliarde, was hat das jetzt mit Außen- und Sicherheitspolitik zu tun, dass diese Kulturmilliarde wieder in diesem Haushalt verankert ist. Wir fördern damit Wissenschaftlerinnen, Künstlerinnen, Journalistinnen, gerade auch aus Russland, die jetzt verfolgt werden, die jetzt hier zu uns nach Deutschland kommen können, genauso wie aus Afghanistan oder aus anderen Ländern dieser Welt. All das ist Teil einer... Ja, unsere Werte verteilen, ne? Also, ich meine, kann man ja machen, aber... Man kann zum Beispiel aber auch den Amtscher Hitler, den kann man zum Beispiel mit dem Goethe-Institut auf Tour schicken, damit er überall verkünden darf, was für ein schrecklich rassistisches Land Deutschland ist. Dafür ist so eine Kulturmilliarde sicher auch eine wichtige Sache. Ja, da haben sich ja Leute auch darüber beschwert, dass jetzt angeblich das Goethe-Institut weniger Geld bekommen soll. Haben sie irgendwie einen Rotstift angesetzt. Ich bin dafür. Nach der Nummer mit Hasters und Amjahid in Los Angeles habe ich wirklich gedacht, mir platzt der Kopf. Ja, ist schon wahr. Ne? Also jede Menge Unfug halt. Und auch da wieder. Ne? Also normalerweise sollte man das halt irgendwie einsehen, dass so Leute, die hier in dieser Gesellschaft die ganze Zeit nur rummeckern, wie furchtbar das hier angeblich alles ist, vielleicht nicht unbedingt die besten Aushängeschilder sind für unsere Werte oder so. Ich weiß es nicht. Also, ich meine, ich wünsche denen ja ein fröhliches und erfülltes Leben, was sie wahrscheinlich aufgrund ihrer psychischen Probleme nicht führen werden. Aber eine Einsicht halt, das mag ja möglich sein. In irgendeiner Weise. Aber diese Leute dann auch irgendwie hinzustellen, so nach dem Motto, die sprechen jetzt hier irgendwie über die Zustände in diesem Land oder so und können nur rumkotzen. Also, wenn sie sich im Ausland auch nur mit Marxisten treffen, vielleicht kommt das gut an bei denen oder so. Ja, vielleicht, ja. Einer umfassenden, wertegeleiteten Außenpolitik, die schnell und pragmatisch in akuten Krisen handelt und nicht lange rumdiskutiert und die auf der anderen Seite einen strategischen Ansatz hat, auch über den eigenen Tellerrand zu schauen und auch in die nächsten Jahrzehnte zu schauen. Denn die einzige Möglichkeit zu widerstehen ist, keine Angst zu haben. So hat Tanja Malcharek es gesagt. Und jetzt ist es an uns, zusammenzustehen, mutig und entschlossen für die Freiheit und den Frieden in Europa. Herzlichen Dank. Nichts zu danken. Also die Soldaten sollen zusammenstehen, ja. In Reihe und Glied. Ja. Ja, so viel zu dem Thema. Price, du hattest ja auch irgendein Bundestagsdings, aber das war jetzt nicht von diesem Tagesordnungspunkt, ne? Ja, das war von der Linken. Es war, ich glaube, das war nicht, war das bei dem Tagesordnungspunkt auch? Ich weiß es nicht. Ja, Weil ich habe das nicht extra geöffnet, weil ich hatte ja auch drei Dinger irgendwie offen. Ach Gott, jetzt ist mir der Name entfallen. Die ist an sich ganz schlimm, aber hier, was mich an dieser ganzen Diskussion halt so gestört hat, ist, dass fast alle die gleiche Meinung haben und tatsächlich man zur Linkspartei gehen muss, um wirklich mal sowas wie einen echten Appell für Frieden und gegen Krieg und sowas zu bekommen. Das ist schon frustrierend, aber wenigstens bleiben die bei denen. Doch dieser Herr, ja, weil der ist mir nämlich auch irgendwie in Erinnerung geblieben. Gesine Lötsch war es, nicht der. Gesine, war die von dir? Nee, das war dann beim anderen Tagesordnungspunkt. Ja, das war dann woanders. Okay, dann schauen wir mal erstmal weiter. Genau, kommen wir nämlich zu den, was Mamon gerade schon gesagt hat. Hier gab es diesen Artikel von dem Christian, heißt er, glaube ich, von Alles Evolution. Und der hatte hier mal nachgeschaut und gefunden, Genfer Abkommen über den Schutz von Zivilpersonen in Krisenzeiten, abgeschlossen in Genf am 12. August 1949. Und darin heißt es halt unter anderem, die Frauen sollen besonders jeden Angriff auf ihre Ehre und namentlich Vergewaltigung, Nötigung zur Prostitution und jeder unzüchtigen Handlung geschützt werden. Also Genfer Konvention ist es schon mal dabei. Und dann gibt es noch das römische Statut des Internationalen Strafgerichtshofs. Das war 98. Gut, das ist dann halt nach dem Bosnien-Kram gewesen, aber liegt auch in der Vergangenheit und da ist ja auch explizit die Rede von Vergewaltigung, sexuelle Sklaverei, Nötigung zur Prostitution, erzwungene Schwangerschaft, Zwangssterilisation oder jede andere Form sexueller Gewalt von vergleichbarer Schwere. Na, als Kriegsverbrechen. Also die Behauptung, das sei alles überhaupt nicht wann da drin. Also der Krieg war von 92 bis 95, so, ja, wie Sie sagen. Wann oder davor, haben Sie es dann nachgemacht, ja. Das genau war. Aber hier zeigt er jetzt halt nochmal, dass das alles, also größtenteils Männer, die Opfer waren von diesem, die sie da ermordet haben. Und hier listet er auch nochmal diese Sachen mit den Niederländern auf und was sie da wahrgenommen haben und so. Also gute Arbeit auf jeden Fall hier vom Christian Schmidt heißt er, glaube ich, von Alles Evolution. Könnt ihr euch auf jeden Fall auch nochmal komplett durchlesen. Den hat das halt auch direkt hier zweifelhaft daran zweifeln lassen. Und ich auch, wenn ich sowas schon wieder höre und dann gerade mit diesem Srebrenica-Ding, was halt so einer von den schlimmsten Beispielen ist eigentlich, die sie sich nehmen können für ihren Feminismus-Kram. Ihr Weiten von dem Blick. Das ist ja auch bei dieser Boko Haram-Nummer, ne, die ist ja auch eingegangen in die feministische Folklore mit, ja, die Frauen, die Mädchen, die sie da damals entführt haben, Boko Haram und so, das zeigt mal wieder, die Mädchen haben es immer am schlimmsten, aber dass sie da bei Boko Haram Jahre vorher da die Mädchen alle haben nach Hause geschickt, während sie die Jungs da in der Schule angezündet haben oder solche Sachen, das ist bei denen auch nicht angekommen. Ne? Und da war in den Stichwort Gendersprache, da war in der ganzen Berichterstattung immer nur die Rede von die Schüler, ne? Schüler, die da wieder umgebracht worden sind. Und da hat das niemand da hervorgehoben, dass das alles Jungen waren. Und dann sind sie plötzlich dazu übergegangen, die dann zu entführen, die Mädchen, und plötzlich war das dann auf der internationalen Bühne über in aller Munde und die Leute haben wieder alle gesagt, ja, hier, guck, wir haben es verstanden, die Mädchen sind immer am meisten betroffen, wir haben es verstanden. Aber einen Scheißdreck haben die Leute verstanden. Überhaupt nichts haben die verstanden. Ja, ja, eine Sache noch zur Genfer Konvention und dem Internationalen Strafgerichtshof. Im Gegensatz zum Internationalen Strafgerichtshof, der ja nicht von allen Staaten akzeptiert wird, ich hatte ja letzte Woche, dass Russland eine Entscheidung von denen nicht akzeptiert hat, generell akzeptieren die den, aber wer den Strafgerichtshof niemals akzeptiert, mit Jurisdiktion über sich selber, sind die Vereinigten Staaten von Amerika. Aber das wird halt mit zweierlei Maß gemessen. Und die Genfer Konvention wird von allen Staaten mehr oder weniger akzeptiert. Also nicht alle Staaten, wie sie jetzt existieren, aber weil das auf bilateralen Verträgen zwischen allen Staaten beruht und nicht einem multilateralen Konsens, den man sich anschließen kann oder nicht. Das ist ein riesiger Unterschied. Aber ja, Details, Details, ne? So, bevor wir hier über den Cem sprechen, könnte ich mal kurz die aktuellen Geschehnisse besprechen. sieht so aus, als ob die Landtagswahl im Saarland so gelaufen ist, wie viele es erwartet haben. Ich habe jetzt hier keine Hochrechnung, aber die SPD liegt klar vorne mit 43,3%, genau in der Hochrechnung. Stockholm-Syndrom, ne? Im Saarland. Ja gut, aber da war ja die CDU am Ruder im Saarland. Okay. Das war dieser Tobias Hans, das war der, der gesagt hat, dass Ungeimpfte doch jetzt bitte spüren müssen, dass sie aus der Gesellschaft ausgeschlossen sind, so ungefähr. Ah, ja. Ist nicht so gut gelaufen. Zweistellige Verluste für die CDU auf 27,9%. Aber also damit ist sogar eine absolute Mehrheit der SPD im Saarland greifbar. Der Treppenwitz ist die Linke. Wir erinnern uns, Saarland war eigentlich immer traditionelles Linkengebiet mit Oskar Lafontaine und Sarah Wagenknecht und all dem. 2,6% sind dann natürlich ein Absturz. Der Herr Lafontaine ist ja vor einigen Tagen noch pressewirksam ausgetreten aus der Partei. War das nicht auch in Saarland, wo diese Peinlichkeit der Grünen letztes Jahr vor der Bundestagswahl ja, war? Ja. AfD 5,7%, Grüne 5,3%, bei der FDP wackelt es wohl noch. 5,0% im Moment in den Hochrechnungen. Ja, das war's zum Aktuellen. Kommen wir jetzt zu einem Tweet aus der Vergangenheit von Cem Özdemir vom 22. August 2021. Wir Grünen unterscheiden nicht zwischen guten und schlechten Diktatoren, wie es uns gerade gefällt. Das muss die Linkspartei begreifen. Und das sind halt diese Sachen, die schlecht altern, wenn man diesen, es gab ja den Hashtag Habück letzte Woche, ich weiß nicht, wie erfolgreich der war, aber der bezog sich halt auf dieses Bild von Herrn Habeck, der beim Emir von Katar oder so, ne? den Bittsteller gegeben hat. Wir Grünen unterscheiden nicht zwischen guten und schlechten Diktatoren, aber von manchen verbeugen wir uns, als würde man den Teppich küssen wollen. So ist das halt. Man muss halt flexibel sein. Ne? Was schert mich mein Geschwätz aus der Opposition? Ja, das war es eigentlich schon, was ich dazu sagen. Ja, als Bauernminister, ne? Lach- und Sachgeschichten. Das war schwedisch. Der kleine Maulwurf, erinnert ihr euch noch früher? Der kleine Maulwurf, den habe ich immer gern gesehen. Natürlich. Die Sendung mit der Maus. Das ist so ein Elefant. Ja. Gibt es ja nicht noch den Maulwurf? Ich meine, manchmal spielen sie den noch ein, glaube ich. Ich habe lange keine Sendung mit der Maus mehr geguckt, aber heute hätte ich es wohl gucken müssen, denn es war großes Hallo auf Twitter und auch sonst. Und Tichys Einblick hat auch gleich einen Artikel geschrieben. Es ging in dieser Folge nämlich um einen ehemaligen Obdachlosen, den die Sendung mit der Maus damals aus der Obdachlosigkeit begleitet hat, hin zu einer Wohnung. Nur dieses Mal haben sie ihn nach einiger Zeit wieder besucht und siehe da, es stand nicht sein Name Erik an der Tür, sondern der Name, ich glaube, Katja, genau. Und dann haben die Vorschulkinder im Alter von 3 bis 6 Jahren halt erklärt bekommen, dass der Erik im falschen Körper geboren wurde. Das ist ja praktisch ein Anlass, das wusste ich gar nicht, dass sie da jemand wieder besucht haben. Ja, also man kann dazu stehen, wie man will. Ich weiß, man wird wieder erzählen, es sei dafür, um die Kinder zur Toleranz und irgendwas, aber ich finde, das hat halt in der Vorschulsendung einen Scheißdreck zu suchen, wenn ich so deutlich werden kann. Entschuldigen Sie mein Französisch. Ich glaube, die Kinder interessiert das auch nicht. Ja, aber wenn mir Leute doch erzählen, dass, wenn ich böse Witze mache, dass Leute davon wirklich böse werden. Was passiert dann, wenn ich Kindern schon von Anfang an solche Dinge zeige, wenn wir doch eine Blank Slate sind und alles aufnehmen, was man auf uns draufschreibt? Das könnte man die entsprechenden Leute mal fragen, ja. Was sie denn glauben. Und ist das nicht auch ein Punkt, also wir wissen, das Private ist politisch, der ganze Scheißdreck, aber ist das nicht ein Punkt, wo es aufhören sollte? In gewisser Weise bin ich froh über diesen Tabubruch. Versteht mich nicht falsch, weil das ist auch so ein Punkt, wo Leute hier hellhörig werden, wenn es an ihre Kinder geht. Und wenn das auch nur 100.000 Leute in Deutschland heute erreicht hat, die das bisher nicht erreicht hat, ist das ein großartiger Tag gewesen für den Widerstand gegen den Woken-Terror. Ja, aber ich weiß nicht, hattest du dich für oder gegen Ausschnitte entschieden? Ich habe jetzt keinen Ausschnitt da, nee. Also ich habe den Nee, Anfang davon okay. geguckt, auf jeden Fall. Da stehen sie Ja. da halt irgendwo draußen und haben irgendwelche Blumen, so ein Blumenbeet mit allen Farben hier von der Regenbogenfahne, dann drei Fahnen im Hintergrund. Und die Moderatorin sagt dann nur sowas wie Vielfalt und bla bla. Und ja, also im Endeffekt ist ja auch dieses Trans-Ding ja angeblich auf dieser Fahne ja auch gar nicht mit drauf. Deswegen haben sie die ja jetzt nochmal geupdatet mit Trans-Fahne und Was braun ist denn? und schwarz da irgendwie mit drauf. Wenn ihr euch Ach, Scheiße. erinnert, aus irgendwelchen Ja. Gründen. Und Das ist ja, natürlich viel schöner. Das ist ja. es wird halt gesagt, so ja, Vielfalt und so weiter. Ne? Und das ist ja auch wieder so dieses Ding, da können sie sich dann wieder drauf zurückziehen. Ne? Also, das ist doch nicht schlimm, wenn die Leute, ja, ist auch nicht schlimm, wenn die Leute, aber dieses Trans-Thema ist halt nochmal ein ganz anderes Thema im Endeffekt. Und auch diese Fahne und diese Pride-Bewegung und so, nee, also diese ganzen Sachen, die da reinspielen in dieses Trans-Thema jetzt selbst bei den Leuten, die das jetzt nicht nur irgendwie machen, weil sie irgendwie meinen, dass das Leben als Mann jetzt irgendwie besser wäre oder einfacher wäre oder irgend sowas, bei denen die Leute das irgendwie einreden oder so. Selbst die, die jetzt halt diese Hormone dann halt auch brauchen und diese ganzen Geschichten und das später dann machen und nicht erst und nicht schon irgendwie als Pubertätsblocker oder solche Sachen. Und bei denen ist halt mit so ein bisschen Stolz nicht getan, ne? Wie bei den Homosexuellen jetzt. Das reicht halt nicht. Und gesellschaftliche Anerkennung einfach nur, nee, das reicht da halt nicht bei den Leuten. Deswegen ist es ja halt auch ein Unterschied. Das eine hat mit dem anderen praktisch nichts zu tun. Und Aber das ist ja im Endeffekt dasselbe, wie es der Mann vorhin aus der Klimabewegung geschildert hat. Aus diesem LGBT, was ganz klar war, ja, das steht halt für Leute mit einer anderen Sexualität, wird jetzt auch so ein Gemischtwarenladen, wo du halt LGBT plus Klimaschutz plus weniger SUVs plus Atomkraft, nein danke, plus Bullen ja, aber ich meine, sind, das was T weiß ist ich. da ja im Endeffekt ja auch schon schwierig, ne? Und Ja, also aber ja, weiß ich nicht. Es hat auch ja immer Leute gegeben in Frauenkleidern, Männerkleidern, wie auch immer. Also deswegen, es gehört irgendwie schon dazu, aber halt nicht in der Ausprägung, wie wir es gerade sehen, wo uns praktisch erzählt wird, das sei nur das Normale und wir seien diejenigen, die halt völlig abwegig den Gesellschaftsregeln anhängen oder ja, irgend fand ich jetzt sowas. auch nicht, dass es so dargestellt wurde. Ich habe das ja auch zu Ende gesehen. Und eigentlich kam dann nur noch eine so eine, fand ich jedenfalls bemerkenswerte Geschichte, dass er nämlich meinte, er, sie meinte, dass eben bei dieser Anerkennung für den Pass, dass da eben zwei Psychologen mit eingeschaltet wurden. Und da fühlte er sich so ausgeliefert, denen, was sein Geschlecht angeht, sozusagen. Aber ich dachte nur, wir sind doch alle unserem Geschlecht irgendwie ausgeliefert. Ne? Nur der eine akzeptiert es, der andere nicht. Das ist nicht der Unterschied von LGBTQIA. Ja, Heterosex ist natürlich auch überhaupt nicht natürlich. Das hat Darf ich er auch dazu schon. kurz was vorausschicken, Bitte, Mammon? bitte. Ich wollte es gar nicht vorlesen. Ich hatte gar nicht eingereicht. Ach Vorsichtshalber so. nicht. Lou Zucker, aufgewachsen in Hamburg, studierte Sozialwissenschaften im Bachelor und Master an der Humboldt-Universität zu Berlin. Ach Dabei was. wurde sie durch die Grünen Okay. nahe Heinrich-Böll-Stiftung gefördert. Unter anderem arbeitete sie für taz, jetzt.de, Z, Zeitcampus Online und die Bundeszentrale für politische Bildung sowie den Yay. Deutschlandfunk. Die ganze Pusher-Area. Ab 2018 arbeitete sie als Redakteurin für Neues Deutschland, Supernova, Bento und Der Spiegel. Super. Zucker lebte mehrfach für längere Zeit im Ausland, in den USA, Chile, Nicaragua, Türkei, Kanada, Italien. Ich hoffe, sie ist dahin gerudert. Dudel, dudel, dudel, Blub, die Blase, du. ey. Hatte ich den Oh. eingereicht? Nee, ich Oder? habe den eingereicht. Ja, Ich habe den stimmt. eingereicht, aber gefühlt ging der schon so oft rum, dass normalerweise, also, ja, wenn es jetzt nur darum ginge, darauf aufmerksam zu machen, hätte ich den gar nicht mit reingenommen, weil es ja sowieso eigentlich jeder mitbekommen hat. Es ging Aber ja ich nur um Scheiden, dachte, wir Blödsinn, können, glaube ich, Scheiß, schon so ein paar Sachen ne? dazu sagen. Also, ich möchte zum Beispiel das Erste, was mir schon mal auffällt an der Sache, die Dame stellt das jetzt hier so dar. Das fängt ja an mit, ich habe nichts gegen Heteros, ich habe heterosexuelle Freunde, manchmal schlafe ich sogar selbst mit Cis-Männern. Ja, und ich wette darauf, dass diese Frau Zucker 100% heterosexuell ist, aber ganz besonders was Besonderes sein möchte. und deswegen irgendwie so tut, als würde sie so ganz distanziert von außen da reingucken und sich dann hin und wieder mal überreden zu lassen, da irgendwie mit irgendwelchen Männern zu pimpern, die sie geil findet. Also. Und noch keine fremden Menschen geküsst, oder wie war das bei der Festa? Das war auch so ein blöder Spruch, ne? Passt ja genau dazu. Naja. Ja, also ich gehe da fest von aus, dass die Frau einfach ganz stinkend backen normal ist, in Anführungsstrichen, also heterosexuell ist, aber natürlich eine ganz besonders progressive Person, ganz besondere Person. Und ja, was sie hier im Endeffekt in diesem Artikel macht, ist, das Normale zum Anormalen zu erklären, und sie redet dann hier irgendwie vom pH-Wert von weiblichen Organen, der angeblich dadurch durcheinander gebracht wird, dass man ungeschützten Geschlechtsverkehr hat. Ja, da habe ich eine Lösung für. Dann hab halt keinen ungeschützten Geschlechtsverkehr. Wie wär's damit? Also, oh Mann, wenn das überhaupt stimmt. Ne? Schlimme Probleme. Das ist eine Tatsache. Aber sie behauptet dann hier natürlich wieder so, dass das ja ein Schicksal ist, quasi, was man dann da einfach hat, dass man dann irgendwie ständig irgendwelche Harninfektionen angeblich bekommt, beziehungsweise diese heterosexuellen Freunde von ihr. Und ja, weil das ja natürlich so ein schlimmes Los ist, ne, die Frauen da ja so drunter leiden an diesem Heterosex, den sie da irgendwie haben, sollen die auch die Männer jetzt eine Sexabgabe bezahlen, um das wieder auszugleichen. Also wir machen da auch so ein bisschen Geschlechterkommunismus jetzt hier wieder halt. Ne, total originell, ne? Abgabe. Was ich auch mega zynisch finde, ist, dass sie sagt, ja, letztes Jahr sind 295.000 Frauen, 2017 295.000 Frauen im Zuge der Schwangerschaft oder Geburt gestorben. Und sagt, das sei das größte Risiko oder eines der größten Risiken von Heterosex. Ja, geil. Wie viele von denen in Deutschland? Ich wette auf null. Ich wette auf null. Naja, nee, es gibt das heutzutage schon ab und zu nochmal, aber das ist so genauso gut, als würdest du sagen, ja, haha, aber es sterben so viele Leute, ja, aber ohne Scheiß. An Adipositas. Das ist bestenfalls einstellig. Das Essen ist gefährlich halt, ja. Ja, nee, natürlich ist es in Deutschland eine absolut randständige Position, keine Frage. Also es werden in Deutschland nicht viele Leute im Kindbett sterben. Das würde mich gar nicht wundern, wenn das in diesen wunderbaren kommunistischen Ländern alles passiert. Ja, vor allem halt auch in unterentwickelten Ländern, ne? Also, wo halt die medizinische Versorgung nicht so da ist oder vielleicht auch, dass die Frauen da nicht hin dürfen oder wie auch immer. Aber es ist einfach frech, es ist zynisch, es ist dumm. Also, was möchte sie? Möchte sie, dass der Mensch sich einfach nicht mehr fortpflanzt, oder soll das nur noch mit so einer Pipette gemacht werden? Ja, nee, natürlich. Die Frauen tun ja alle den Männern nur einen unglaublichen Gefallen damit. Muss man wissen. Und deswegen. Ja, es geht um Wert hochhalten, ja. Deswegen müssen natürlich die Männer jetzt da Geld für bezahlen, für die ganzen Schäden, die sie damit verursachen. Aber die Incels, die sind trotzdem das Problem. Weil das ist ja auch so lustig, dass ja gleichzeitig, ne, die partnerschaftliche Gewalt das Schlimmste ist und diese ganzen Incels so ein grausam schlimmes Problem sind, ne, gleichzeitig. Und dann auch noch Sex ist auch noch schlimm. Ich meine, genau. Was macht man denn dann überhaupt noch? Wird das jetzt zum Anmachspruch, ja, so beten, ne, mit so einer Harnröhrenentzündung oder so? Beten, aber nicht beten zu Vater Staat, sondern zu Mutter Natur oder dem feministischen. Und natürlich brauchen wir mehr Forschung zu Krankheiten, die weibliche Körper betreffen. Was ist denn ein weiblicher Körper, Lou Zucker? Was ist das denn? Willst du mir absprechen, dass ich mit meinem Penis einen weiblichen Körper habe? Oder was? Ach. Tja. Oh, Jungs im Chat, ich mag euch alle, aber wer glaubt, dass das jetzt irgendwie mit der Herkunft der Dame nur auf ihren Nachnamen bezogen wäre, das mit ihrer Herkunft oder ihrer religiösen Abstammung begründen will. Ja, Zucker klingt halt nach einer bestimmten Gruppe und die wird hier im Chat diskutiert. Ach so. Glaubt ihr wirklich, dass es so eine große Geheimverschwörung gibt, Leute? wo sich so Menschen treffen und dann irgendwie die Zukunft der Welt irgendwie, und dann schicken sie uns Loot sogar, damit die uns von der Heterosex erzählt, damit sie uns unsere Gesellschaft zersetzt oder was. Der Occam's Razor, Leute. Bisschen Occam's Razor. Kann ich mir auch vorstellen, dass das vielleicht auch ein Künstlername ist. Ja, natürlich. Also ich glaube, das erste, auch nicht. Und dann hätte ich als Gegenbeweis ja auch die ganzen Leute, wie hier die Zara Riffler, die ganze Zeit gegen diesen Immigrationsblödsinn anschreibt, den wir im Moment haben und so. Na, also sind die vielleicht einfach nicht eingeweiht dann in die Sache? Oder ist das vielleicht Quatsch? Ne? Also, wenn das Problem generell an den Universitäten liegt, wo halt wohlhabende Studenten in humanistischen Studienfächern so indoktriniert werden, das liegt nicht an bestimmten Volksgruppen oder sonst was. Das sollte eigentlich klar sein. Nee, das liegt an ideologischen Gruppen. Und diese ideologischen Gruppen können natürlich jederzeit auch alle Volksgruppen umfassen. Ja. Quer durch deswegen die Bank. Reden wir ja davon, dass wir zum Beispiel halt den Herrn Soros kritisieren wollen dürfen, dürfen wollen, so rum, obwohl er halt einer gewissen Religion angehört und eben nicht deswegen Antisemiten sind, nur weil dieser Mann Jude ist. Das muss ja eigentlich das Ding sein. Und wenn man Juden für alles Schlechte auf der Welt verantwortlich machen will, dann tut man doch genau dasselbe, wie es identitätspolitische Leute tun, die sagen, alle Weißen sind irgendwie schuld. Und dann werden sich auch alle umdrehen und sagen, was ich nicht. Und genauso wird das in Israel oder unter den ein Trend, ja, okay. Sagt man kommen im Chat. Aber ja, also ich halte es für abwegig. Lasst uns über was anderes sprechen. Charmante Schwertlesben. Charmante Schwertlesben, jetzt geht's rund. Ja, das neue Rollenspiel, das ihr euch schon immer gewünscht habt und von dem ihr nicht wisst, dass ihr es haben wolltet. Ja? Das Rollenspiel, das die Liebe, die Kraft und reine Existenz queerer Menschen feiert. Insbesondere queerer Menschen mit Schwertern und jeder Menge Gefühl. Flirten, Schwertkampf und geistreiche Bemerkungen vermischen sich in einem Spiel, das sowohl Wert auf erzählerisches Drama als auch auf die Sicherheit am Spieltisch legt. Der innovative Ansatz aus der Reihe der Powered by the Apocalypse-Spiele ist schnell verinnerlicht und stellt sicher, dass immer etwas Interessantes passiert und dass die Geschichte voranschreitet, egal welches Ergebnis die Würfel zeigen. Da kriege ich, also lassen wir das mit den Schwertlesben und so, lassen wir es vorne weg, aber ich als Rollenspieler, Pen-and-Paper-Rollenspieler seit den 80er Jahren, krieg sofort Schüttelfrost, wenn ich höre, egal welches Ergebnis die Würfel zeigen, weil das heißt nämlich wieder mal, dass man eigentlich kein Spiel spielen will, sondern man möchte eine Geschichte erzählen, wo die eigene Figur der große Held ist, und das hat mit Rollenspiel nur sehr begrenzt zu tun, sehr begrenzt. Ja. Die sehen ja sympathisch aus. Schlüpft in die Rolle von neuen Charakterarchetypen. Die Bestie, die Auserwählte, die Hingebungsvolle, die Verrufene, die Umwelthexe, die Charmeurin. Wer ist Café L'Espresso? Oh Gott. Das sind Kampagnen. Das sind Kampagnen, die im Spiel enthalten sind. Offensichtlich. Fantastisch. Aber was ich am schönsten finde, wenn du jetzt mal runter scrollst bis zu so einem Bild mit so einem medusahaarigen Etwas. Der Absatz da drüber, da ist ein bisschen was in... Nee, noch weiter. Nee, runter. Andere Richtung. Da genau, da, stopp. Charmante Schwertlesben ist kein Spiel für Faschisten, Turfs oder Personen, die jedweder anderer Form von Bigotterie frönen. Die Machersternchen innen des Spiels und wir als übersetzender Verlag befürworten und unterstützen Antirassismus, intersektionalen Feminismus und die Queerbewegung. Wir mögen und respektieren Frauen und transsexuelle, non-binäre und intersexuelle Menschen. Dieses Rollenspiel soll Lebensentwürfe und Identitäten feiern, die sonst Marginalisierung erfahren. Menschen, die diese Ansichten nicht teilen, sollten ihr Herz heilen lassen, bevor sie sich mit anderen Menschen an den Spieltisch setzen. Gott fucking, ihr seid in die Rollenspielgeschichte rein, habt alle Leute rausgeekelt, weil, und zwar mit dem Argument, man ließe euch nicht mitspielen. Jetzt seid ihr selber so weit, dass ihr verstanden habt, okay, wir machen unsere eigenen Sachen mit unseren eigenen Ideen, was ich eine super Sache finde, was mich geärgert hat. Also nicht, also wer das gern spielen will, soll das machen. Und ich habe nichts dagegen, dass das existiert. Nicht, dass man mich falsch versteht. Nur dieser Absatz hat mich halt schon wieder angekotzt. Weil ihr kommt rein, ihr macht alles so, wie ihr es wollt. Und dann sagt ihr müsst leider draußen bleiben, weil ihr erfüllt nicht unsere ideologischen Voraussetzungen. Und genau das haben wir vorausgesagt, dass es in jeder Szene passieren wird, die von den Wokies auch nur im Entferntesten übernommen wird. Und dass es hier ein Verlag ist in Deutschland, den ich sehr schätze, und an dem viele schöne Erinnerungen hängen, tut mir nochmal doppelt leid, dass die das Kool-Aid literweise gesoffen haben, offensichtlich. Ich meine, man kann Antirassismus unterstützen und die Queerbewegung unterstützen, wie man das will, aber da explizit auch den intersektionalen Feminismus, eine Ideologie, eine marxistische Ideologie mit reinzunehmen, sorry, da hört für mich das Verständnis vollkommen auf. Ja, ja, müssen es Schwerter sein. In eurer Kampagne könnten die Lesben die Labris führen, jene doppelschneidige Axt, die im späten 20. Jahrhundert zur Ikone der Lesbenbewegung wurde. Die Labris gehört euch nicht. Die Labris gehört den Minoren. Genauso wenig wie andere identitäre Arschlöcher sich das Lambda vom Schild der Spartaner klauen dürfen. Lasst die Scheiße in Ruhe. Sie gehört euch nicht. Macht was Eigenes. Aber das ist doch ja genau ihr Ding. Mit telepathischen Projektionen eurer selbst praktizieren. Ja, und dann geht's halt in dem Spiel. Mit telepathischen Projektionen eurer selbst praktizieren. Das ist doch Wokeness in a nutshell. Also bitte. Müssen es Flirts und freche Sprüche sein. Ihr müsst im Wahn dem weder überragend geistreich noch schlagfertig noch WeltmeisterInnen im Flirten sein, um Charaktere zu spielen, die genau das sind. Außerdem ist auch nicht jeder Charakter wortgewandt. Auch schüchterne und unbeholfene Lesben finden die Liebe. Ihr werdet sehen, sie werden in diesem Spiel angemessen repräsentiert. Ja, wie gesagt, macht das. Ist kein Ding, macht das, aber A, tut nicht so, als wäre es der Weisheit letzter Schluss und B, schreibt da nicht rein, für wen es ist und für wen es nicht ist. Das ist genau das, was ihr kritisiert habt, nur dass das in den Spielen, die ihr kritisiert habt, nie drin stand. Könnt ich ausrasten, könnte ich. Vor allem, weil ich, wie gesagt, den Verlag mal sehr gemocht habe. Ja, das ist hier eine Umfrage unter jüngeren Leuten, was sie so vom Gendern halten. Eine Studie von einer Frau Judith Barbiloni. Das Kölner Rheingold-Institut wollte von jungen Leuten zwischen 14 und 35 Jahren wissen, wie und ob sie diese neuen Formen annehmen. Das Thema polarisiere auch in der jungen Generation, sagt die Studienleiterin. 54% meinen, die Gender-Debatte nerve sie, 44% finden sie sinnvoll, wobei halt beide Meinungen der Fall sein können. So. Und ganz, ganz irre, vor allem ganz junge Frauen treiben das Thema stärker. Guess what? Die sind auf der Schule schon durchimprägniert worden. Die wissen ganz genau, was sie zu sagen haben. Es sei ein Bedürfnis da, gerade von der weiblichen Seite, und die männliche Seite akzeptiere es immer mehr. Wichtig sei vielen eine entspannte Haltung ohne Druck gewesen. Ja, ist ja schon lange nicht mehr. Wir haben ja schon die ersten Universitäten, wo du nicht mehr im generischen Maskulinum die gleichen Punktzahlen kriegst, wie wenn du genderst. Insbesondere in der Kommunikation von offizieller Seite empfanden es aber viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer als ein Zeichen von Respekt, wenn gegendert wird. Dennoch müsse der Fokus immer auf dem Inhalt, nicht auf die Form gelegt werden. Das Gendern dürfe man nicht aufdrücken, aber die Beschäftigung damit werde viele Menschen bewusster machen und somit mehr Gleichberechtigung herstellen. Ja, weiß ich nicht, liebe 14- bis 35-Jährige. Auch Vorurteile. Bedürfnisse ändern. Achso, ja, das habe ich nur mal kurz eingereicht, um zu zeigen, dass in England, ich meine, das ging hier ins Parlament, und zwar ist das eine Initiative, die sich mit der Gesundheit von Jungen und Männern beschäftigt, dass das im englischen Parlament mittlerweile sozusagen gang und gäbe ist, dass man solche Themen auch mal, die auch mal durchnimmt und sich dazu was überlegt, sozusagen. Ich habe das nicht weiter verfolgt, wollte ich einfach nur mal angemerkt haben, dass das nicht überall so, in England ist das sicher auch irgendwie einseitig und so, aber dass man wenigstens noch mal was erreichen kann. Also, ja, wir hatten ja vor einem halben Jahr mal eine Debatte da reingeschaut. Und ja, genau. Da hatte man ja schon gesehen, dass es da auf jeden Fall, auch wenn halt viele von den feministischen Talking Points da natürlich auch kommen, dass auf jeden Fall mit weniger Gebrülle und Rumgekeife und oh mein Gott, sie haben ja wohl den Verstand verloren, bla bla bla Kram irgendwie da zugeht. Ja. Und wenn ich hier schon All Party Parlamentary Group ja, Initials Affecting Men and Boys lese, ist das ja auch schon mal mehr, so, als man von wir müssen alles feministisch machen, um unseren Blick zu weiten, da erwarten kann, ja. Ja, das ist, scheint so ein Ausschuss zu sein, das wollte ich nur sagen. Also, immerhin, ne? Beschäftigen sich die damit mal mit. Ja, und hier haben wir die AfD-Fraktion in Hamburg, die sich zum Wechselmodell bekennt. Dazu die familienpolitische Sprecherin, Kinder brauchen Mutter und Vater. Im Idealfall wachsen die Kinder wohlbehütet in einer Familie mit Mutter und Vater zusammen auf. Die Lebenswirklichkeit ist aber so, dass die Scheidungsrate bei 40% liegt, wenn sich die Eltern trennen. Dann stellt sich die Frage, wer die elterliche Fürsorge der Kinder übernimmt. Wir plädieren für das Wechselmodell. Dadurch können die Kinder die Trennung besser verarbeiten, da sie mit beiden ungefähr gleich viel Kontakt haben. Außerdem haben beide Elternteile die Möglichkeit, an der Erziehung ihrer Kinder mitzuwirken und beide Elternteile werden in gleicher... außerdem werden beide... beide Elternteile werden... im gleichen Anteil entlastet. Das Wechselmodell ist fair und gerecht für alle, sagt die AfD-Fraktion Hamburg. Ja, finde ich auch gar nicht so schlecht. Ich meine, kann man vielleicht im Detail nochmal kritisieren, aber die Forderung an sich ist ja eine Forderung, die sich auf Scheidungssituationen vor allem bezieht. Und daher. Ja, das sind diese Sachen, die Leute reden ja immer über diese ganzen Dinge, die wir unterschrieben haben und die ganzen internationalen Geschichten und so. Und da gibt es ja auch diese Resolution, die wir da unterschrieben haben, für dieses Wechselmodell, was in allen möglichen Ländern schon umgesetzt wurde, aber in Deutschland ist da wichtig gar nichts. Ne? Und das ist ja auch immer wieder ein harter Kampf. Also zum Beispiel da in Hamburg, da gibt es nämlich auch, da hat das auch angefangen bei der FDP mit dem Wechselmodell. Und mir ist auch dieser Herr bekannt, der das da ganz weit vorangetrieben hat. Und der hatte nämlich auch diesen Artikel hier auf sozialen Medien halt geteilt. Da bin ich da auch drauf aufmerksam geworden. Und es gibt aber auch ganz viele, ne, wo da gar nichts mit ist. Und die FDP, obwohl sie dieses Wechselmodell ja da eigentlich auch noch im Katalog drin haben, bewegt sich da jetzt auch nicht mehr viel in die Richtung. Ne? Also diese Helling Flahr, die familienpolitische Sprecherin, die hat das ja immer noch so ein bisschen mit begleitet. Aber ob sich das jetzt, wo sie da an der Regierung sind, da sich jetzt irgendwas tut mit den Grünen und so, halte ich für eher unwahrscheinlich. Die haben das wahrscheinlich verschachert, würde ich mal fast sagen. Ne? Gegen ja, das sind so eine von den Sachen, die man halt dann opfern kann. Ne? Wo man einfach sagen kann, auch, ja, obwohl das ja wirklich eine sinnvolle Sache mal wäre. Ne? Und es geht ja auch nicht darum, man kann die Leute ja eh zu nichts zwingen. Ne? Das wäre ja eigentlich meine Hauptsache da dran als Argument sozusagen. Also, weil, wofür haben die Angst? Weil das ist dann wieder genau dieses Ding, was sie den anderen immer vorwerfen, ne? Besitzstandswahrung und solche Sachen, ne? Da haben sie halt dieses Ding hier, diesen Automatismus in Deutschland, dass halt die Mutter erstmal das Sorgerecht hat, die Männer bezahlen. Und das ist ein Besitzstand, den man hier wirklich nicht aufgeben will. Ja, das willst du nur nicht opfern, wenn du betroffen bist. Und dafür ist diese Gruppe wiederum zu klein. Und diese wunderbare Vernetzung, ne, in diesen Frauenräten, das habe ich auch schon häufiger hier erzählt. Da sitzen ja ganz häufig die Vertreter von ganz vielen Parteien. Manchmal ist ja auch die Linke mit dabei. Und da merkt man aus meiner Sicht auch ganz klar die Handschrift von diesen linken Verbänden da drin. Und die tragen das dann in alle Parteien rein. Ne? Dieses Zeug, die tragen das zur CDU, die tragen das zur FDP, die tragen das überall hin. Und die AfD ist natürlich im Regelfall noch nicht beteiligt bei irgendwelchen Dingen, weil die ja Schmuddelkinder sind und da nicht mitmachen dürfen. Ich glaube, die waren nach meinem letzten Stand nur in Bayern in diesem Frauenrat beteiligt. Und das liegt daran, weil die in Bayern so ein, also die Geschäftsordnung von diesem Frauenrat halt vorsieht, dass alle Fraktionen im Bayerischen Landtag halt damit beteiligt sind. Und dadurch, dass die AfD-Fraktion da halt ein, dass es da halt eine AfD-Fraktion gibt im Bayerischen Landtag, sind sie da halt auch beteiligt. Aber ansonsten ist es meines Wissens nach nirgendwo so im Moment in Deutschland, dass die AfD da irgendwie in diesen Frauenräten irgendwelche Beteiligungen hat. Ja, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Dass das ja. Aber ja, ich meine, diese Geschichte, wer weiß, was es bringt. Wahrscheinlich wird es dann halt in Zukunft nur dazu führen, dass die Leute dann rummeckern und sagen, ja, ist ja AfD-Position und so. Und man braucht ja auch nicht weit gucken, das ist hier im Marmal auch schon aufgefallen. Das nächste Ding ist hier direkt irgendwas mit Abtreibung, wo sie irgendwie schreiben, das ungeborene Kind kommt im Gedankenkosmos dieser Bundesregierung nur noch in der Rolle des auszutötenden Fremdkörpers vor, das dem Selbstbestimmungsrecht der Frauen in Anführungsstrichen entgegensteht. Die Abtreibung wird so wahlweise zu einer Banalität verharmlost, die Bestandteil der medizinischen Grundversorgung ist, oder als Sakrament vergötzt, bei dem erst das Blutopfer des getöteten Kindes den Weg frei macht zur Selbstbestimmung der Frau. Eieieiei. Also wenn man solche Thesen schwingt, dann muss man das mal nachpassen können. Das vorige war sehr neutral und hier sind wieder diese typischen AfD-Spitzen unnötig. Warum? Oh. Warum? Ist doch ekelhaft. Ja, aber das mit dem Wechselmodell finde ich trotzdem nicht schlecht. Ich weiß nicht, Das haben sie wenigstens schön neutral formuliert und nicht mit irgendwas, die anderen Parteien wollen ja nur die Männer die Eier abschneiden oder was weiß ich. Ja, wie gesagt, und das ist da genau so ein Thema, wo sie das haben, was sie sonst ja sich immer drauf beziehen, nämlich diese internationalen Abkommen da irgendwie, um Sachen zu fördern. Aber an dem Punkt ist es aus irgendwelchen Gründen dann wieder vollkommen egal. Ja, im Gegenteil, also sie sich verklagen bis zum geht nicht mehr zum Europäischen Gerichtshof und so weiter. Also zig Klagen, die da schon vorgetragen wurden. Ja, das hier war der Etat vom Familienministerium und ich glaube, wir schauen uns hier mal nichts an, aber ich erzähle mal, was da so herausgestochen ist. Und also die Frau Spiegel hat halt Sachen erzählt über Holocaust-Überlebende, die jetzt in Deutschland irgendwie, also aus der Ukraine, die wir jetzt hier irgendwie beherbergen oder so. Keine Ahnung, wie viele Leute das betrifft. Aber es klingt natürlich unglaublich toll. Und wir werden unserer Geschichte da irgendwie gerecht oder weiß ich nicht was. Und deswegen nimmt man sich das dann da halt eben so raus irgendwie. Und dann gab es so ein bisschen Gezeter über diese Dame von der CDU, die wir hier sehen. Die Silvia, wie heißt sie? Brea? Die hat sich nämlich beschwert, dass die Frau Spiegel irgendwie bei diesen Sitzungen nicht ist oder nicht war oder so von dem Ausschuss. Und da gab es dann riesen Gezeter, weil die Frau Spiegel ja irgendwie Corona-krank war in den letzten Wochen und die haben sich dann halt alle bei der beschwert, dass sie sich darüber beschwert, dass sie nicht da war, weil sie ja Corona-krank war und bla bla bla und hin und her. Da war da irgendwie so ein bisschen Unruhe. Aber war schon geil, dass sie krank war an dem Tag, wo sie in der Anhörung sein sollte. Also habe ich auch nicht schlecht gestaunt. Ja, aber diese Anhörung war aus meiner Sicht auch nicht so wirklich wertvoll, weil im Endeffekt haben sie da halt auch nur, aus meiner Sicht sollte die halt auch zurücktreten wegen dem Zeugs. Ja. Ich meine, die tun natürlich so, als wäre das jetzt irgendwie die große Aufklärungsarbeit, die sie da irgendwie leisten, aber das tun sie ja nicht. Also. Ja, nun, sie hätte ja die Sachen aufklären sollen. Aber gut. Ja, es wird halt rumgezetert und die anderen zetern dann darüber, dass rumgezetert wird und im Endeffekt ist es da Steuergeldverschwendung für so ein Krempel irgendwie, der keinen Mehrwert hat aus meiner Sicht, aber gut. Naja, und dann kam halt dieser Martin Reichert halt von der AfD. Der hat die ganze Zeit feministische Außenpolitik gesagt und das hat immer irgendwer reingerufen und ich weiß leider nicht wer. Ich habe mir das Tagungsprotokoll anschauen wollen, das war aus irgendwelchen Gründen noch nicht online. Dieser Link unten drunter, der führt ins Leere. Ich weiß nicht, wer das war, aber irgendeine Männerstimme hat dann da immer reingerufen, was bedeutet denn für sie Feminismus? Und das hat er natürlich nicht beantwortet. Er hatte halt seine Rede halt einfach weiter gehalten, die halt immer war, bla bla bla, Feminismus, Feminismus, Feminismus, aber halt auch nicht auf die Art und Weise, wie wir das hier gerade gemacht haben, dass man sich darüber beschwert, dass das halt eben gerade keine Weitung ist, sondern halt ein Fokussieren, alleiniges, sich nur die Frauen anschauen. Ja, sondern er hat da halt irgendwie rumgemeckert und Feminismus, bla bla bla bla bla. Und die Leute haben gerufen, was bedeutet Feminismus für sie? Was bedeutet Feminismus? Ja. Richtig schon. Und das andere Zeug, war das hier die Gesine Lötsch, die du meintest? Genau. Okay. Genau. Ja, dann schauen wir uns. Also nochmal zum Kontext, da geht es auch um den Veretta und ich habe nicht besonders viele Sympathien für die Linkspartei, das ist ja, denke ich mal, allgemein bekannt. Aber wenigstens stehen die da konsequent zum Thema und es war mit das Vernünftigste zur Debatte, was ich dazu gehört habe, wobei ich natürlich auch nicht alles unterschreibe, was da gesagt wurde. Und das dauert nicht 7 Minuten, das sind nur 4 Minuten oder so und dann irgendwie Petra Paula ein bisschen. Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren. Jedes fünfte Kind in Deutschland gilt als armutsgefährdet. So die Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage meiner Fraktion. Das sind fast 3 Millionen Kinder und Jugendliche in unserem reichen Land. Das ist beschämend, das diskriminiert und mindert Lebenschancen. So darf das nicht weitergehen. Und es ist auch nicht nur zutiefst ungerecht, sondern es schadet der gesamten Gesellschaft. Denn große soziale Unterschiede sind schlecht für die Entwicklungschancen der gesamten Gesellschaft. Daran muss man immer wieder erinnern. Frau Ministerin Spiegel, Sie sprachen über die Kindergrundsicherung. Ich kann Ihnen nur sagen, es eilt. Wenn die Bundesregierung bzw. die Koalition mit Unterstützung der Union quasi über Nacht ein... Ja, aber okay, Veretat... Dann ging es um den Veretat. Okay, da müssen wir dann gleich auch nochmal reinschauen. Ja. Weil diese Geschichte hier fand ich auch ziemlich plemplem eigentlich. weil dieses ganze Ding mit armutsgefährdet und so, was sie dann mal meinen, das ist natürlich auch deren Leseart halt, ne? Also, kann man sich... Ich meine, ich kann die Rede von ihr auch zusammenfassen, was sie gesagt hat, aber ich fand es halt ganz gut, auch mal was Vernünftiges zu hören. Gut, ich meine... Ja, ja, dann hier, schauen wir gleich nochmal in den Veretat, ist ja Senioren, okay, nee. Ne? Ja, da nicht war dann wahrscheinlich jemand anders. Ich habe auch irgendwann aufgehört, hier weiter zu gucken. Also zum Beispiel das von der Gidi Jensen habe ich mir noch gar nicht mehr angeguckt und so. Irgendwie so, war hier so ein Lackmeier mit dabei, den ich ganz furchtbar fand. Ich glaube, das war der Typ hier von den Grünen, dieser Bruno Hönel. Der war beim Justizetat auch dabei, hat bei beiden Sachen ganz bescheuertes Zeug gesagt. Und ich hatte eine Rede von dem angehört über Hate Speech, aber das war einfach nur bla bla bla bla, gar nicht mal so wichtig. Ich weiß ja nicht. Wichtig war das auch nicht, aber irgendwie ist das bei mir kleben geblieben als ganz besonders auf Linie. Ja, das war sehr, das Wording war sehr ausgefeilt und jeder Zwischenruf, den er auf die AfD quasi gemacht hat, war quasi im Skript drin und so. Ja. Aber sonst war mir da nichts aufgefallen. Genau. Wie gesagt, Gesine Lötsch, also bei Familienpolitik bin ich bei der Linken auf ganz falsch aufgehoben, ne? Also bitte. Ja. Ja, und auf jeden Fall, was natürlich auch bleibt, ist Demokratie leben. Ne? Ich glaube, das hat er da auch besonders hervorgehoben, dass es ja ganz besonders wichtig ist mit dem Demokratie leben. Und das ja, ist und halt auch er hatte ein paar Stiftungen gelobt, die so gute Partner sind. Ja, genau. Und das war auch da ein Gruselkabinett von Zeug. Genau, da ist mir das auch aufgefallen. Ja, dann schauen wir doch gleich nochmal in den Veretat rein. Das müssen wir ja eigentlich schnell finden hier. Das kann ja soweit nicht entfernt sein. Weil das habe ich nämlich, glaube ich, jetzt tatsächlich gar nicht dabei. Ich habe nur das vom Innenministerium gehabt. Ach Mensch. Wir sind live, sehen wir unseren Steuergeldern beim Arbeiten zu auf dieser Website. Das ist ja auch mal was, was man nicht jeden Tag hat. Post es auch nochmal in den Chat rein. In die Gruppe meine. Nee, das Einfachste ist, wenn ich das jetzt hier finde, weil ich das hier in die ganzen Tabs reinsortiert bekomme. Aber oben war doch was mit Tagesordnung und bla, Programmpunkt. Das muss eine von diesen Sachen hier sein. Ja, das ist Einzelplan 14, Verteidigung vom 23. Da müsste es sein. Da haben wir auch die Frau Lötsch. Yep. Ja, dann wird es genau das hier sein. Die Dresine. Dr. Gesine Lötsch für die Fraktion Die Linke. Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren. Der Bundeskanzler hat heute Morgen gesagt, die Waffen müssen schweigen. Dieser Satz ist richtig. Aber der Haushalt widerspricht dieser Äußerung, und das ist eine Schieflage. Meine Damen und Herren, es braucht einen sofortigen Waffenstillstand in der Ukraine. Und Putin muss die russische Armee zurückziehen. Die Menschen in der Ukraine, die Menschen überall in der Welt haben das Recht, in Frieden zu leben. In der Sondersitzung vom 27. Februar hat Olaf Scholz den Eindruck erweckt, 100 Milliarden Sondervermögen Bundeswehr wären eine direkte Reaktion auf den Krieg Russlands gegen die Ukraine. Das trifft aber nicht zu. Die Rüstungsprojekte standen schon vorher im Koalitionsvertrag oder sind bereits im Haushaltsausschuss von der damaligen Koalition, also mit der Union, gemeinsam beschlossen worden. Und es ist auch ein Ammenmärchen, meine Damen und Herren, die Bundeswehr sei kaputt gespart worden. Olaf Scholz hat in seiner Amtszeit als Finanzminister für einen Aufwuchs bei der Bundeswehr gesorgt, und zwar addiert 38,5 Milliarden Euro. Und allein in einer Sitzung des Haushaltsausschusses vor der Sommerpause wurden Waffenbeschaffungen für über 20 Milliarden Euro bewilligt. Ein Vergleich. Die Bundesregierung will insgesamt für Familie, Senioren, Frauen und Jugend in 2022 nur 12,5 Milliarden Euro ausgeben. Da ist eine Schieflage. So geht das nicht. Ja, das war aus meiner Sicht bisher noch nicht so gut. Also dieses Familie, Frauen, Senioren, den können sie aber eigentlich noch viel, viel weiter runterschrumpfen. Genau wie bei der Bundeswehr, die Frage ist, wofür wird das Geld ausgegeben? Ja. Na, aber sie hat ja gesagt, 12 Milliarden für Familie und Gedöns, 50 Milliarden allein im Haushalt für die Bundeswehr. Nur, ne, einfach, weil sie die Zahl nicht gesagt hat. Okay. In dieser Sitzung wurde auch FCAS, der Nachfolger des Eurofighters, beschlossen. Insgesamt soll dieses Luftkampfsystem 100 Milliarden Euro kosten. Das Sondervermögen wird also gar nicht ausreichen, um die ganze Wunschliste der Bundeswehr zu erfüllen. Und Friedrich Merz hat ja heute Morgen schon deutlich gemacht, dass er mehr will, dass ihm das alles nicht reicht. Und darum frage ich die Ampelkoalition, warum lassen Sie sich von der CDU in Geiselhaft nehmen? Haben Sie das wirklich nötig, meine Damen und Herren? Und nicht nur wir, auch der Bundesrechnungshof, aber auch die Soldatinnen und Soldaten stellen berechtigt die Frage, wo ist denn das ganze viele Geld für die Bundeswehr geblieben? Wo? Die Antwort ist, unfähigen Generälen und Politikern ist die Rüstungsindustrie wichtiger als unsere Sicherheit. Das ist die Wahrheit. Kollegin Lötsch, ich habe die Uhr angehalten. Gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung der Kollegin Strack-Zimmermann? Vielen Dank, nein. Die Antwort ist schon gegeben im Abschlussbericht einer Reformkommission unter Leitung von Alt-Bundespräsident Richard von Weizsäcker aus dem Jahr 2000 heißt es, im Unternehmen Bundeswehr müsse endlich einem betriebswirtschaftlichen Denken und Handeln neuer Raum gegeben werden. Das ist 22 Jahre her und es hat sich nichts geändert. Die Bundeswehr, ja, Moment mal. Wie kann das denn sein, wenn wir doch Milliarden in Beraterfirmen gesteckt haben, die eben diesen Effekt haben sollten? Das ist scheint paradox. Mir paradox. Kann ich nicht erklären. Seltsam, ne? Dass sich die linke Politik darüber aufregt, dass da keine marktwirtschaftlichen Abläufe reinkommen, finde ich auch gut. Ist lustig, ne? Maschine geworden, und das darf nicht sein, meine Damen und Herren. Ja, die Bundeswehr hat im Bundestag eine große Lobby, doch die Lobby der Rüstungsindustrie ist noch größer. Es wird nicht angeschafft, was die Bundeswehr für die Landesverteidigung braucht, sondern das, was die Rüstungskonzerne unbedingt teuer verkaufen wollen. Nur ein Beispiel. An dem Tag, an dem der Koalitionsvertrag unterschrieben wurde, stand die Aktie des Rüstungsunternehmens Rheinmetall bei 82,98 Euro. Am 22. März, also 100 Tage später, stand sie bei 182 Euro. Das heißt, ein Wertzuwachs von 100 Euro in 100 Tagen. Das sagt doch alles, meine Damen und Herren. Im Koalitionsvertrag stand auch schon die Ablösung des Tornados. Sie kaufen jetzt den Atombomber F-35. Die FAZ schwärmte vom Ferrari der Luftwaffe. Die Verteidigungsministerin Lambrecht hatte vor wenigen Tagen noch versprochen, dass es keine Beschaffung mit überteuerten Goldrandlösungen geben werde. Welch ein Hohn! Die F-35-Jets sollen 15 Milliarden Euro kosten. Zum Vergleich, für den gesamten sozialen Wohnungsbau hat die Bundesregierung 14,5 Milliarden Euro in dieser Wahlperiode eingeplant. Das ist zu wenig. Da brauchen wir mehr Geld, meine Damen und Herren. Der F-35 ist ein Tarnkappenjet. Das Flugzeug kann unerkannt vom feindlichen Radar Atombomben über weite Strecken transportieren. Können Sie mir erklären, warum wir für die Landesverteidigung Atomwaffen unerkannt in andere Länder fliegen müssen? Das sind doch ganz klar Angriffswaffen. Das lehnen wir ab. Das Sondervermögen ist nicht... Gesine, dafür bräuchten wir aber Atomwaffen, Gesine. Ja, wir haben ja die Verpflichtung, die amerikanischen Atomwaffen im Bedarfsfall ausliefern zu können. Deswegen haben wir ja die Tornados und wir brauchen ja, um diese Verträge zu erfüllen, ein Nachfolgeflugzeugmodell. Und da hat man sich halt für den F-35 entschieden. Die Gründe dafür kommentiere ich jetzt nicht. Natürlich ist das mit den Tarnkappen und so, das ist ein bisschen Rhetorik. Ja, die Dinger sind ja auch... Ja, alles würde ich nicht unterschreiben, was er sagt. Ne? Die sind ja auch gewissermaßen entzaubert, was mit ihren Stealth-Fähigkeiten... Ja, das ist ja der Punkt. Einer kostet halt in der Anschaffung und in der Instandhaltung 15 Milliarden. Einer. Ein Flugzeug. Der Schlüssel zu mehr Sicherheit, es sind Kriegskredite und das ist mit der Linken nicht zu machen. Vielen Dank. Ja, man merkt auf jeden Fall auch die Größe der Linksfraktion, dass jetzt die Leute, die hier zu Verteidigungsthemen sprechen, auch noch für Familie, Frauen und Senioren sprechen. Warum sind hier noch so viel Plätze? Gab es eine Partei immer nur mit Bauchschmerzen, aber ich denke mal, ist klar, warum diese Rede bei dem Thema heraussticht, weil alle anderen von allen anderen Parteien ja einfach nur hundertprozentig dahinter stehen und keinerlei Kritik irgendwie äußern. Okay. Sehr frustrierend. Ja, was mir zu dem Familienthema von eben noch einfällt, ist, dass wieder irgendwo von der AfD gesagt hat, man sollte doch ausländischen Kindern kein Kindergeld auszahlen. Und das ist zum Beispiel so ein Punkt, wo meines Wissens das überhaupt nicht geht, das einstellen zu lassen, weil ja dieses Kindergeld im Endeffekt nicht so ist, wie die Leute das immer meinen, dass das irgendwie zur Förderung von mehr Kindern oder irgendwie so ist, sondern dass es im Endeffekt das Einkommen, quasi das, die Grundversorgung des Kindes steuerfrei machen soll. Also man kriegt das Kindergeld quasi als Steuerausgleich, so dass dann damit die Grundversorgung des Kindes dann nicht mehr besteuert wird. Und deswegen hat da jeder ein Anrecht drauf, der quasi in Deutschland steuerpflichtig ist. Ne? Ich möchte kurz anmerken, Preis, du hast dich da vertan. Die F-35 kosten 180 Millionen pro Stück. Das heißt, die Gesamtbestellung kostet 15 Milliarden. Nur nochmal, ja, damit das nicht so stehen bleibt. 180 Millionen ist der Listenpreis, da kommt noch Equipment drauf und wie gesagt die Wartung über die Laufzeit. Muss man auch noch drauf rechnen. Ah, vielleicht sind 15 Milliarden für eins zu viel, das ist richtig. Ja, eher so 200. Ja, 1,5 Milliarden vielleicht, ja. Nee, 200 Millionen. 200 Millionen ungefähr. Pro Stück. Ja, Fake News Price wieder. Ja, sorry. Ja, bist halt du bist der Real Big Price heute. Savasan Shebly. Wer kennt sie nicht? Ich mache Anführungszeichen drum, hübsche junge Frau aus Berlin. Afghanische Mädchen protestieren für das Recht auf Bildung. Wie unfassbar mutig sie sind. Dürfen nicht zulassen, dass diese Mädchen vergessen werden. Das hat nichts mit dem Islam zu tun. Männer wollen Frauen klein halten und kontrollieren. Hashtag Let Afghan Girls Learn. Grundsätzlich ein nobler Zweck, für den sich Frau Chebli da einsetzt, aber das hat nichts mit dem Islam zu tun, Frau Chebli. Mit Männern. Ja, wir haben im Westen aber auch Männer, Frau Chebli. Und trotzdem dürfen bei uns Mädchen zur Schule und später sogar zur Universität gehen und Doktor oder sogar Professorin werden. Ja, das darf sein. Aber Vielleicht meinst du das, vielleicht verstehe ich deinen Satz nicht, aber wie kannst du sagen, die Taliban haben den Besuch von Schulen für Mädchen verboten? Wie kannst du dich hinstellen und allen Ernstes behaupten, das habe nichts mit dem Islam zu tun? Und dann hatte ich auf Twitter auch so jemanden, ja, aber in Preußen 1902 ist das erst eingeführt worden, dass Frauen auf die Uni dürfen. Ja, das ist halt 114 Jahre her. Wogegen es halt noch nicht so lange her ist, nämlich 1979, dass man im Iran die Fähigkeit der Frauen wieder abgeschafft hat, ja, irgendwie zu machen, was sie wollen. Das ist einfach nur, ja, ich würde es sicherlich dumm nennen, wenn ich nicht wüsste, dass man sowas heute kaum noch sagen darf, ohne gleich auf eine Liste zu kommen. Ach, und da kommt der Nächste um die Ecke. Mohammed Amjahid. Mit dem rechtsextremen Kampfbegriff Boko Haram wird islamistischer Terror verharmlost. Opfer der islamistischen Gewalt werden lächerlich gemacht. Und ganz nebenbei ist der Ausdruck rassistisch. Jene, die ihn nutzen, haben sich aber noch nie für die Belange anderer interessiert. Und wie Frank Odenthal hier im Tweet unten drunter schreibt, sorry, in dem Tweet stimmt so ziemlich gar nichts. Denn nur weil man ein Wortspiel nutzt, verharmlost man nicht die Opfer von Boko Haram oder man macht sie auch nicht lächerlich. Nein, man möchte nur sagen, in welche Nähe rückt man die Leute geistig, die man damit bezeichnet, nämlich in die Nähe von einer fundamentalistischen, ideologischen, fanatischen Sekte. Und genau das sagt Boko Haram aus. Und rassistisch, ich tut mir leid, wir haben, weder hat Europa Boko Haram dazu gezwungen, sich Boko Haram zu nennen, noch haben wir irgendeinen Einfluss darauf, deswegen, ja. Und überhaupt, jemand aus der Ecke, die ständig irgendwen Faschisten oder Nazi oder eben Rechtsextremen nennt, ist dir schon mal aufgefallen, dass du damit auch irgendwie dann Opfer verharmlost? Also wenn dein Satz richtig ist, würdest du dann, wenn du jemanden einen Nazi nennst oder einen Faschisten, nicht auch alle Opfer verhöhnen, lächerlich machen und Nazi-Terror verharmlosen? Mohammed, manchmal hätte ich echt gewollt, dass du vor dem Schreiben irgendwie einfach mal nachdenkst. Er hat übrigens auch einen schönen Tweet verpasst über Leute mit Podcasts, die niemand hört. Vielleicht hat Senpai uns wahrgenommen, wer weiß. Meinst du, ja? Oha. Ja, Goethe-Institut steht zur Verfügung. Ja, mal nach L.A., vielleicht dann noch New York, so eine Rundreise mit einem Abstecher nach Las Vegas. Sind wir dabei? Also einfach mal anrufen wegen Termin. Hasspostings. Das war von Price. Price. Ja. Ja, sorry, ich hatte jetzt gerade nochmal geguckt wegen dem Preis. Also ein Flugzeug 800 bis 900 Millionen über die gesamte Nutzungsdauer. Ein Flugzeug. Auch ein bisschen weniger. Aber immer noch ganz viel, fast eine Milliarde pro Flugzeug. Ja, Wiesbaden, 12 Beschuldigte in Hessen, bundesweite Durchsuchung zum Aktionstag gegen politische Hasspostings. Ja, wieder mal eine kleine Welle der Hausdurchsuchungen und Vernehmungen hat stattgefunden. Bundesweit 118 Beschuldigte, die ermittelt werden konnten. Ne? Also da wurden teilweise auch die Identitäten nachvollzogen von irgendwelchen anonymen Accounts. Die Beschuldigten sind 26 bis 63 Jahre alt. 9 Männer und 3 Frauen wird vorgeworfen, Hasspostings öffentlich verbreitet zu haben. Also bei denen ist es schon etwas konkreter geworden. Ne? Es ist ja schön, dass da Hausdurchsuchungen durchgeführt werden, wenn man so unkonkrete Verdachte hat. Also nochmal, ich weiß jetzt nicht, wie viel Hausdurchsuchungen es war, aber es waren insgesamt 118 Beschuldigte und bei 12 sind auf jeden Fall konkrete Sachen gefunden worden. Ne? Grundlage für die Ermittlungsverfahren bildet der im Frühjahr 2021 neu gefasste Paragraph 188, der die Beleidigung, die üble Nachrede und die Verleumdung von Personen des politischen Lebens besonders streng unter Strafe stellt. Und was ich interessant fand, Geschädigte in den aktuell laufenden Ermittlungsverfahren gegen identifizierte Beschuldigte sind Politikerinnen und Politiker aller im Bundestag vertretenen Parteien. Also wohl auch Politiker von der AfD wurden da diffamiert und das hatte Konsequenzen. Wie immer sind irgendwie Beispiele, was jetzt da konkret strafbar war, irgendwie schwierig zu finden. Habe ich auch keine belastbaren Beispiele gefunden. Ja, wir kennen ja die Begründung, ne? Hate Speech ist ein Nährboden für Gewalt. Umso wichtiger ist es, konsequent einzuschreiten. Das kann die Polizei jedoch nur, wenn sie Kenntnis von Hasskommentaren erlangt. Daher appelliere ich an Bürgerinnen und Bürger, etwaige strafbare oder extremistische Äußerungen im Internet nicht unkommentiert zu lassen, sondern zu melden, sagt Andreas Röhrig, Präsident des Hessischen Landeskriminalamts zum Beispiel. Ne? Weil schmerzvoll haben wir bereits erfahren, dass es nicht nur bei Worten bleibt, sondern auch Gewalttaten gegen politische Amtsträger bis hin zum Mord münden kann. Walter Lübcke wird wieder als Beispiel genommen und ja, gut, ich meine, das ist ja ein Thema, was wir immer verfolgen. Die Hetze im Netze ist halt wirklich besonders schlimm. Und ja, da gibt es ja jetzt mehrere Stellen. In Hessen wird das irgendwie anscheinend so ein bisschen konzentriert. Von da wird dann bundesweit das immer geahndet. Ja, die Staatsanwaltschaft für solche Sachen ist ja in Frankfurt angesiedelt. Genau. Ja, und ja, solche Meldungen werden wir noch öfter haben. Mittlerweile ist das ja schon Usus, ne? Vor 20 Jahren hätte sich keiner gedacht, dass sowas mal kommen kann, aber das ist jetzt gesetzlich bestätigt, ne? Weil wir haben ja auch die Fact-Check-Organisationen und wenn die Fact-Checker halt Fake News aufgedeckt haben und dann wird das weiterhin von irgendwelchen Leuten gepostet, ja, die hätten sich ja informieren können, dann kriegen sie halt eine Anzeige. Ja, dass da allerdings wurde halt auch von irgendwem aus dieser ich weiß nicht, wer genau es gesagt hat, aber jemand halt, der mit dieser Sache befasst war, der hat gesagt, man schrecke damit auch zukünftige Hassposter ab. Und das finde ich dann auch wieder, das hat dann geschmeckt. Ne? Also wir bestrafe einen, erziehe Hunderte. Und ja, ein Chilling-Effekt auf die Meinungsfreiheit. Schreckungsmaßnahme, ne? Weil wie gesagt, 118 Leute, glaube ich. Und bei 12 war jetzt halt nur was Konkretes, ne? Was auch wirklich zur Anklage führen wird. Ist halt auch eine schlechte Quote, würde ich jetzt mal sagen. Ja, ja. Ja, ich erinnere noch mal an die wirklich, wo auch mal konkrete Beispiele gebracht wurden im Zusammenhang mit unserem ehemaligen Bundestagspräsidenten Schäuble. Ne? Da hatten wir diesen Artikel vom halben Jahr oder so, wo er im Endeffekt gesagt hat, ja, die legen mir das immer vor, aber ich sage immer, nee. muss nicht verfolgt werden. Und da hatten sie ja Beispiele dafür, was Leute da über den geschrieben hätten, von wegen so, die hätten nur nochmal auf ihn geschossen oder irgend sowas. Und das war schon ziemlich heftig. Aber der war da ja ganz hart. Und parallel hast du dann diese ganzen Mäuschen, die alle meinen, so, ja, hat einer gesagt, meine Rede war blöd. Das muss organisierter Nazi-Hassmob sein. Ja, deswegen wären halt Beispiele ganz interessant gewesen. Ich finde den Vorschlag von French Taunter im Dings für unseren nächsten Artikel gut. Die Fact-Checker. Also wie die Checker geschrieben. Sehr, sehr schön. Darf ich kurz was zum Saarland sagen? Da ergeben sich nämlich komische Dinge. Wir hatten vorhin die Grünen bei 5,4%. Momentan, die Hochrechnung sieht sie gerade noch bei 5. Die FDP hatten wir bei 5%. Die Hochrechnung momentan sieht sie bei 4,9. Und die Linke hat einen Zehntelprozentpunkt zugelegt auf 2,5%. Vor dem brauchen wir keine Angst zu haben. AfD liegt bei 5,7. Ja, könnte noch lustig werden im Saarland. Also, ich würde es schon ein bisschen feiern, wenn die Grünen aus dem Landesparlament fliegen würden, ganz ehrlich, auch wenn ich eigentlich kein schlechter Mensch bin. Und niemandem was Böses wünsche. Ja, ich habe jetzt die Sachen mit dem Justiz- und Verbraucherschutzministerium, wobei das mit dem Verbraucherschutz, soweit ich das verstanden habe, in dieser also für diesen Haushalt jetzt eher nicht mehr so viel vorgesehen ist. Das haben zumindest mehrere von den Leuten da kritisiert, dass der Verbraucherschutz irgendwie hinten runterfalle. Aber irgendwer von der AfD, ich weiß nicht, ob das der erste oder der zweite Redner irgendwie war, hatte auf jeden Fall gemeint, dass jetzt auch die Amadeo-Antonio-Stiftung wohl auch vom Justizministerium Geld bekommen soll. Und hat die dann bezeichnet als sinngemäß so eine Gruppe von Marxisten und ehemaligen Stasi-Spitzeln. Also er hat auf jeden Fall gesagt Marxisten und ehemalige Stasi-Spitze, aber ob er die jetzt als Becken oder Gruppe oder irgendwie so bezeichnet hat, das weiß ich nicht mehr. Aber das war auf jeden Fall die Formulierung. Und irgendwer von diesen Reden hat auch noch darauf hingewiesen, ich glaube, das war hier wieder dieser Bruno von den Grünen, den wir eben schon hatten, wo ich schon meinte, dass der mir da aufgefallen ist, dass auch der Juristinnenbund und die Gesellschaft für Freiheitsrechte jetzt Geld bekommen sollen vom Justizministerium. Könnt ihr euch noch an die Gesellschaft für Freiheitsrechte erinnern? Das ist auch so ein Ding, die... Da haben wir mal so einen Republika-Vortrag gesehen mit der einen Dame davon, die immer von Gleichheit gesprochen hat und gleiche Rechte und so. Wenn ihr euch noch erinnern könnt. Und das ist quasi so ein Ding, die ja selber irgendwie auch meinen, sie wären irgendwie jetzt so die deutsche ACLU, also American Civil Liberties Union für Deutschland. Aber im Endeffekt ist alles das, was die machen, halt progressive Politik an Parlamenten vorbei, auf dem juristischen Wege, ne, irgendwelche Klagen machen, damit man dann irgendwie dafür sorgen kann, dass sich halt irgendwelche Gesetze ändern. Und da hat ja der Danisch irgendwann mal so ein Bild gebracht, wo also diese eine Dame von dieser Gesellschaft für Freiheitsrechte in demselben Büro saß wie eine gewisse Susanne Bär, unsere Verfassungsrichterin, die ja auch für ihre Judith Butler lesen und so weiter, Sachen bekannt ist, Genderpolitik und so. Und ja, also quasi mit der Vermutung, die ich halt für ziemlich wahrscheinlich halte, dass also diese Gesellschaft für Freiheitsrechte jetzt irgendwelche Klagen anstrebt, die dann halt so eine Susanne Bär und die Leute da dann halt entsprechend entscheiden können, damit man dann halt irgendwelche Urteile vom Verfassungsgericht hat, die ja immer dazu führen, dass man dann irgendwelche Gesetze ändern muss oder so. Und da dann quasi, ohne dass man diesen nervigen demokratischen Konsens irgendwie schaffen muss, dann da einfach irgendwelche progressive Politik halt auf diesem Wege erreichen kann. Und das ist diese Gesellschaft für Freiheitsrechte. Und Juristinnenbund ist ja in sämtlichen von diesen Kampagnen, wo auch nur die Gesellschaft schlecht geredet wird und die ganze Zeit irgendwie behauptet wird, dass ja quasi, also suggeriert wird, sagen wir mal lieber, sie sagen es natürlich nicht eindeutig, aber es läuft ja darauf hinaus, dass man die ganze Zeit immer behauptet, dass ja die, ne, Gewalt gegen Frauen und so weiter und so fort, dass das strukturelle Problem und so weiter, und dass man die Gesetze ändern muss, weil es ja überall Schutzlücken gibt und die Leute nicht geschützt sind und so, was ja dann quasi suggeriert, dass die Gesellschaft, in der wir leben, so unglaublich frauenfeindlich ist und dass diese ganzen Gesetze, die wir haben und der Rechtsstaat und so ja nur dafür sorgt, dass diese ganzen Täter alle davonkommen mit ihren Taten, ne? Und auch wieder so ein Punkt, was halt dazu geeignet ist, um dieses ganze System halt von einem Rechtsstaat in einen Unrechtsstaat zu verwandeln, mit linker Gesellschaftspolitik, linken Kulturkämpfen, und das wird jetzt hier alles vom Justizministerium schön mit Geld finanziert. Na, also, super Sache. Aber ja, ich meine, das war ja vorher klar, ne, mit diesen ganzen Ampelgeschichten und so. Man hatte ja so ein bisschen die Hoffnung, dass sie jetzt mal so einen kleinen Reality-Check gekriegt haben, aber das scheint ja nicht der Fall zu sein. Größere Posten sind das natürlich nicht in diesem ganzen Spektrum von Dingen, die da irgendwie finanziert werden und so. Auch dieses Demokratie-Leben-Programm ist im Vergleich zu anderen Sachen halt auch klein. Aber ja, trotzdem, ne, es werden halt linke Kulturkämpfe auf allen möglichen Ebenen, werden die unterstützt vom Staat direkt, und Sachen, die halt den Rechtsstaat hinterfragen, Sachen, die diese ganze Gesellschaft aus meiner Sicht verleumden mit diesen ganzen Behauptungen, die da getroffen werden, und Ja, das machen wir alles, ne, und berufen uns dann darauf, wie unglaublich rechtsstaatlich und fortschrittlich und normal wir hier alle wären. Und dass wir ja wissen, wo der Extremismus ist und dass wir den ja verhindern und so. Ja, also alles sehr ernüchternd auf jeden Fall. Und das ist ja ein FDP-geführtes Ministerium auch noch obendrauf, ne? Aber da wird das jetzt auch alles vorangetrieben. Wusstest du, dass man Buschmann nicht mehr bei Twitch benutzen darf? Den Namen von dem Justizminister? Ja, ist ja auch rassistisch, würde ich sagen. Ja, so ist das wahrscheinlich, wird das wahrscheinlich verstanden, ja. Oh Mann. Ja, bitter. Diese Geldverschwenderei hier. Ja, das war das Innere. Ich weiß auch nicht mehr, vielleicht war das auch beim Inneren mit der Amadeo-Antonio-Stiftung. Und ja, es kann sein, dass das hier war mit diesem Zitat, was ich gerade meinte. Aber bei dem anderen ging es auf jeden Fall auch darum. Irgendwer hat das gesagt, dass Amadeo-Antonio da jetzt auch Geld bekommt. Also wenn ich das nicht komplett falsch verstanden habe, dann... Ja, und wir hatten ja letzte Woche schon, dass die ja sich ja jetzt auch groß... im Innenministerium auf deren ganzen Zahlen alle beziehen und die einfach so als gegeben hinnehmen und so. Ja, und da hatte ich ja so ein bisschen auch eine Diskussion darüber, über dieses Zitat von wegen Marxisten und Stasi-Spitze, ob das nicht zu pauschal wäre und so. Naja, also ich sehe da auf jeden Fall nichts in dieser Amadeo-Antonio-Stiftung, wenn man irgendwie sagen könnte, dass das ist eine Sache, die wir unbedingt brauchen und die uns fehlt und das ist nicht nur irgendwie linke Kulturkämpfe. Und zu der Behauptung, also diese Behauptung stimmt auf jeden Fall mit dem Marxisten und Stasi-Spitze, dass es die da gibt generell. Die Frage ist halt die, also wie viele jetzt tatsächlich, weil Stasi-Spitze, ich meine im Endeffekt Frau Kahane natürlich selber, mit diesen Sachen von wegen, die Feinde der DDR sind der und der und der und der, was sie da irgendwie damals geschrieben hat in ihren Berichten und Marxisten, die Frau Kracher, ne, die sich als Marxistin bezeichnet hat, dann hatten sie die Julia Schramm da ja eine Zeit lang, bevor die dann in den Bundestag gewechselt ist, was auch irgendwie überhaupt gar kein Problem ist, ne. Und da hatten wir ja auch hier damals dieses Ding von der Piratenpartei da, wo sie da über Marxismus geredet haben. Da haben wir noch so einen Sonderstream mal gemacht. Max Mux etc. pp. heißt der. Wo sie sich ja damals sogar in unseren Chat verirrt hat, die gute Julia. ja, und also die ist halt auch eine offene Marxistin und insofern sind das schon mal zwei. Und ich wage es zu bezweifeln, dass es bei dieser Amadeo-Antonio-Stiftung irgendwelche konservativen oder irgendwelche liberalen Leute gibt, die da irgendwie nur so ein bisschen gegen Hass irgendwie reden wollen, sondern das ist aus meiner Sicht halt geheimdienstliche Arbeit, teilweise Verleumden von Leuten, die halt deren linke Kulturkämpfe irgendwie gefährden. Und das machen die da und das können sie auch meinetwegen machen, aber nicht mit staatlichem Geld. Und auch immer dieser Begriff der Zivilgesellschaft, der ist gestern auch wieder gefallen. Gestern und heute war hier von der FDP Niedersachsen ein Parteitag, jetzt wegen der Landtagswahl, die wir dieses Jahr noch haben, im Oktober. Und da ging es natürlich auch wieder um mein Lieblingsthema, oder mein ursprüngliches Lieblingsthema, sagen wir es mal, mit diesen Staat-Kirchen-Beziehungen. Und da hatte sich dann so auch so jemand darüber ausgelassen, dass ja die Kirche so wichtig wäre für diese Zivilgesellschaft und dass wir da ja dann trotzdem noch den Geld geben müssen, diesen Glaubensgemeinschaften, weil die ja so wichtig sind in der Zivilgesellschaft. Aber ja, entweder die Leute sind die Zivilgesellschaft oder die kriegen Geld vom Staat, aus meiner Sicht. Also, und auch dieser Begriff der Zivilgesellschaft ist ja auch problematisch, würde ich mal sagen, was die Leute natürlich auch nicht wissen, hat sich alles schon so eingebürgert. Aber von dieser Zivilgesellschaft im Sinne von, dass man die halt irgendwie auf seine Seite kriegen muss, hat ja auch der Gramsci damals schon geredet, hier mit dem Marxismus in alle Gesellschaftsbereiche tragen. Aber ja, das sind halt so diese Vokabeln, die man einfach immer überall hört und dann plappern die halt alle Leute nach. Und ob die jetzt aus dem liberalen Spektrum sind oder nicht, oder auch gerade die EKD, ne, die Evangelische Kirche in Deutschland, ist ja auch bei diesem ganzen Wurkram immer ganz vorne mit dabei. Seien das jetzt irgendwelche Flüchtlingsboote, die man dann irgendwie haben will, oder Gender-Themen, die man halt immer aufs Äußerste treibt, oder auch jetzt, das hatten wir ja auch vor 2 Wochen irgendwie mit diesem Aufruf, dass man bitte dieses Sondervermögen jetzt nicht da machen soll, sondern doch lieber abrüsten und sich mehr um unser Sozialsystem kümmern oder so. Und das ist halt aus meiner Sicht auch das Falsche, was man jetzt, also wo man es eigentlich nicht begriffen hat und wo man immer noch weiter auf diesem Ding ist, auf dem alten Programm, was man da irgendwie bekommen hat. Ja, es gibt kein Entweder-Oder. Man muss eh beides machen. Und was uns im Endeffekt schwächt. Ne? Also das sollten die Leute jetzt eigentlich mal merken. Und das ist ja auch geschehen, diese ganzen Geheimdienstarbeit, Friedenskampf hieß das, ne? Damals im Kalten Krieg, dass man diese ganzen Friedensbewegungen alle für sich vereinnahmt und denen da quasi mitgibt, so ja, diese NATO, die ist doch so schlimm und so. Und von denen geht das doch alles aus und so weiter. Ja, und die haben sie sich auch mit Anti-Atom und so geholt. Da haben wir, glaube ich, auch noch gleich einen Artikel, den Mammon eingereicht hat, mit dem Gas und Atomkram. Und das glaube ich halt auch, ne, dass sie da ganz stark reingegangen sind, um das Ganze halt in ihrem Sinne dann, damit wir da abhängig werden und dann nichts machen können. Und so ein Geheimdienstler wie der Putin, der kann das auf jeden Fall. Ne? Also, ja. Aber ja. Ja, da gab es auch komische Meldungen, so rückblickende, was wir da für positive Meldungen hatten, dass wir jetzt noch mehr Gas von Russland kaufen und so weiter. Das war schon krass. Ja, manchmal finde ich hier so Rechtsanwaltsnachrichten auch. Und da heißt es, dass man, wenn man wegen Corona in Quarantäne ist, dass das auf den Urlaub anrechenbar ist und nicht wie bei normalen Krankheitstagen dann eben urlaubsverlängernd wirkt oder so. Hat das Landesarbeitsgericht Köln wohl entschieden. Und Düsseldorf schließt sich an oder so. Ja, finde ich ätzend. Also, aber was willst du machen? Ja, also aber Hamm steht hier, hat schon anders entschieden. Hamm hat anders entschieden, ja gut, dann selber klagen am besten. Ja, und es geht auch nur darum, dass wenn du Urlaub hast und kriegst dann Corona, ob das praktisch dann halt als Urlaub gerechnet wird oder nicht. Und die sagen halt wahrscheinlich, nee, du kannst ja zu Hause machen, was du willst, deswegen. Ja, und die sagen, Urlaub. Das ist ja praktisch nur ein Schnupfen wahrscheinlich jetzt. Ja, die sagen, du kommst aus dem Ausland oder so, hättest du ja nicht ins Ausland fliegen müssen. Keine Ahnung. Nee, so habe ich das nicht verstanden. Also nee, das der ist auch Grund ist, glaube ich, egal. Nee, aus dem Ausland kommst du ja am Ende deines Urlaubs. Es geht wirklich nur darum, wenn du im Urlaubszeitraum an Corona erkrankst, kannst du halt nicht sagen, hey, ich war krank, ich musste in Quarantäne, sondern wenn du nach dem Urlaub krank wirst, kannst du in Quarantäne, das ist dann ganz normal krank. Du darfst nur vorher keinen Urlaub nehmen. Privatkopie. Ja. Wer will denn schon im Urlaub krank sein? Ja, interessant. Europäischer Gerichtshof zum Urheberrecht. Ausnahme für Privatkopie gilt auch bei Cloud Computing. Ja, aber bevor jetzt alle wild alles hochlädt, es geht nicht darum, was als Privatkopie gilt. Das ist alles nochmal ein bisschen komplizierter. Hintergrund des Ganzen ist, dass die österreichische Verwertungsgesellschaft, ähnlich wie die GEMA, Austro Mecana heißt die, die hat Strato als Cloud-Anbieter quasi angeklagt, dass sie, ja, Urheberrecht verletzen würden. Tatsächlich ist es jetzt gerichtlich festgestellt worden, ja, auch wenn man etwas auf den Cloud-Server hochlädt, gilt das als Privatkopie. Da macht sich der Anbieter überhaupt nicht strafbar, der Cloud-Anbieter, und der Cloud-Anbieter ist auch nicht verpflichtet, diese Umlageabgabe für die Privatkopien zu bezahlen, die ja wieder von der GEMA oder der Austro-Mechana in Österreich in dem Sinne als Ausgleicher zusteht. Ja, da wird ja im Hintergrund berechnet, wie viel wirtschaftlicher Schaden entsteht durch die Privatkopien, und dann wird eine Abgabe auf alle Leute umgelegt und die kriegen die Urheberrechtsbesitzer dann. Also die Cloud sei auch ein beliebiger Träger im Sinne der Ausnahme für Privatkopien. Ob es eine CD ist oder ein Online-Folder, ist absolut egal. Und ja, das war es an sich schon. Habe ich nur gesehen in anderen Varianten nach dem Motto, Kinox-TO ist jetzt legal und so, solche Sachen. Darum geht es nicht konkret. Ne? Also macht euch selber nicht angreifbar. Euer Cloud-Anbieter ist es auf jeden Fall nicht mehr. Er kann sich immer darauf berufen, ich habe nichts gewusst. Und mich erinnert das so ein bisschen an diese Kulturflat-Rätsel, die sie mal überlegt hatten, ob man die nicht über die Provider einziehen sollte. Fand ich jedenfalls nicht so schlechte Idee, weil ja auch die Vervielfältigungsprozesse vornehmen, da sozusagen. Und das heutzutage am ehesten, die sind die vervielfältigen. Warum eigentlich kommen die so davon? Könnte man fragen, statt dass man CDs eben immer noch mit irgendwelchen Abgaben belegt. Ne? Ja, und Drucker und solche Sachen. Ja, genau. Faxgeräte. Der Einnahmebringer überhaupt. Ja, wieder 50 Jahre Wirtschaftszyklus irgendwie. Central Banks grapple with dual threat of slowing growth, rising inflation. Besser bekannt als Stagflation, was halt ein wirtschaftliches Szenario ist, was wir halt auch in den 70er Jahren hatten. Was im Endeffekt zu sehr krass rezessionsmäßigen Wirtschaftszyklen führt. Es ist quasi der Tiefpunkt, wo der gesamte Wirtschaftszyklus sich erstmal rausinflationieren muss. Viele Pleiten und staatliche Eingriffe sind nötig. Instrumente wie Eingriffe in die freie Marktwirtschaft, dass Preise festgesetzt werden oder extreme Staatssubventionen notwendig sind, um eine wirtschaftliche Anschub wieder zu bekommen, werden nötig sein. Ich drücke mich jetzt ganz allgemein aus. Wie das ganz genau konkret stattfinden wird, ist schwierig vorherzusagen, aber Fakt ist jetzt im Endeffekt, dass Stagflation ist das ein Horrorszenario von sehr vielen Ökonomen, deswegen ist man immer sehr, sehr vorsichtig, das mit dem Wort um sich zu schmeißen, aber die Zentralbanken, also viele Zentralbanken haben sich jetzt halt auf ein solches Szenario vorbereitet und wird beispielsweise zu gesteigenden Inflationszielen führen, was wir ja auch schon bei der Europäischen Zentralbank gesehen haben. Und die Leitzinsen werden ja eher steigen als sinken. Heißt, Kredite werden teurer, heißt weniger Wirtschaftstätigkeit. Manche Leute sagen ja, das ist gar nicht mal so schlecht. Allerdings in unserem derzeitigen Wirtschaftsumfeld, wo ja sehr viele Firmen sehr, sehr hohe Schulden aufgenommen haben, weil die eben so günstig sind, da ist es ja teilweise ein Nachteil für eine Firma, wenig Schulden zu haben, weil sie weniger Kapital günstig sich beschaffen können. Deswegen haben sehr viele Firmen viel zu hohe Kredite, die sie immer wieder verlängern und vor sich herschieben müssen. Und wenn dann auf einmal die Zinsen steigen, kann es einfach sein, dass die mehr Zinsen für diese horrenden Kreditsummen, die sie angehäuft haben, zahlen müssen, als sie wirtschaftlich in der Lage sind zu erwirtschaften. Ja, heißt, die Firmen kippen um. Das sind die sogenannten Zombie-Firmen, so werden die manchmal bezeichnet. Aber wie gesagt, im bisherigen Wirtschaftsumfeld war es eher ein Nachteil, zu wenig Kredite zu benutzen für die wirtschaftliche Tätigkeit. Das wird sich jetzt alles komplett umkehren und halt sehr viele Unternehmen werden Probleme bekommen, die Kredite verlängert zu bekommen zu Konditionen, die sie sich leisten können. Natürlich wird das Problem dann an die Banken weitergereicht werden, weil die können ja so hohe Kreditausfälle auch nicht mal eben so verkraften. Das wird halt dazu führen, dass es wieder Banken, Pleiten bzw. Staatsfinanzierung für Banken geben wird. Gut, das haben wir in den letzten Jahren ja immer mal wieder erlebt. Aber die nächste Runde der Banken-Bailouts, too big to fail und so weiter, steht in den nächsten Monaten vor uns. Ist relativ klar. Ja, nicht sehr schön. Ja, alles Teil. Wollten die Amis nicht eine Banknote drucken, so mit 14 Billionen Dollar drauf oder sowas? Ja, das ist ja ein schönes winziger Traum. Ein ganz anderes Problem, weil das funktioniert, wenn man eine Reservewährung hat, wie den US-Dollar beispielsweise, der weltweit für den Handel genutzt wird und deswegen alle Leute darauf angewiesen sind, diese Währung quasi als Devisenreserve vorzuhalten. Aber da ist ja gerade so, sind ja gerade so einige Sachen passiert, wo quasi das Vertrauen von verschiedenen Ländern in solche Reservewährungen gerade am Schwinden ist. Stichwort ja, Russland, ne? Und da ist es doch gut, dass jetzt die Bank for International Settlements ihren ersten CBDC Trading Plattform Testlauf abgeschlossen hat. Im Endeffekt sind es, ich glaube, also ich hatte schon darüber berichtet, wo es im September gestartet war. Ich glaube, ich habe es jetzt gerade nicht offen, ich glaube Neuseeland, Australien, Singapur, Philippinen haben daran teilgenommen mit ihren jeweiligen Pseudo-CBDC-Währungen. Die haben ja noch keine, die haben quasi ein technisches Modell für eine Kryptowährung statt einer normalen Landeswährung aufgebaut, und das wurde halt virtuell auf einer Handelsplattform von der Bank für internationalen Zahlungsausgleich getestet. Und ja, der Test war erfolgreich, das System funktioniert, und im Endeffekt wird der nächste Schritt jetzt sein, dass Länder bzw. Währungsräume nach und nach jetzt ihre CBDCs vorstellen werden, also Kryptowährungen als Zentralwährung, die eben nicht mehr über das Bankensystem ausgegeben wird, sondern quasi direkt an die Bürger von den Zentralbanken ausgegeben werden soll. China hat ja schon ein funktionierendes System, was parallel zu ihrem Yuan-System läuft. Europäische Zentralbank macht auch gerade einen Testlauf, der ist allerdings noch nicht abgeschlossen, mit ein paar tausend Testteilnehmern, die halt gucken, ob man im Alltag damit einkaufen kann und so weiter. Ein ganz, ganz 2000 Leute oder sowas, ganz, ganz, ganz kleiner Test. Aber die Bank for International Settlements also hat gesagt, wir haben im Endeffekt eine Plattform, und das dient auch dem Ersatz der derzeitigen Währungsreserve-Handelssysteme. Wieder das gleiche Thema wie vorhin. Ne? Wenn man Öl kaufen will, war es bisher nur möglich mit US-Dollar. Das heißt, man muss Devisenreserven in US-Dollar haben, um auf dem Weltmarkt handeln zu können. Wenn die Bank for International Settlements quasi dort als Mittelsmann in der Mitte sitzt und diese CBDCs gehandelt werden können, ist das halt auch ein komplett abgekoppeltes System von diesen Devisenreserven. Ist natürlich die Frage, welche Kryptowährungen werden zugelassen dafür? Also Kryptowährungen im Sinne von Landeskryptowährungen. Ja, hätten wir einen Euro-CBDC und einen chinesischen CBDC und sowas. Ja. Aber das ist im Endeffekt ja auch das System, was geplant wird, was das derzeitige Weltwährungssystem und Welthandelssystem ablösen soll. Im Sinne auch des Great Reset natürlich. Und ja, läuft. Ja, ich meine, der Robin Hagen hat noch erzählt, dass das mit dem Bargeld dann so laufen soll, dass man die Leute dann auch mitnimmt und so, dass man da so die kleineren Sachen mit Bargeld noch machen könnte, dass man halt, was weiß ich, irgendwie 20er und 50er oder so im Umlauf noch halten würde und darüber hinaus aber irgendwie nichts mehr. So. Ja, aber da gibt es ja auch einen konkreten Plan, den ich schon vorgestellt habe. Natürlich, es wird immer ein paralleles System sein. Die alte Währung wird nicht komplett abgeschafft werden. Aber es soll halt für die Bürger interessant gemacht werden, diese neue Währung zu benutzen. Beispielsweise, indem man halt sagt, okay, du kriegst einen Rabatt bei den Steuern, wenn du das benutzt. Oder wir machen halt einfach eine Kopplung von der Kryptowährung gegenüber der neuen Währung, wo halt die alte Währung jedes Jahr ein bisschen abwertet. Deswegen hast du ein Interesse, wenn du nicht deine ganze Kaufkraft verlieren willst, das umzuschichten. Also das sind absolut konkrete Pläne, habe ich ja schon die offiziellen Sachen von der EZB hier vorgestellt. Das Einzige, was sich da geändert hat, ist der Zeitraum. Das war gesagt, es wird noch 6 Jahre dauern, bis das Ganze stattfindet. Aber da wurde ja jetzt der Turbo-Modus eingelegt. Du meinst, waren 6 Monate und es werden 6 Wochen wahrscheinlich oder so. Ja, ich will da jetzt nicht so übertreiben. Also mit den 6 Jahren war schon sehr ambitioniert, dass sie es jetzt schneller machen wollen. Wie schnell es jetzt tatsächlich funktioniert, ja, aber eine wichtige Grundlage ist, dass man halt eine internationale Handelsplattform hat, die von allen akzeptiert wird und an die alle angeschlossen sind. Und die Bank für internationalen Zahlungsausgleich ist halt eben genau das. Ja, dann hat es ein paar Testläufe dabei. Ja, und natürlich explizit wurde dieser ganze Test halt gemacht, weil man gesagt hat, ja, man hat halt Probleme mit den alternativen Systemen, wo halt die Devisenreserven bei den nationalen Banken liegen. Und ja, SWIFT spielt da natürlich auch eine Rolle. Ja, also wie gesagt, wenn das neue System ist jetzt startbereit, jetzt müssen die ganzen Länder nur noch ihre Kryptowährung quasi entwickeln und dann können die lustig dort miteinander Handel und Wandel treiben. Ja, hier haben wir einen Artikel von der Süddeutschen Zeitung, wo es um die Tesla-Fabrikeröffnung geht. Und die Tatsache, dass das ZDF da nicht, also erstens nicht eingeladen war und zweitens auf Nachfrage und Wunsch da eine Akkreditierung zu bekommen, eine Absage bekommen hat. Und das ZDF schiebt das auf die frühe Berichterstattung, die kritisch das gewesen sein soll. Ich meine mich da auch zu erinnern, dass... American Style ist das, oder? Apple macht das auch so. Ich meine mich dazu erinnern, dass das wahrscheinlich diese Geschichte war, da hat ja auch der Holger von Massengeschmack mal drüber berichtet, wo sie da irgendwelche Dinge über Batterien und sowas erzählt haben, die zwar jetzt nicht falsch waren, aber die sie halt natürlich so dargestellt haben, als wenn das jetzt exklusiv nur Probleme, die es mit Batterien gibt, ne? So irgendwie welche Bestandteile die haben und so. Aber das sind ja auch Sachen, die bei anderen Dingen halt auch eine Rolle spielen. Na, es ist jetzt nicht nur so, dass das jetzt nur Probleme von den Batterien wären, aber so wurde es halt irgendwie dargestellt. Und dann ging es noch um diese Wasserverbrauchsgeschichte, die wohl auch, da hat sich ja auch der Musk da damals so geäußert irgendwie, dass das weit schwerer, was sie da irgendwie behauptet haben mit Wasserverbrauch von dem Werk und wo das dann angeblich herkommt und so. Ja, es war schon nicht so ganz richtig, was sie da von ZDF damals irgendwie behauptet hatten, aber ja, deswegen braucht man die aus meiner Sicht aber trotzdem da nicht ausladen, weil im Endeffekt, ja, aber die müssen auch nicht hingehen, weil es ist halt irgendwelches Marketing-Gedöns und was wollen sie da drüber schreiben hinterher? Das ZDF schickt verdeckte Mitarbeiter. Wir waren da, haben drei Fotos gemacht, hier sind die O-Töne von unserer Politik dazu, die sie jetzt auch eingefangen haben, aber von außerhalb von dem Fabrikgelände. Und das ist es dann halt, ne? Also, die haben zwar recht hier, finde ich, vom Deutschen Journalistenverband, dass sie meinen, dass das keine gute Praxis ist. Aber ja. Ja, generell ist es natürlich ein Problem mit dem Zugang und so, ne? Und Journalismus. Dass man da irgendwie dann davon ausgeht, dass die Leute immer nur freundlich übereinschreiben, ansonsten dürfen sie, da kriegen sie halt keinen Zugang mehr. Naja, ich erinnere mich aber noch, wie wir uns gefreut haben, als Bethesda, glaube ich, und Ubisoft Kotaku keine Preview-Copies mehr geben wollten, weil sie keinen Bock mehr hatten auf das ständige Gejammer über Frauenrollen und Repräsentation. Also. Ja, aber ja. Den Moos kannst du bestimmt was finden zu kritisieren. Er hat ja wohl das Ding ohne Baugenehmigung erstmal hochgezogen. Die dann jetzt wohl erst gekommen ist. Hat mir Kollege erzählt. Ich habe nie was von gehört. Also. Naja, gut, und ich meine, das war ja auch politisch gewollt, dass das so schnell wie möglich, dass der Scholz war nicht umsonst bei der Eröffnung. Also, das ist ja was, womit die schmücken wollen. Deswegen, ja, das war schon mehr eine Formalie, das ist schon richtig, ne? Aber gemacht haben sie das schon. Und ja, ein Kollege, ich habe, der mit damit zusammenarbeitet, der meinte, die hauen eben richtig rein. Und ist ja auch so, wie lange haben sie jetzt gebraucht? Für 18 Monate oder was? Finde ich gerade viel, ne? Die Fabrik. Ja, hier ist mal eine Meldung im Zusammenhang mit dem Jemenkrieg. Ja, ein Krieg, der sehr wenig Berichterstattung bekommt für das, was da passiert. Hat es mal in die Tagesschau und alle anderen Nachrichten geschafft. Warum? Weil es um Formel 1 geht. Ja, im Endeffekt, die Fraktionen der Al-Houthis, die ja als Houthi-Rebellen bezeichnet werden immer. Fahren jetzt in jedem Rennen. Ich, als ob die irgendwie, keine Ahnung, noch mit Speeren kämpfen würden oder so. So kommt es mir das manchmal vor. Die haben halt Ziele in Saudi-Arabien bombardiert. Unter anderem halt, ein Ölförderkomplex. Der war jetzt nicht wirklich sehr relevant. Natürlich hat die Nachrichtenmeldung für einen kleinen Preissprung gesorgt, aber im Gegensatz zu dem doch größeren Anschlag, den es gegeben hatte, vor einem halben Jahr, glaube ich, wo ja wirklich die saudische Ölversorgung ein bisschen in Beeinträchtigung gezogen wurde, bis das alles operiert wurde. Hat ja 1-2 Monate gedauert. Das ist einfach nur am Rande ein bisschen frustrierend, dass wirklich irgendwas mit der Formel 1 passieren muss, damit das mal in die Nachrichten kommt, was da vor sich geht, weil das ist ein heißer Krieg, der über mehrere Ländergrenzen geführt wird, nicht nur im Jemen selber. was heutzutage ja eine Seltenheit ist. Normalerweise hat man ja eine isolierte Länderregion. Darin sind die Kriegsparteien am Kämpfen, ne, wie in Syrien oder in der Ukraine jetzt. Und man muss ja beispielsweise auch nicht so, dass die Ukrainer russisches Staatsgebiet irgendwie attackieren würden oder sowas. Hier haben wir halt wirklich den Fall, dass halt die Houthis mittlerweile auch so stark im eigenen Land geworden sind, worüber auch nicht sehr gerne berichtet wird, dass sie halt auch ausländische Ziele angreifen können mit Kampfjets. Ja, und halt in einen fremden Luftraum von einem Land wie Saudi-Arabien eindringen zu können, ist nicht einfach. Das zeigt einfach nur, die kämpfen nicht mit Speeren, das sind nicht irgendwie die Houthi-Rebellen, das ist halt eine ernstzunehmende Fraktion in Jemen und war es ja tatsächlich von Anfang an auch. Die ganze Berichterstattung im Jemen-Konflikt ist halt sehr einseitig die ganze Zeit gewesen, weil wir Wirtschaftsinteressen halt nicht gefährden wollen. Das scheint sich gerade auch ein bisschen zu wandeln. Oder vielleicht liegt es auch tatsächlich nur an der Formel 1. Ja, aber also erstmal finde ich sowieso völlig grotesk, dass wir diesen Konflikt mit zigtausend Toten komplett ignorieren eigentlich. Ja, aber dann bei der Ukraine gleich irgendwie, oh mein Gott, die Zivilisation ist zu Ende, nur weil es halt ein bisschen weiter weg ist von uns. Da verrecken genauso die Armen und die Reichen geben die Befehle. Also das ist ja nichts Neues und das mit der Formel 1, die sind da wirklich gefahren, was ich schon krass finde. Also die haben wohl nachts konferiert, die Fahrer, haben sich da wohl doch entschlossen zu fahren. Also an der Stelle hätte man vielleicht auch ruhig mal die Chuzpe haben können, nicht zu fahren. Ja, man könnte sowas auch mal boykottieren oder so, aber nein, ist doch Formel 1. Man will den Leuten. Ja gut, bei Russland hat der Vettel ja von vornherein gesagt, da fährt er nicht. Auch noch bevor das offiziell gecancelt worden ist. Also es gibt schon Leute, die das sagen und es gab auch einige Leute, die halt da nicht bleiben wollten. Aber ja, Geld. Ne? Allein aus Sicherheitsbedenken. Mhm. Also ich würde mir denken, als Formel-1-Fahrer würde ich mir denken, das Land wird hier bombardiert, hoffentlich schlägt hier keine Bombe bei uns ein. Ist ja relativ nah dran gewesen, ne? Aber ist ja nicht so, dass er dauernd bombardiert wird, ne? Und es kommt halt wirklich sehr selten vor. Meistens werden die ja auch dann, wenn sie es versuchen, noch innerhalb vom Jemen abgeschossen oder so. Ja, weil auch wenn sie nicht mit Speeren kämpfen, sind die natürlich militärisch gegen Katar, Saudi-Arabien plus die ganzen Waffenlieferungen, die aus dem Ausland bekommen, Türkei ja auch natürlich unterlegen. So, ne? Deswegen zieht sich der Konflikt ja schon seit 7 Jahren. Ne? 7 Jahre. 7 Jahre, Jemenkrieg. 7 Jahre. Aber kommt gleich noch was dazu. Ja, und wieder 70er Jahre. 50-Jahre-Zyklus. Ne, das ist ein Thema, was ich in dieser Sendung hier etablieren will. Die Schlaghosen kommen ja auch zurück. Die Internationale Energiebehörde hat hier einen 10-Punkte-Vorschlagsplan gegeben, wie man halt mit der ganzen Embargo-Sache gegen Russland klarkommen könnte, ne, um die Preise niedrig zu halten und dass halt nicht alles zusammenbricht. Ne, haben wir ein schönes Schaubild, können wir ja mal durchgehen. Vielleicht kommen einige Sachen ja bekannt vor. Reduce speed limits on highways by at least 10 kilometers per hour. Also Geschwindigkeitsbegrenzung auf Autobahnen. Check, hatten wir schon mal. Make public ja, das ist aber schon Quatsch, ne? Weil Motoren laufen ja am besten bei einer bestimmten Drehzahl. Das kannst du natürlich nicht dazu nicht festmachen. Make public transport cheaper, incentivize micromobility, walking and cycling. Gut, ich meine, ja, ÖPNV stärken, klar, auch mal nicht viel zu sagen. Car-free ja, Sundays in large cities, das kommt einem doch auch bekannt vor. Ne? Also hier, internationale Energiebehörde, ne? Nicht ja, irgendwer ja von nebenan. Es gibt ja auch einen Plan jetzt irgendwie, um den Energiepreis auszugleichen, ein 3-Monate-Ticket für ganz wenig Geld für den öffentlichen Nahverkehr irgendwie rauszuholen. Ja, das war auch Punkt 4. Also ich bin hier nicht ganz in der Reihenfolge. Ich gehe einfach von links nach rechts, ne? Car-free Sundays in large cities. Also autofreie Sonntage. Kennen wir auch irgendwo her. Mhm. Work from home up to 3 days a week where possible. Home office. Ja, kennen wir auch irgendwo her. Dann, Carsharing und Alternate Private Car Use in Large Cities, also quasi gerades Kennzeichen, ungerades Kennzeichen, kennen wir auch irgendwo her, ne, dass sie unterschiedlich fahren dürfen. Das haben sie in Athen in den 80ern gemacht, wegen dem vielen Smog in der Stadt. Und dann haben ganz viele schlaue Athener sich zwei Autos gekauft und darauf geachtet, dass die Kennzeichen passen. Oder vorne und hinten unterschiedliche Nummernschilder oder sowas. Ja, da gibt es Tricks. Ja, Carsharing, klar. Promote efficient use of freight trucks and good delivery. Ne? Also nicht mehr so oft Pizza bestellen und mehr Lieferung pro LKW. Das sind ja auch Sachen, die jetzt die Industrie allein schon aus Kosteneinspar-Sachen macht. Ne? Dass man nicht mehr zweimal pro Woche eine Lieferung bekommt, sondern einmal alle zwei Wochen eine größere Lieferung. Ja, eben, wem erklären Sie das denn da? Ist natürlich wunderbar in unserer auf Just-in-Time ausgelegten Industriekultur. Wunderbar. Hasten adoption of electric and more efficient vehicles. Ja, das ist mehr politisch gesehen, weil der Strom muss ja auch irgendwie produziert werden. Also das löst das Problem nur indirekt. Avoid business travel when alternatives exist. Das ist ja wie Homeoffice, ne, remote working. Ja, aber gut, da finde ich, könnte man echt gerade auch bei Politikern einiges an heißer Luft einsparen, wenn die Leute irgendwie nicht mehr zu Meetings nach London oder New York fliegen würden, sondern sich halt online treffen würden. Punkt, Ende, aus. Jeder ein VPN und los geht's. Ich denke gerade an Fliegerei in Brüssel zum Beispiel. Da war ja auch noch was, ne? Ja. Ja, prefer high speed and night trains to planes where possible. Also Zugnetze ausbauen. Da haben wir ja gerade einen tatsächlichen Gegentrend mit den ganzen Zügen. Wird ja immer mehr abgebaut. Gerade in Deutschland gibt es ja gar keine Nachtzüge mehr. Das macht ja doch, die Österreicher mittlerweile. Die kommen zurück. Also ja, die kommen zurück. Es gibt jetzt wieder Nachtzugrouten. Und mehr europäische Länder sind auch dabei. Die sind natürlich alle wieder schneller als Deutschland, aber die Nachtzüge kommen. Ja, die Metropolenverbindungen, die klappen so einigermaßen, aber was hier regional abgeht und so, das ist ja. Ja, nee, darum geht es nicht. Es geht Frankfurt, Paris, Frankfurt, irgendwie Amsterdam, solche Sachen. Ja, ja, genau. Das läuft. Ja, ja, also vor dem Hintergrund, was wir jetzt auch alles hatten mit dem 9-Euro-Ticket oder soll es kostenlos sein oder was auch immer. Ja, die ganzen Ideen kommen nicht so ganz aus dem luftleeren Raum. Die Internationale Energiebehörde macht gerne Vorschläge und im Dokument sind auch noch weitere Auswertungen, wie viel die einzelnen Maßnahmen bringen, mal mehr, mal weniger. Und natürlich gibt es auch so Sachen wie die Temperatur um ein paar Grad runterdrehen. Warum muss denn so viel Beleuchtung nachts gemacht werden? Und das sind auch so Sachen, aber das waren halt Frieren für die Freiheit. Ah, geht direkt weiter im Thema. Genau, hier haben wir nämlich eine wunderbare Grafik, die eigentlich genau das Gleiche enthält, was wir gerade gesehen haben. Mit Nachtzügen und Geschäftsflüge vermeiden, E-Mobilität. Und hier steht hier, so könnte der Westen weniger Öl verbrauchen. Aktueller Ölbedarf, und dann sehen wir hier 44,6 Millionen Barrel am Tag. Und wenn wir dann diese ganzen Dinge gemacht haben, die hier sehen, wo hier immer 0, irgendwas abgezogen wird, dann haben wir doch tatsächlich von 44,6 nur noch 41,7 Millionen Barrel am Tag. Ein riesiger Unterschied. Der sieht aber sehr sympathisch aus. Ja, genau. Ja, aber hier in dieser Grafik sieht das halt für die Leute, die uns zuhören, so aus, als würden wir das praktisch komplett reduzieren auf nur noch von dem größeren Balken auf einen ganz kleinen Balken. Und jetzt hat hier der Phil Hackemann hat den Balken mal verlängert, sodass er bis auf null reicht. Und da wird dann halt klar, dass das halt wirklich nur ein winziger Teil ist, den man da abknapselt, ne? Der praktisch gar nichts verändert. Ja, ehrliche Statistiken, ne? Ja, und der Kommentar unter dem ursprünglichen Ding war, gar nicht so schwer, wir müssen nur wollen. Ja. Ja, wenn wir nur wollen, dann kriegen wir das hin, dass der Riesenbalken immer noch riesig ist, aber ein ganz kleines bisschen weniger riesig. Ja, ja, und damit sich der Kreis schließt, hier eine schöne, schon ein paar Jahre alte Zusammenfassung vom Bayerischen Rundfunk, was halt im Endeffekt die Ölpreiskrise damals konkret war. Ich denke mal, das haben ja hier nicht alle am eigenen Leibe miterlebt. Ich persönlich kenne es ja auch nur aus Geschichtsbüchern und Erzählungen und anderen Quellen. was ist denn damals eigentlich konkret passiert? Ja, es hatte was mit Israel zu tun und mit der Arabischen Liga, aber die ganzen politischen Gründe lasse ich jetzt mal außen vor. Was ist denn konkret wirtschaftlich passiert? Am 17. Oktober 1973 einigten sich die OPEC-Länder, also das Ölpreiskartell, das internationale, einen begrenzten Lieferboykott zu verhängen und die Produktion monatlich um 5% zu drosseln. 5%. Ja, die Zahl ist wichtig. Schon tags zuvor, am 16. Oktober, hatten sich die Länder des Persischen Golfes darauf verständigt, den Listenpreis für das begehrte Rohöl um 70% zu erhöhen, also eine bestimmte Sorte. Die Preiserhöhung war auch wichtig, weil das Ganze, ja, also damals waren die Ölpreise nicht so fluktuierend wie heute, weil heute sehr viel mehr am Spotmarkt gehandelt wird als damals. Aber 70% Erhöhung ist halt natürlich happig. Aber das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, eine 5%ige Verknappung des Angebotes. 5%. Also wenn wir wirklich von Russland nichts mehr kaufen, haben wir mehr als 5%. Das habe ich ja auch schon mal dargestellt. Nur das schon mal im Hinterkopf zu halten. Damals war die Situation so: Die Bundesrepublik Deutschland deckt 55% ihres Energiebedarfs mit Importrohöl. Die Zahl kommt einem auch irgendwie bekannt vor. Russisches Gas, wie viel war das nochmal? 55%. Seltsam. Ja, was wurden für Maßnahmen direkt gemacht? Die Bundesbehörden heizen weniger, reduzieren die Beleuchtung. Für Fahrzeuge des Bundes wird ein Tempolimit eingeführt. Das war das, was zunächst gemacht wird. Aber dann Anfang November peitscht Kanzler Willy Brandt im Eilverfahren, SPD-Kanzler, im Eilverfahren das Energiesicherungsgesetz durch den Bundestag. Die Benutzung von Motorfahrzeugen kann nach Ort, Zeitstrecke, Geschwindigkeit und Benutzerkreis sowie der Erforderlichkeit der Benutzung eingeschränkt werden. Ja, dann gab es das Sonntagsfahrverbot an 4 Tagen. Dann wurde die Höchstgeschwindigkeit zeitlich begrenzt 100 Kilometer pro Stunde auf Autobahnen, 80 Kilometer pro Stunde auf Landstraßen. Ne? Wer irgendwie Déjà-vu-Erfahrung hat von Forderungen, die aktuell im Raum stehen, ja, geht mir genauso. Wie sich später zeigen wird, sind die Einsparungen durch das Fahrverbot gering. Das ist eine Sache, die oftmals untergeht in der Diskussion. Das Ganze war halt mehr Symbolpolitik, als dass es wirklich was gebracht hat. Ja, und das Ganze ging sogar tatsächlich relativ schnell vorüber. 1974 hat der ADAC sich durchgesetzt mit freier Fahrt für freie Bürger. Ne? Das war damals der Leitspruch. Aber die wirtschaftlichen Folgen waren krass. Ja, wir hatten dann im Endeffekt die Stagflation auf einem makroökonomischen Niveau. Einige Beispiele. Der PKW-Verkauf bricht ein. Autobauer verordnen ihren Werken Kurzarbeit. Ähnlich düster sieht es bei den Baustoffproduzenten in der chemischen Industrie und bei der Eisen- und Stahlherstellung aus. Die Arbeitslosenzahl überschreitet 1975 erstmals die Millionengrenze. Nachhaltig haben wir uns seitdem, das war ein neues Wirtschaftsparadigma. Das Wirtschaftswunder war vorbei. So, was wurde dann gemacht? Ja, die Ölkrise hat den Industrienationen des Westens ihre Abhängigkeit von Ölimporten schmerzhaft vor Augen geführt. Abhängigkeit von Importen. So, die Bundesregierung, also dann wurden Alternativen gesucht. Die Bundesregierung plante in den 1970er Jahren dann den Bau von 40 Kernkraftwerken. Das hatte natürlich einige Folgen, unter anderem die Anti-Atomkraft-Bewegung, wie wir sie heute kennen. So ist es auch eine Folge der Ölkrise, dass in der Bundesrepublik neue soziale Bewegungen entstehen. 1980 wird schließlich die Ökopartei Die Grünen gegründet. Heute ist sie in der deutschen Parteienlandschaft fest verankert. Und was wurde auch eingeführt? Die Sommerzeit. Ja. Ich denke... Ja, und dann kam Bretton Woods, oder wie hieß das? Ist angekommen, oder? So. Und kam Bretton Woods, irgendwie history doesn't repeat itself, but it does rhyme, huh? Preis. Danach haben wir noch die Geldreform, oder wie was? Das war 71, Nixon Goldstandard, das hatte, wie gesagt, also die ganze Yom Kippur-Angelegenheit war 1967, Das ist halt eine generelle wirtschaftliche Umbruchzeit gewesen. Es gab halt auch viele wechselseitige Zusammenhänge. Es gab damals halt auch, weil die Amerikaner nicht mehr den US-Dollar gegen Gold direkt tauschbar machten, gab es natürlich auch einen Vertrauensverlust auf den internationalen Handelsmärkten. Hat also eine sehr ähnliche Situation wie heute. Ein wirtschaftlicher Umbruch des gesamten Welthandelsmarktes. Ja. Ja, was die Energie in Deutschland angeht, sind ja auch immer noch die Atomkraftwerke im Gespräch und da eben die Laufzeit zu verlängern. Und zumindest der eine Betreiber hier, Preußen Elektra, bietet an für das noch laufende ISA 1, glaube ich, heißt es, Kraftwerk, ja, dann die Laufzeit eben zu verlängern und das weiterlaufen zu lassen. Möglicherweise mit einer Pause für eine Revision zwischendurch. Aber es kommt jetzt hier. Der Spiegel schreibt darüber, dass es von so einem Verband kommt. Da ist ja dann jetzt wiederum der Vorsitzende von dem Verband oder Verband, ist dann aber der Preußen Elektra-Chef. Also so gesehen kommt das hauptsächlich von Preußen Elektra. Und erstmal noch nicht von den anderen, aber ja, es kann ja vielleicht noch kommen. Mal schauen, wie da die Angebote reinkommen oder ob dann nochmal ausgestattet oder eingestattet werden. Was ich mir auch noch vorstellen könnte, dass das nochmal in Betracht kommt, wenn man, wie gesagt, diese Revision dann in die ausgeschaltete Zeit reinzieht, wäre das dann auch möglich. Ja, es ist aber nicht gewollt, also politisch. Ne? Und was auch nicht politisch gewollt ist, ist hier die Geschichte mit dem Schiefergas. In Deutschland kann man nämlich Gas frecken, Schiefergas, und zwar gar nicht wenig. Wenn man alles Gas ersetzen wollte, was wir so brauchen, dann käme man da immerhin 25 Jahre ungefähr mit aus. Dann hieß das aber eben frecken. Und dann hat das Umweltbundesamt da irgendwie so ein Gutachten in Auftrag gegeben, oder man hat das Umweltbundesamt beauftragt. Man hat dann irgendwie zwei Gutachten gemacht, eins 2011 und dann eins 2015 oder so. Und dann hat diese Krausberger, die da verantwortlich war, hat dann in ihrer Presseaussage hat sie gesagt, das ist irgendwie Risikotechnologie, Hochrisikotechnologie. Und das stand aber da irgendwie gar nicht drin in diesen Gutachten. Also weder im ersten noch im zweiten. Dann hat sie irgendwie über Nachfrage also gesagt, ja, ich beziehe mich auf das erste Gutachten, aber stand es da irgendwie auch nicht wirklich drin. Und die Panorama wehren sich dagegen, dass das irgendwie, dass sie das falsch dargestellt hätten sozusagen und widerlegen hier Punkt für Punkt sozusagen diese ganzen Widersprüche beziehungsweise die ganzen Behauptungen über diese Technologie und dass da irgendwie Gas aus dem Wasser käme und so weiter, plötzlich der Wasserhahn brennen würde und solche Dinge hatten sie dann in den USA zu filmen verwurstet. Da ist also eben irgendwie nicht so richtig was dran. Wenn man sich trauen würde, halt sozusagen das zu Hause zu machen, dann könnte man auf amerikanisches Fracking-Gas verzichten. Wahrscheinlich auf katarisches Öl auch erstmal eine Weile, oder Gas auch eine Weile. Und könnte das ganz alleine machen. Da bräuchte der Habeck nicht durch die Weltgeschichte fliegen und den Bückling machen. Das wäre absolut nicht nötig gewesen. Aber dafür muss man, wie gesagt, sich hier mal entscheiden, das auch mal voranzutreiben. Also ich habe es mir ziemlich genau angeguckt und diese ganzen Gutachter und so weiter, die sind sich alle sehr sicher, dass man das irgendwie gut machen kann in Deutschland. Und es wird auch teilweise schon gemacht an der Nordsee. Soweit ich das verstanden habe, ist diese Vorkommen wohl an der Nordsee. In der Nordsee wird das schon gemacht. Und zwar im Sand dann aber wohl, im Sandstein. Das ist irgendwie ein bisschen noch einfacher wohl. Nee, soweit ich weiß, wird das nicht gemacht. Und wir haben es sogar den Niederländern irgendwie verboten. Über europäische Wege. Nee, es wird mehrfach erwähnt, dass es gemacht wird in Deutschland, in Norddeutschland. Okay. Und zwar schon länger, schon seit über 30 Jahren oder so. Ja, ja. Und es ist ja auch hauptsächlich Wasser, was sie da reinpressen wohl, mit einem kleinen Zusatz von Chemikalien. Das war auch, naja, ob das jetzt irgendwie ein Beweis ist, aber da haben sich dann die Gutachter oder Chemiker dazu hinreißen lassen, das zu trinken, so vor der Kamera von Panorama. Also ich kann nur empfehlen, sich das nochmal anzugucken. Und wenn wir nur einen Teil des Gases, wie gesagt, ersetzen müssten, dann könnten wir das alles noch viel länger auskommen. Und das ist wohl so unter dem Mittelgebirge halt hauptsächlich, in Deutschland so ungefähr. Es ist eine ganze Menge verteilt. Ob man da noch mehr findet, keine Ahnung. So muss man eben im Prinzip mal ein bisschen auch forschen. Ne? Das alles ist ja nicht so richtig zielführend, wenn es nicht gestattet ist, da auch irgendwie zu fördern. Halt, ne? Und zumindest angucken sollte man sich das mal genauer auch, ne? Bin ich der Meinung. Und das hat eben auch hier die Salonkolumnisten haben das auch gemacht. Und haben im Prinzip das so auch Ja, nochmal zusammengefasst, wie ich es auch jetzt einigermaßen zusammengefasst habe, dass eben vorhin die Abhängigkeit nicht mehr nötig wäre. Wegen dieses Verbot ist Förderung von Schiefergas. Ja. Also auch alle, die zweifeln oder so, auf jeden Fall nochmal selber gucken. Natürlich gibt es immer Risiken und es ist aber auch heute schon so, dass bei den Förderungen, dass da eben Chemikalien anfallen oder teilweise benutzt werden, auch bei anderen Fördertechniken, wenn es um Kohle geht oder ja, Öl oder so. Ja. Mich hat das auf jeden Fall total erstaunt, sagen wir mal so, dass es ja so eine Möglichkeit gibt oder scheinbar eine Möglichkeit, die ich jetzt noch nicht kannte. Aber gut, ich kann auch nicht alles kennen, ist ja klar. Und ja, diese Verunreinigung des Grundwassers, wollen sie damit halt klein halten oder ausschließen, dass sie da eben mehr als 1000 Meter Höhenunterschied zwischen den Grundwasserstätten, so auf 300, 400 Meter, und den gasreichen Städten, so auf ein paar tausend Meter Tiefe, ich meine 2,5 oder sowas etwa, indem sie da so eine dicke Schicht lassen sozusagen, dass dann da nichts passieren könnte und so weiter und so fort. Also die machen das ja auch schon ganz schön lange. Also ist schon einiges möglich an Technik. Ich finde das sehr interessant und zumindest mal eine Ausweichmöglichkeit. Selbst wenn man sich ein großes Ziel macht, kann man ja vielleicht die schlimmsten Sachen damit verhindern für nächstes Jahr oder übernächstes Jahr oder so. Ja, wir haben letzte Woche über den Laptop von Hunter Biden gesprochen, der, nachdem er ein Jahr nicht existiert hat, jetzt auf einmal existiert und nee, länger als ein Jahr, 4 Jahre nicht existiert hat, 5, ach, wie lang. Und jetzt kommt die Daily Mail um die Ecke und sagt, ja, da sind auch Beweise dafür drauf, dass er für eine Firma in der Ukraine, die sich in der Forschung über tödliche Viren hervortut, dass er da verwickelt war, dass er da wohl auch angeblich Aufträge aus Amerika rangezogen hat. Und ich finde, dass das jetzt alles rauskommt und dass das jetzt offensichtlich auch wieder jede Menge Verschwörungstheorien irgendwie validiert, sogenannte Verschwörungstheorien darüber, dass er da in irgendwelche Biotech-Firmen, dass es überhaupt Biotech-Firmen gibt, die mit pathogenen Keimen arbeiten in der Ukraine, teilweise im Auftrag der Amerikaner. Ich habe aber auch noch eine Verschwörung on top. Und zwar ist das halt bei diesen Geheimdiensten auch so, dass man da gerne richtige Informationen mit falschen Informationen mischt, um halt die falschen Informationen da natürlich glaubwürdig zu machen. Also es kann natürlich sein, dass auf diesem Laptop auch noch Sachen untergebracht worden sind, die jetzt halt nicht stimmen, und dann das damit in Verbindung zu bringen. Also so sicher wäre ich. Ja, man kann aber, also so wie sie das hier schreiben, kann man wohl dann den Paper Trail schon ganz gut folgen, auch von mit den Verbindungen, die beiden in der Ukraine hatte. Also kann sich selber jeder ein Bild machen, der Englisch kann, wenn er den Artikel liest und andere Leute klicken. Google-Übersetzer. Ja, die Zuordnung, was da passiert ist und was da nicht passiert ist, ist immer relativ schwierig. Deswegen ist es ganz gut, wenn man irgendwelche anderen belastbaren Hinweise hat, irgendwelche Gerichtsprozesse, wo halt wirklich auch Leute verurteilt werden oder so. Und das Problem bei der ganzen Hunter-Biden-Sache ist ja, dass immer gesagt wird, gut, das ist Beeinflussung des Wahlkampfes, deswegen darf nicht drüber geredet werden. Ich hatte, weil jetzt die Hunter-Biden-Sache nochmal hochkommt, wollte ich noch auf eine andere Sache aufmerksam machen, die jetzt auch wieder hochkommt. Nicht Hunter-Biden, sondern Ashley Biden. Ich sage es nur kurz in 3 Sätzen zusammen. Da gab es etwas, das waren die sogenannten Ashley Biden Diaries. Da hat sie im Endeffekt ihre Erfahrungen über ein Jahr beschrieben, wo sie unter anderem auch einen Drogenentzug gemacht hat. Und das Ganze ist im Zusammenhang mit Projekt Veritas ans Licht gekommen. Und weil es halt mit Projekt Veritas zu tun hatte und mit dem Wahlkampf, ist es halt von allen immer als unseriös beschrieben worden. Und es war irgendwie Entrapment, unseriöser Journalismus, und alle Personen, die was damit zu tun hatten, kann man eh nicht glauben. Allerdings stand das auch in einem Zusammenhang mit einer ganz anderen Angelegenheit, die gerade auch gerichtlich aufgearbeitet wird. Und das ist der sogenannte Sarah Lawrence Sex Scandal. Und da, was da im Endeffekt passiert ist, aus einem Sarah Lawrence ist eine Universität und da gab es einen Ring, wo halt prominente Persönlichkeiten junge Studentinnen angeworben haben mit kultähnlichen Methoden auch, um quasi sich als Prostituierte, Edelprostituierte für VIPs zur Verfügung zu stellen. Und ja, das sind einerseits die Ashley Biden Diaries und der Sarah Lawrence Sex Scandal und ja, diese Themen kommen gerade wieder hoch. Ich wollte es nur erwähnen. Wo ist denn da jetzt der Zusammenhang? Der Zusammenhang Hunter Bidens Laptop war damals in den Nachrichten, kommt jetzt wieder hoch. Ashley Biden Diaries war damals auch ähnlich, beeinflusst im Wahlkampf, deswegen wurde nicht viel drüber geredet, kommt jetzt aber auch wieder hoch. Und vor allem. Ja, aber ich meine, wo ist der Zusammenhang zwischen diesen Ashley Biden Diaries und diesem anderen Kram mit dem von der Uni, was du da gerade erzählt hast? Ja, in den Diaries hatte sie halt auch beschrieben, dass sie halt auch sexuell ausgenutzt wurde im Kontext von diesem Sexkult bzw. Prostituiertenring. Ja. Okay. Da ist der Zusammenhang. Ja, apropos Prostituiertenring. Nein, Quatsch. Hier geht es um Mecklenburg-Vorpommern, wo ja Frau Schwesig diese super tolle Umweltstiftung gegründet hat, um was für die Umwelt zu tun und Nord Stream 2 Pipeline umzusetzen. Und die Grünen, FDP und CDU haben jetzt beantragt, dieses Geld aus dieser Umweltstiftung jetzt der Ukraine zuzuführen. Und das ist, wie man hier lesen kann, den Stimmen der SPD, Linke und AfD abgelehnt worden. Und ich habe da auch diesen NDR-Artikel, den hier der Robin Alexander verlinkt hat, da ist auch ein Video drin, auf jeden Fall, was auch ganz interessant ist. Da sind zwar nur so Ausschnitte von den Reden, aber es war schon ganz lustig, auf jeden Fall. Und halt die AfD hat im Endeffekt die Regierung da halt verteidigt, so nach dem Motto, ja, was stellt euch jetzt hier an und wollt irgendwelchen Kram an die Ukraine geben, lass mal bleiben. Und ja, also SPD, Linke und AfD einer Meinung auf jeden Fall. Aber kein Dammbruch oder so, ne? Das ist alles vollkommen okay, das braucht man sich nicht drüber aufregen, dass jetzt irgendwie die Schwesig mit den Stimmen der AfD da irgendwie machen kann, was sie möchte oder so. Sachzwänge erfordern halt auch mal andere Koalitionen oder so. Naja, darf ich kurz unterbrechen? Das vorläufige amtliche Endergebnis von 21.16 Uhr. Schon? Das ist Halland. Das sind nur 100 Stimmen oder so. Das ist ganz fein. Vorläufiges amtliches Endergebnis. Das dicke Grinsen in meinem Gesicht sagt schon einiges aus. 28,5% für die CDU, 43,5% für die SPD, 2,6% für die Linke, 5,7% für die AfD, 4,8% für die FDP und 4,9% für die Grünen. Oh nein, alle raus aus der AfD. Goodbye, Johnny. Johnny. Ist das dann jetzt eine absolute Mehrheit für die SPD? Oder? Ja, das ist eine absolute Mehrheit für die SPD. Es muss ja auch Nachteile haben. Oha. Das ist ja zu Dame, da kam ja jetzt auch dieses Video wieder raus. Ich glaube, das hatten wir damals auch, das Werbeverbot für Konsumgüter im Saarland irgendwie da angepriesen hat. Also, so richtig. Eine ehemalige Leistungssportlerin, Kugelstoßen. Habe ich gelesen. Naja. Und das Lustige ist, Timon Genius, unser alter Freund, bekannt aus Timon und Pumba, hat kurz nach 6 geschrieben, so ja, an den 5,5% für die Grünen, also eher an dem überwältigenden Sieg sozusagen von Rot-Grün, da könnte man sehen, dass die Leute hier keinen Bock auf die Autobauer haben und so. Der Tweet ist sehr schnell, sehr schlecht gealtert. So, kommen wir zum War and Peace Report. Ja, ich werde da jetzt ein bisschen schnell durchhetzen, einfach nur ganz kurz zusammengefasst. Bergkarabach, Nagorno-Karabach. Da gab es ja einen Konflikt vor kurzer Zeit, dann gab es Gebietsabgaben und einen Waffenstillstand. Der ist jetzt im Endeffekt, es gab nochmal kleine Skirmishes, jetzt am 13. März wurde nochmal ein Waffenstillstand neu geschlossen. Und im Endeffekt gibt es jetzt halt Probleme, dass halt die Bevölkerung von dem aserbaidschanischen Teil halt von der Infrastruktur abgeschnitten wird immer wieder. Da gibt es halt sehr krasse Beschuldigungen, dass halt quasi in die Pipelines extra Ventile eingebaut wurde, beispielsweise, dass halt man immer bei Bedarf halt für diese von Armenien teilweise bevölkerte Region halt mal eben abschließen kann. Und der Konflikt ist leider nicht beendet, schwelt weiter. Jetzt gibt es einen Waffenstillstand, der wurde auch noch nicht aufgekündigt, aber da könnte es bald wieder weitergehen. Alles klar, nächstes Thema, nächstes Land. Ne? Immer, je weiter wir uns von Deutschland entfernen. Es war jetzt Armenien, Aserbaidschan, Bergkarabach. Und kommen wir zu Syrien. Ja, in Syrien ist natürlich alles weiterhin nicht in trockenen Tüchern. Die Amerikaner haben sich zwar zurückgezogen, aber die Türken und die Russen, die spielen ja weiterhin lustig mit. Und im Endeffekt finden dort seit 2019 die Friedensverhandlungen in Genf statt. Friedensverhandlung ist nicht der richtige Begriff. Seit 2019 hat sich die Situation ja auch schon mehrfach geändert und die teilnehmenden Fraktionen haben sich mehrfach geändert. Es sollte ursprünglich einfach nur ein Anstoß sein, um richtige Friedensverhandlungen auszulösen. Das hat aber aufgrund von 1000 verschiedenen Gründen nicht geklappt. Und jetzt haben wir im Endeffekt die Assad-Regierungsseite, die mit der Opposition verhandelt. Allerdings besteht die Opposition mittlerweile aus drei unterschiedlichen Teilen. Es gibt einmal die von der Türkei unabhängigen Kurden im Norden. Dann gibt es die türkischen Rebellengruppen, die von der am türkischen Grenzgebiet von der Türkei unterstützt werden. Und dann gibt es halt noch die ehemaligen Al-Qaida-Leute in Idlib, ne, Hayat al-Tahrir al-Sham nennen die sich jetzt. Nicht mehr, ne, so wie sie sich vorher genannt haben. Und diese drei, in Anführungszeichen, Oppositionsgruppen sind sich untereinander schon spinnefeind und deswegen kann man sich vorstellen, dass wenn diese drei Oppositionsgruppen mit der syrischen Regierung verhandeln wollen, dass das alles überhaupt gar nicht funktioniert. Mittlerweile ist die Situation sogar so, dass Assad international bei den anderen arabischen Ländern wieder anerkannt ist. Syrien wurde ja aus der Arabischen Liga ausgeschlossen. Assad ist jetzt wieder als offizielle syrische Regierung in Anführungszeichen in der Arabischen Liga akzeptiert. Das heißt, man hat jetzt im Endeffekt noch die Türken, die gegen die Kurden kämpfen im Norden, sagen wir, wie es ist. Wir haben die Kurden und die Al-Qaida-Leute und die syrische Regierung. Und jetzt wird es halt interessant zu sehen, ob jetzt die Regierung von Assad dann irgendwann wieder auch international vom Westen als legitime Regierung akzeptiert wird. Ich würde sagen, solange er von russischen Truppen unterstützt wird, nicht. Gut, nächstes Land. Ägypten. Ägypten hat extreme Probleme derzeit mit der Nahrungsmittelversorgung, weil die ja 75% aus Ukraine und Russland Nahrungsmittel importieren. Jetzt ist es im Endeffekt, ich habe da ja düstere Szenarien prognostiziert, das wurde im Endeffekt durch starken Einsatz von Kasachstan abgewandt, weil Kasachstan jetzt quasi die Sachen übers eigene Land umdeklariert und dann Ägypten billig mit den Nahrungsmitteln versorgt. Was gut ist für Ägypten, Ägypten hat eine Militärregierung, finde ich nicht so wunderbar, aber das Leid der Leute ist da zumindest ein bisschen begrenzt. Ägypten hat ja noch einen zweiten Konflikt mit Äthiopien, da geht es darum, dass da ein riesiger Damm gebaut wurde, der denen das Wasser abgräbt, um es ganz kurz zu machen. Und da habe ich ja auch prognostiziert, dass Ägypten sich das nicht gefallen lassen wird. Und Ägypten sucht da, die Militärregierung in Ägypten sucht da jetzt tatsächlich den diplomatischen Weg und schmiedet im Endeffekt eine afrikanische Koalition gegen Äthiopien, aber die wollen im Endeffekt einen Konsens finden unter dem Dach der Afrikanischen Union, die es ja auch gibt. Und da fährt jetzt der Sisi von Land zu Land, jetzt gerade hier Ruanda als Beispiel. Im Endeffekt gibt es Infrastruktur und technische Unterstützung von ägyptischer Seite für Ruanda, Infrastruktur und so weiter, Baufirmen. Und im Gegensatz gibt es militärische Unterstützung von Ruanda für Ägypten im Zweifelsfall. Und das stärkt natürlich das Verhandlungsdruckpotenzial gegenüber Äthiopien. Wunderbar, nächstes Land. Besser als erwartet, meiner Meinung nach. Hätte schon längst ein offener Krieg sein können. Äthiopien. Ja, Äthiopien hat ja einen offenen Krieg. Seit 16 Monaten kämpft im Endeffekt der Nobelpreisträger gegen eine Region im Land. Und da kann man auch wirklich nichts anderes sagen, als dass er den Konflikt initialisiert hat. Habe ich ja schon drüber berichtet. Und international ist das allerdings immer so mit Samthandschuhen behandelt worden. Unter anderem halt, weil er auch ein Nobelpreisträger ist, ne? Und man sehr viele andere diplomatische Hoffnungen auf Äthiopien gesetzt hat über die Jahre. Und mittlerweile ist es aber so, dass halt das Narrativ nicht mehr zu halten ist. Die hier beispielsweise von Human Rights Watch ein Beispiel, wo Äthiopien mit Drohnen Flüchtlingslager bombardiert hat, um es kurz zu machen. Da sind nur ein paar, da sind 50, 52 Leute gestorben bei diesem konkreten Fall, aber da gibt es sehr viele Beispiele für konkrete Menschenrechtsverletzungen von Äthiopien gegenüber der Region. Und dann gehen wir zum nächsten Tab mit, da geht es auch nochmal um Äthiopien. Dann geht es jetzt mehr um die internationale Situation. Und hier ist, jetzt hat im Endeffekt Äthiopien, auch weil sich das internationale Klima zu seinen Ungunsten doch jetzt gekippt hat, hat er jetzt im Endeffekt ein Ceasefire, eine Einstellung der Kriegshandlungen angeboten. Und die Tigray-Region, also die in Anführungszeichen Rebellen, die die ganze Zeit von ihm angegriffen werden, die haben natürlich sofort gesagt, klar machen wir Waffenstillstand. So. Und das ist jetzt im Endeffekt gerade in den letzten paar Tagen passiert. Und das führe ich halt auf den internationalen Druck zurück und halt auch auf die auf das, was Ägypten gerade macht, dass sie quasi eine Koalition gegen Äthiopien schmieden, um die auf diplomatischem Weg dazu zu zwingen, Ägypten nicht das Wasser abzugraben. Und das ist Äthiopien. Ich prognostiziere, dass der Präsident sich nicht mehr allzu lange halten werden kann. Jemen hatten wir vorhin schon das Thema. Ja, 7 Jahre Konflikt. Ach ja, Äthiopien übrigens der absolut blutigste Konflikt. Ja, über 100.000 Tote durch Kampfhandlungen. Fast 200.000 Hungertote. 100.000 Tote, weil sie nicht medizinisch behandelt werden können. Ungefähr. In der Region, und 400.000 Flüchtlinge. Also fast 500.000 Tote, 400.000 Flüchtlinge bei 6 Millionen Einwohnern in der Region. Blutigster Krieg, blutigster Konflikt, number one. Sogar schlimmer als der Jemen. Aber der Jemen geht seit 7 Jahren vor sich. Also wie gesagt, in 16 Monaten so viele Tote. Jemen, kollektiv gesehen, noch mehr Tote. Allerdings kann man da wirklich gar nicht mit Zahlen arbeiten, weil das einfach zu groß ist. Die sind zu isoliert international, die sind zu boykottiert. Selbst die Welthungerhilfe, die Weltgesundheitsbehörde, die ganzen internationalen Unternehmen, Organisationen haben wirklich Probleme, im Jemen zu agieren, weil sie nicht reingelassen werden, beziehungsweise weil halt da auch schon Sachen passieren, wie da kommen ein paar Lebensmittelkonvois mit Schiffen an und die werden dann halt bombardiert, damit sie nicht ankommen, weil die Jemenitis ausgehungert werden sollen, weil das eine offizielle Kriegsstrategie ist. Das ist der Jemen-Konflikt und da hat die Weltgesundheitsbehörde jetzt anlässlich, dass es halt 7 Jahre andauert, jetzt einen Bericht veröffentlicht und der Bericht ist tatsächlich auf der Webseite heute gar nicht mehr abrufbar gewesen, deswegen habe ich hier nur einen Nachrichtenartikel mit einem Infobild zu eingereicht. Ich will jetzt keine Theorien in den Raum stellen, vielleicht hat das alles nur technische Gründe gehabt, aber das passiert im Jemen, der Konflikt geht weiter und ist natürlich auch ein absolut blutiger und brutaler Konflikt und wie gesagt, da wird Aushungern als Kriegswaffe genutzt gegen ein gesamtes Land. Und seit 7 Jahren geht der Krieg vor sich. Ja, und jetzt zum Schluss noch Nordkorea. Nordkorea schießt lustig die Raketen durch die Lüfte. Die haben jetzt von verschiedenen Ländern in den letzten Jahren Technologietransfer bekommen, dass sie tatsächlich ihr militärisches Arsenal jetzt nicht wirklich modernisieren können. Modernisieren ist wirklich ein weit gefasster Begriff fürs nordkoreanische Militär. Aber die haben im Endeffekt jetzt mittlerweile Raketenkapazitäten, die vor 5 Jahren noch für unmöglich gehalten wurden. Aber das Ganze muss man immer mit einer Sache im Hinterkopf behalten. In Amerika laufen gerade auch langfristige Haushaltsverhandlungen und da geht es halt über Wehretats. Und da geht es halt darum, welche Ausgaben können gerechtfertigt werden. Und deswegen ist diese Überschrift auch so passend, passt direkt rein. Wir müssen quasi die amerikanische Raketenabwehr modernisieren, um mit Nordkorea mitzuhalten. Also, wie gesagt, Modernisierung von Nordkoreas Militär muss man wirklich mit Anführungszeichen sehen. Die haben ihre Kapazitäten sehr stark erhöht, aber Amerika ist in keiner Art und Weise wirklich bedroht von Nordkorea. Ja, und dass die explizit strategische Raketenabwehrsysteme nur für Nordkorea modernisieren müssen. Ich glaube, die Systeme müssen auch aufgrund von anderen Angreifern modernisiert werden. Und da als kleinen Nebensatz, deswegen wäre ich auch vorsichtig, wenn jetzt gesagt wird, irgendwelche Hyperschallwaffen oder irgendwelche anderen Sachen werden genutzt, weil das halt auch alles gerade als Argument benutzt wird, um ganz viel Geld in Amerika auszugeben, um den Wehretat auszuweiten. Das heißt nicht, dass alles nicht stimmt, aber da muss man einfach wirklich vorsichtig sein. Wie gesagt, Amerika muss seine Raketenabwehr modernisieren, um mit Nordkorea Schritt zu halten. Ich glaube, das sagt alles. Ja, das war der War and Peace Report. Nicht umfassend, aber vielleicht habt ihr ein paar Sachen gehört, die ihr sonst in den Nachrichten gar nicht mitbekommen hättet. Krieg. Yes. Krieg ändert sich nie. Ja. Allein die Zahl der äthiopischen Tote ist einfach, ja, ist unglaublich. Ja, ist aber wahr. Quantum Physics set a speed limit to electronic. Moore's Law stößt an seine Grenzen, hatte man ja schon die Theorie und im Endeffekt hat jetzt ein Forscherteam aus, aus Wien, hat im Endeffekt berechnet, dass quasi 1 Million Gigahertz das rechnerische Limit ist, was wir mit Mikroprozessoren erreichen können, weil daraufhin die Quantum-Effekte, egal mit welchen tollen Supermaterialien, die wir noch in der Zukunft entwickeln werden, einfach nicht mehr genug isoliert werden, dass halt die Rechenschritte nicht nur dauernd Fehler produzieren und damit haben wir quasi eine physische Grenze fürs Moore's Law, 1 Million Gigahertz, 1 Petahertz. Mal gucken, vielleicht scheint eine belastbare Studie zu sein, die allgemein akzeptiert wurde. Aber es ist natürlich auch nur der aktuelle Stand der Technik. Es kann ja auch wieder neue Erkenntnisse geben. Ja, kommen wir zum Wetter. Genauer gesagt im Weltraumwetter. Und wir haben mal wieder eine Sache, die immer mal wieder vorkommt. Allerdings, diesmal gab es sogar eine Warnung, dass wir einen Sonnensturm bekommen und wir werden eine koronale Mass Injection, CME, wurde vor ein paar Tagen quasi gemessen, wurde von der Sonne ausgestoßen und das bedeutet halt, dass wir einen Magnetsturm auf der Erde bekommen werden und dass das halt elektrische Netze überlasten könnte. Es könnte das Internet nicht lahmlegen, aber es könnte halt zu verschiedenen technischen Fehlfunktionen führen. Es ist auf dem unteren Ende, aber es ist halt schon ein G1-Event, was schon tatsächlich für weltweite Auswirkungen bei der Stromversorgung oder anderen Sachen führen kann. Nichts, von dem wir uns nicht erholen werden würden, aber einfach interessant, dieses Thema einfach auch im Schirm zu haben. Das letzte Mal, wo wir wirklich einen starken CME hatten, der die Erde wirklich getroffen hatte, waren wir technologisch noch nicht so weit, dass wir überall Stromleitungen hatten, dass wir überall Telefonleitungen hatten, dass das Stromnetz so stark ausgebaut war. Es war ja 1800 irgendwas. Hab die Zeit nicht genau im Hinterkopf. Aber ein ähnlicher Event wie damals, ich glaube, das wäre G3, 4 oder 5, bin mir jetzt nicht so ganz sicher, auf jeden Fall weit von dem entfernt, was wir jetzt haben, würde im Endeffekt dazu führen, dass die Stromleitungen, die in euren Wänden sind, anfangen würden zu brennen. So, wie gesagt, damals hatte das noch nicht so die Auswirkungen, weil wir technologisch noch nicht so weit waren. Heute hätte das offensichtlich krasse Folgen für uns, Ist diesmal nicht der Fall, aber auf die Gefahr sei hingewiesen. Ja, das war das Wetter. Ach ja, und das trifft uns heute in der Nacht um 0 Uhr internationale Standardzeit, in der Nacht von heute auf morgen. Wie das mit der Sommerzeit zusammenhängt, kann ich euch leider nicht sagen. Schön, euch gekannt zu haben. Ja, wollen Sie jetzt aber schon mal alles ausschalten. Dann sparen wir ja jetzt jede Menge Öl, wenn wir keinen Strom mehr haben. Beispielsweise hat das Auswirkungen natürlich für Satelliten auch und für Raumfahrt und halt auch Flugzeuge. Die sind ein bisschen näher dran. Ja, wir bleiben beim Thema Raumfahrt und wir sehen hier das Vulva-Raumschiff, was man jetzt hier skizziert hat, weil ja natürlich so eine Rakete zu penisförmig ist und das ist natürlich ein Problem. Moment, sind denn da alles überflüssige wegschneidet, dann bleibt aber auch nur noch so eine Form übrig, oder? Deswegen, du kannst doch an der Vulva nicht was wegschneiden. Wer bist du? Zum Flug? Das hat ja halt natürlich überhaupt nichts mit der besten Form, um jetzt das hier ist wenig das Beste. Windwiderstand zu haben. Bitte geh nochmal zurück auf dieses Stapel. Weil sie glauben, sie können den unteren Teil einer Rakete ersetzen durch dieses kleine Ding. Ich weiß nicht, ob Ihnen klar ist, wie viel Treibstoff eine Rakete braucht. Das ist nur Satire. Ich meine, da stimmt schon so viel an diesem einen Konzeptbild mal überhaupt nicht. Ja, wenn alles überflüssig ist, dann ist das ja. Ja, die brauchen nicht so viel Energie. Das Ding kann multitasken. Also so wie das Space Shuttle halt auch immer einfach nur seine Düsen angeworfen hat und losgeflogen ist. Ne? Das ist halt wahrscheinlich einfach dadurch, dass es eine Vulva ist. Ja. Weißt du, Frauenpower als erneuerbare Energiequelle. Diese Gravitation wird da direkt weniger wirken auf das, um die Unterdrückung, die historische Unterdrückung auszugleichen. Der Gravitation hat da nichts zu melden. Und es gibt auch ein paar sehr lustige Sprüche aus diesem Ding. Das eine war zum Beispiel, dass die Symbole, ne? Wir müssen das Symbol ändern, was wir jetzt irgendwie in unser Flugzeug haben. Also es darf halt kein Penis mehr sein, sondern muss jetzt eine Vulva sein. Weil es ja vorher auch ein Penis war, ne? Und nicht einfach nur die beste Form für so eine. Ach komm, Chris, das hast du doch auch gesehen. Ja, stimmt. Und for everyone, ne? Space is for everyone. Also die Lehre, die Lehre halt, die absolute Lehre, verstrahlte Lehre im Weltraum ist für alle da. Ja, ich habe in einem deutschen Artikel gelesen. Genau, das ist nichts für euch. Ich habe in einem deutschen Artikel gelesen, man wolle für Geschlechtergerechtigkeit im Weltraum sorgen. Ja, eben, das meinen sie ja. Ich habe irgendwo gelesen, dass das Satire ist und das eine davon. Deswegen ist das ja auch for everyone. Geoutet wurde. Aber okay. Ja, ich glaube, Max Mustermet, die Vulva gibt es dann auch in schwarz. Gehe ich einfach von aus. Ja, Kingsburn, vielleicht muss das beim Startzyklus berücksichtigt werden, ja. Und weißes Kaninchen hat auch recht. Feminismus ist kalt, muss man wissen. Oh, im Sinne von kalte Fusion? Ja, das wieder alles nicht gewusst, ja. Das ist feministische Weltraumpolitik. Wisst ihr noch, als alle sogenannten Schwurbler zu Anfang der Impfkampagne gesagt haben, oh, der Impfstoff kann überspringen von einem auf den anderen? Und das darf ich hierzu nochmal sagen, dass diese Überschrift aus für Impfgegner, also dass jetzt nicht aber Forscher arbeiten an, in Anführungsstrichen, ansteckenden Impfstoffen, sowas. Deswegen habe ich das auch jetzt an diese Stelle gepackt, weil das erinnert mich so an den Plot von irgendwelchen Science-Fiction-Serien, wo man irgendwie auf einen anderen Planeten kommt und da dachten die Leute dann irgendwie, sie können sämtliche Krankheiten ausrotten, indem sie irgendwas machen, was dann dafür gesorgt hat, dass das irgendwie durchgedreht ist und in Wahrheit dann die Leute alle dahin gerafft hat. Und sowas muss ich ja denken, wenn ich sowas hier lese, ansteckende Impfstoffe. Ja, also man arbeitet da wohl vor allem dran, um zum Beispiel Populationen wie Fledermäuse, die für Infektionskrankheiten wie Zoonose bekannt sind, die Zoonose bekämpfbar zu machen, bevor sie auf den Mensch übergeht, dass du praktisch halt verschiedene Tiere aus der Herde impfst. Und Gain-of-Function Research wahrscheinlich. Die dann halt praktisch den Impfstoff weitergeben. Übertragbarkeit hat allein den Vorteil, Herdenimmunität über das Level zu erheben, das durch direkte Impfung erreicht wird, aber sie erhöht auch die Möglichkeit für die Evolution des Vakzins, die typischerweise den Nutzen des Impfstoffs untergräbt. Ja, Also man hat wilde Hasen geimpft. Nicht? Ja, man hat wilde Hasen geimpft, hat die dann gechippt und geguckt und angeblich waren 32 Tage später 56 der ungeimpften Tiere hatten Antikörper. Also ich dachte, waren Zahlen. Das suggeriert halt dann angeblich, dass es zu einer Übertragung des Impfstoffs gekommen ist. Aber auch kritische Stimmen gibt es. Max Missen von der School of Biological Sciences an der Washington State University sagt, Impfstoffe mit dem Potenzial, sich durch eine Wirtspopulation auszubreiten, besitzen auch das Potenzial, sich zu einer Krankheit zurückzuentwickeln. Ja, which way, Western Man? Ja, ich wollte ja sagen, ich habe das schon mal irgendwo gehört, dass es irgendwie Impfstoffe gäbe, die sich auch übertragen würden. Zumindest dann. Ja, das wurde so ja am Anfang, habe ich ja gesagt, am Anfang wurde das ja behauptet von einer Minderheit der Corona-Maßnahmenkritiker, dass das angeblich auch übergehen kann, diese mRNA. Die nicht, sondern eher andere, so hätte ich gedacht, so herkömmliche oder so. Da ging es, glaube ich, um das Spike-Protein-Shedding. Das meine ich eben nicht. Ne? Das ist eher so die althergebrachte Methode. Ja, dass sie sich übertragen will. Ja. Ja, und das ist, ja, haben wir wieder eine Geschichte, die vorhin noch eine Verschwörungstheorie war. Und hier hören wir die jubelnden Wissenschaftsjournalisten. Ich hoffe nur, dass ihnen keine sexuell übertragbaren Impfstoffe einfallen und dann machen sie eine Impfpflicht oder so. Ich meine, es liegt doch ganz klar, die Lösung ist doch eindeutig. The message is clear. Impfstoff in die Chemtrails reinmachen. Problem gelöst. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Oder halt in den Treibstoff der Reichsflugscheiben mischen, die jede Nacht über unser Land fliegen. Möglich wäre. Ein Trinkwasser, ja. Das haben die bestimmt schon längst gemacht. And you will be happy. Will be fucking happy. Besser. Aus Sicherheitsgründen. So, das waren fürs Erste die Weltraumwaffen, denke ich. Ah, genau, hier der eine Nutzer hier im Chat sagt auch, TNG-Folge gab es mal genau. Es war mit irgendwie so manipulierten Leuten, die dann die anderen alle angesteckt haben. Haben die alle in irgendwie überevolutioniert? Waren am Ende Eidechsen? Nee, das gab es auch eine Folge, aber ich meine jetzt eine, wo die dann irgendwie gesund waren und nicht mehr krank werden konnten, aber dafür haben sie alle anderen, die nicht so manipuliert waren, die sind dann alle krank geworden. Dadurch, dass sie mit denen irgendwie in Kontakt waren oder so, gab es mal in der zweiten Staffel, glaube ich, von Next Generation, ja. Oh, zweite Staffel, okay. Oh je, yeah, der Wingu erinnert uns dran, dass wir nicht über die Nürnberger Prozesse gesprochen haben. Der Drachenlord hat Bewährung bekommen. Ach so, ja, stimmt, der musste gar nicht einsitzen, ne? Nee, erstmal nicht, wobei ich das irgendwie ja auch für den schlimmsten Fall halte, aber. Dann hätte er das Problem mit der Wohnung jetzt nicht, ne? Jetzt muss er sich eine Wohnung suchen und sobald er irgendwo einzieht, kennt ihn einer und so. Angeblich hat er eine Unterkunft und er hat sich seit der Verhandlung halt auch von allen Streams ferngehalten. Es könnte sein, dass sie irgendeinen Deal gemacht haben. Aber das Spiel ist auf keinen Fall zu Ende, denke ich. Es wird weitergehen in irgendeiner Form, es sei denn, er hält jetzt mal die Füße still, was ich ja schon längere Zeit glaube, dass das Beste für ihn wäre. Vielleicht hört er auch Weltraumaffen und hat direkt meinen Tipp mit der israelischen Botschaft angenommen. Das kann natürlich auch sein. Also, die haben immer ein Bett frei für ihn. Ja. diesen Monat bin ich übrigens nicht komplett sauer, dass ich 18,36 Euro zahlen muss für die GEZ, denn Arte Frankreich hat ein wunderbares Konzert der Band Metronomy auf YouTube reingestellt. Metronomy in Passages, das ist aufgenommen im Museum für Naturgeschichte in Paris, also die spielen zwischen lauter Mammutschädeln und Statuen und so, also Top-Konzert, jetzt nicht unbedingt 18,36 wert, aber immerhin bringt auch das Öffentlich-Rechtliche mal was mir große Freude bereitet. Mir ist aufgefallen, dass die Heute-Show die Kebekus drin hatte und die hat nicht über Männer gelästert, ausnahmsweise mal. Wow. Du hast die Heute-Show geguckt, bist du denn Wahnsinn? Ja, sicher, ich tue mir das immer an. Das ist immer meine masochistische Ader oder Das würde ich nicht durchhalten. Ne? klar. Ja, ich habe die nur bei diversen sozialen Medien abonniert und immer wenn da was kommt, was irgendwie schlimm aussieht, dann schaue ich es mir mal an. Ja. Also war auch vor ein paar Wochen dieses furchtbare Ding, wo sie da die ganzen Gender-Leute alle so hingestellt haben, als wären das ja Höcke-mäßige Neonazis im Endeffekt. Ach ja, stimmt. Ein Detail noch, sagt der Saleratus gerade. Der Staatsanwalt hat im Fall Drachenlord Revision beantragt. Also könnte sagen, ja, was ich auch interessant finde, weil wir Drachenlord nochmal sagen, die Urteilsbegründung kommt erst in ein paar Wochen. Das heißt, das ist auch noch interessant. Und das Gericht hat gesagt, man kann den Drachenlord nicht von den von seinen Online-Sachen fernhalten, weil das die einzige realistische Einnahmequelle hat, die ihm offen steht. Das fand ich sehr interessant. Also Drachi darf offiziell streamen wieder. So würde ich das interpretieren. Ja, aber die Frage ist, ob er vielleicht halt eine Auflage auch vom wenn er eine Wohnung haben sollte, aber da eine Auflage bekommt. Ich denke nicht, dass das jemand lang mitmacht. Ich denke, das ist irgendein gutmütiger Mensch, der will jetzt was Gutes tun und ich hoffe, dass dem das nicht komplett auf die Füße fällt. Ich hätte schon ein paar Ideen, was er machen könnte beruflich. Animateur zum Beispiel. Ja. Caps Lock schaut Bundestag Mammon heute Show. Jetzt will ich wissen, was Price und Mars vielleicht in dem Keller haben. Australian Survivor. Australian Survivor. Die Survivor gucke ich auch manchmal, je nachdem, also wenn die frei im Fernsehen sind, ne? In Ed, wie hieß er nochmal? Ezio? Nee, Ed Edward. Keine Ahnung. Oder die Nackten, das ich auch schon, gucke ich auch mal ab und zu. Naked Survival. Du meinst im Sportfernsehen. Nee, Naked Survival. Nein, die doch nicht. Ich kenne das doch alles nicht. Die machen einen anderen Sport. Ich gucke eigentlich gar kein Fernsehen. Ja. Ich habe in letzter Zeit mehrere Folgen. Kannst du das ja auch nicht wissen. Ich habe in letzter Zeit einige Folgen von diesem Besseresser gesehen vom ZDF. Ich finde den Typ, der das macht, diesen Lege. ZDF den gucke ich ja nicht. Ja, ich finde ihn ja nicht so gerne. Ne? Ich finde ihn in seiner Art unerträglich. Nee, diese aufgesetzte Fröhlichkeit. Ja, weil die sind unerträglich, ne? ZDF, also heute schon, da quäle ich mich dann durch. Meinst du, das finde ich nicht unerträglich? Ja, nee, aber der Lege, ich mag das nur seine Art nicht, aber das, was er so zeigt, was in unserer Nahrung so an Dreck drin ist oder wie man Halbzuckermarmelade macht, nämlich mit viel Wasser und Chemie, damit die noch schön glibrig wird und so. Das da habe ich in letzter Zeit. Ich mich nur daran, ist schon schwierig geworden. Das habe ich gerade nicht gehört, Price. Was hast du gesagt? Ja. Ich weiß endlich, wie man Nudelsalat macht, dank. Boah, das ist so eine eklige Folge. Oder die über Fleischsalat. Wisst ihr, was Fleischsalat-Grundlage ist? Ja, Fleischwurst. Nee, Fleischsalat-Grundlage ist ein industrielles Projekt, Produkt, das so ähnlich aussieht wie Fleischwurst und so ähnlich schmeckt wie Fleischwurst. Ja, das kann sein, ja. Das sind diese kleinen rosa Streifen, die du für Fleisch hältst. Ich sag euch, da geht euch alles. Ja, Pink Slime, oder nicht? Ist doch auch in den Burger Patties drin. Nee, das ist aber Hamburger Helper, das ist nochmal was anderes. Es ist lieber Kartoffelsalat. Kartoffelsalat enthält kalte Kartoffeln und kalte Kartoffeln enthalten Stärke. Also eine stabile Stärke. Nicht groß und stark, ja. Stabile Stärke. Und stabile Stärke ist gut für den Darm. Und das Darm, da geht alles. Einen leckeren Whisky runterspülen. Genau. Ja, genau. Gute Idee heute. Habe ich sowas überhaupt? Komische Affen seid ihr. Ich esse nur Bananen. Oh. Hafer und Banane. Ja, Leute, fördert, was der Freiheit dient, zerschmettert, was ihr schadet. Ja, mache ich. Lest Knicklicht, lest Mieter Prokof, geht auf thatsafespace.com. Ja, die OPEC braucht jede Unterstützung. Ja. So. Sag nicht, was die OPEC für euch tun kann, sondern was ihr für die OPEC tun könnt. Ich arbeite gern für meinen Konzern. Eine wunderschöne Woche für euch alle da draußen. Ja, auf Saarland, ne? Ach ja, Saarland. Ich habe gerade noch gelesen, dass die Grünen wohl nur mit wenigen Stimmen. Was war das irgendwie? 23 Stimmen. Bam, bam, bam, bam. Deswegen wird es auch eine sehr präzise Auszählung geben. Warten wir mal ab. Das ja, ist jetzt wieder so eine 23 News, ne? Oder? Das ist so eine 23 stimmen. News, oder? Ja, 23, das ist wahrscheinlich eine Verschwörung, würde ich sagen. Oh, den Film könnte ich auch mal wieder gucken. Das war das, noch ein guter deutscher Film. Das dürfte ein Zeichen sein für die Grünen. Ein guter deutscher Film, der in Hannover spielt, zum Teil. Oh, oh. Oh. Ja, ich weiß, die Kulissen waren ziemlich langweilig. Hassrede. I'm still loving you.